Also gut, dann machen wir jetzt einfach das alternative Intro, quatschen kurz und dann, oder? Ja. Gut? Ja. Dann machen wir das doch. Das würde ich. Das klingt überzeugend. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Computerspiel, ihre Umgangsformen aus Reddit und ihren Humor. Ach, da fangen wir gar nicht an. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Sachen über die Vergangenheit, die wo ihr so gewiss noch nicht gehört habt. Grüß euch bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das ist vor allem ein Intro, das ich gewiss so noch nie gehört habe. Wo kommt denn das Intro her? Aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Und von wem? Und warum kommst du plötzlich aus Niederbayern? Danke, Beat. Sorry, dass ich es vergessen habe neulich. Ach, das haben wir schon länger? Das haben wir schon länger. Aber Felix, Dominik. Ich spreche explizit mit dir, Felix, Freund von Sarah. Wir müssen es gemeinsam schaffen, dass die Steffi und die Sarah eine schwäbische Variante aufnehmen. Okay? Oh. Du bezirzt die Sarah und ich bezirz die Steffi und das wird das geilste schwäbische Duo aller Zeiten. Pass auf, jetzt kommt der Mega-Gag. Wenn die wirklich aus Schwaben kommen, sparen sie sich das wahrscheinlich. Hätte ich jetzt das Intro einspielen sollen? Ja, das wäre eigentlich ziemlich perfekt gewesen. Aber okay. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder, in diesem Fall abgefüttert bei Wohlfühltemperaturen zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Da kann man sich gar nicht mehr darauf vorbereiten, wann man denn jetzt dran ist, weil der Philipp das immer anders macht. Random. Aber ihr müsstet ja auch nicht darauf reagieren, dass ich auf euch zeige, mit dem Namen jeweils. Ja, das haben wir früher gemacht, da nicht darauf zu reagieren. Ja. Das war aber dann irgendwie auch doof. Da sind wir jetzt erwachsener geworden, finde ich. Ja. Jürgen, du musst echt aufpassen, weil the amount of Scheiße, was du so erzählst die ganze Zeit. Also tatsächlich das Wort Scheiße. Wir haben hier eine 7-Jährige, die zuhört. Ich sehe aus keine. Besonderen Situationen geboren, sind wir einmal mehr hier und haben die Anna um uns herum. Und die Anna ist es nicht gewohnt, dass soerlei böser Wörter also, genannt ich der, werden. Der bin, der hier immer so rumflucht. Sie, und ist, so, ja. Sie ist komplett begeistert, jedes Mal, wenn du Scheiße sagst. So. Für Jürgen ist Scheiße einfach ein komplett normales Wort. Ja. So. Tut mir leid, meine Kinder sind einfach schon ein bisschen größer. So. Ich habe von Martin, Grüße gehen raus, nicht, dass er das hören würde, ein Erwachsenen-Ausmalbuch bekommen zum Geburtstag, was irgendwie Body Painting. Ja, was, wo du. Body Painting. Wo du quasi mit Body Painting. Mal der Kumpel immer besser. Wo du Flüche ordinäre Bücher, Wörter ausmalen kannst. Oh, und, ich habe schon mal eins verschenkt. Sie, das ist bei mir hier im Eingangsbereich und sie liest da immer wieder gerne. Ach so, mit für sie ist es ein Nachschlagebuch. Ah. Ja. Sehr schön. Ich habe eins mit Katzenpopos, auch einen Ausmalbogen noch boah, zu Hause. Boah, das will ich auch haben. Können wir das für die Anne Braun auch kaufen? Ja, mir fehlt noch derjenige, dem ich es schenken kann. Oh, die Anne. Ich schenk's der Anne, okay? Oder hast du eins über? Ne, das liegt bei mir daheim und ich habe es gekauft und habe mir gedacht, das verschenke ich mal. Boah, die Anne wird aber noch mega keine... freuen. Du kennst die doch. Ja, natürlich. Wir schenken es der Anne. Das ist quasi, da steht ihr Name drauf. Komme ich aus der Nummer jetzt noch raus? Nee. Okay, also Anne, du kriegst von mir... Ein Ausmalbuch mit Katzenhintern. Die Anne hört den Podcast eh nicht, die ist so busy. Das ist so busy. Die war aber schon mal in einem anderen Podcast, den ich. Hat sie den gehört? Ja, war halt ein wichtigerer als der hier. Na, okay. Haben wir sonst noch was? Ich habe überhaupt voll den Überblick verloren, dadurch, dass ich es irgendwie verbummelt habe und wir diese Episode schieben mussten. Wann kommen wir denn raus mit dieser Episode? In der Woche, aber wir haben ja Handyverbot, deswegen habe ich mein Handy jetzt nicht da. Am 2. Juni. Das ist voll gut, dann kann ich nämlich sagen, dass am kommenden Mittwoch, der da ist, der 7. Juni, da ist wieder eine Podcast-Brause. Bitte meldet euch an, bitte kommt vorbei. Also wichtiger wäre mir das Vorbeikommen als das Anmelden, aber macht bitte beides. Was machst du mit Leuten, die unangemeldet ankommen? Die stopfe ich auch noch irgendwo rein, meistens. Ah, okay. Sind wir nicht konsequent, was das angeht? Bestimmt. Wie kann man denn Feedback hinterlassen? Es haben nämlich angefangen, Leute bei uns Feedback für die Podcast-Brause zu schrauben. Einer hat's gemacht und eine war schon zu viel. Nee, seitdem sind wir ein ernstzunehmender Podcast. Das, wenn jetzt erst einmal negatives Feedback kommt, dann weißt du, dass es, du hast die erste Stufe hast du erklommen. Ja, wir haben eine Webseite, die prinzipiell, glaube ich, auch Kommentare zulässt. Es gibt einen Instagram-Kanal, auf dem man auch Dinge hinterlassen kann. Und es gibt. Hinterlassen, das klingt schon negativ. Das klingt wie so ein Häufchen. Es gibt auch E-Mail. Ja, bitte keine Häufchen hinterlassen. Bitte. Ein Highlight jagt hier gerade das nächste für mich. Kommen sind die Denver Nuggets im NBA-Finale. Schon sehe ich Julia sehr auf Arbeit. Das ist wirklich einfach nur noch schön. Das Einzige, was die Freude etwas schmälert, ist, dass ich das Krombacher Spezi immer noch nicht käuflich erwerben konnte. Ich war ungelogen am Tag des Releases um 7.15 Uhr schon in einem Getränkemarkt. Gibt's nicht. Ich liebe einfach, dass es einen Spezi-Release-Tag gibt. Einen Spezi-Release-Tag. Das irritiert mich auch. Finde ich gut. Bring mich mal drauf, ich wollte noch von irgend so einem Laden, gab es so eine Gurkenlimonade, die ich mir immer noch kaufen wollte. Die gibt es irgendwo auf einem Getränkemarkt auf meinem Heimweg. Aber ich habe es vergessen. Ich hab Anna, komm mal her. Oh nein, jetzt kriegen wir Ärger. Nein. Der Jürgen hat zu viel geflucht. Jetzt gibt's gar nicht. Ich habe gar nicht zu viel geflucht. Nee, nur weil das Stichwort fiel. Anna, erzähl mir, der Jürgen mag Gurkenlimonade. Wie findest du das? Gurkenwasser? Ja. Yeah. Nein, Gurkenlimonade. Ist doch das Gleiche. Nein, du hast völlig falsche Vorstellungen von Gurkenlimonade. Aber ist es Salatgurke oder so eingelegte Gurke? So Essiggurke? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, was ist. Es ist sicherlich kein Gurkenwasser, aber es ist halt eine Limonade mit einem Hauch von Gurke. Das ist schon geil. Das ist schon, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können vorher, aber es ist leider. Aber Gurkenwasser ist eklig. Ja, aber Gurkenlimonade ist nicht eklig. Aber schau, Papa. Wir müssen jetzt tatsächlich, die Anna und ich haben eine Empfehlung, und zwar die neue DuckTales-Serie. Yep. Wie gut ist die, Anna? Sehr gut. Also, wow. Ich habe die neue. Das gesucht. Nicht überzeugt. Aus welchem Jahr ist die? 2017, 2018. Okay, dann war das die. Du hast es das letzte Mal tatsächlich erwähnt und ich habe angefangen, die ein bisschen zu gucken. Und? Ist Della Duck schon dabei? Nein, zu weit war ich noch. Dann wird es erst richtig gut. Irgendwann kommt dann raus, dass einer entweder Tick, Trick oder Track hätte eigentlich Turbo heißen sollen. Trick war. Das ist wirklich was. Das Beste überhaupt. Turbo-Trick. Ich hätte Turbo heißen können. Das war so. Papa fand das witzig, aber ich fand es nicht so. Immerhin fandest du es wichtig genug, das in einem Podcast zu erzählen. Es ist nicht schlecht. Ich brauche nämlich eine neue Serie. Wir haben nämlich gerade gestern den How I Met Your Mother Rewatch beendet und ich habe mich dann wieder am Ende erinnert, wie zäh das wird hinten raus und anstrengend und ich bin sehr froh, dass Hast du How I Met Your Father mal angeschaut? Nein. Das machst du auch nicht? Nein. Du schaust ja eigentlich alles, was bis 3 auf dem Baum ist, so? Ja. Wir müssen The Last of Us. Speaking of Julia Seher schaut sehr viele Sendungen. Ich habe heute mal wieder die Gelegenheit gehabt, mit mir da auszutauschen und sie sagte, The Last of Us ist wirklich mit so das Beste. Bei welchem Anbieter ist es? Bei Sky. Ja, ist damit quasi raus. Aber eventuell hast du einen guten Freund, der dir mal der mir aber erst seine PlayStation ausleiht, damit ich das auch mal spielen kann. Ah. Ah. Da war ja was. Und bei dir, Philipp? Du hast ein extrem cooles T-Shirt einmal mehr an. Ja, danke schön. Japanische Humor-Werbung. Ja. Was macht der? Waschmittel-Werbung, gell? Ja, in ja, Japan? Ja, ja. Auch mit dieser guten Erklärung dann in der Folge, dass doch das Logo gar nicht, dass es gar nicht Homer ist, obwohl es so aussieht, sondern einfach, das ist so ein Konglomerat aus so einer, ja, stimmt. Aus so einer, zwei verschiedenen Logos. Aus zwei Logos, das eine ist einfach ein Fisch, das andere ist eine Glühbirne und das zusammengeführt, sieht dann einfach aus wie Homers Kopf. Aber hat diese Folge nicht Corona vorausgesagt? Nee, die doch nicht. Das ist doch die Folge, wo sie in die Packung husten und dann. Nein. Doch, das, doch. Nein, doch. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist nicht? Nämlich. Das ist mit dem Saftenthafter. Das ist der Entsafter, genau. Der Saftenthafter. Saftenthafter? Ja, ich bin mir fast sicher, dass das auf Deutsch der Saftenthafter ist. Oh mein Gott. Lass mich mal gucken. Ich habe aber die Tage auch tatsächlich so ein bisschen aus meiner gefühlten goldenen Ära der Simpsons-Folgen wieder ein paar Folgen angeguckt oder Simpsons-Staffeln ein paar Folgen angeschaut und ich habe bloß gedacht, das sind so viel herrliche Absurditäten drin, die neuere Folgen nicht mehr haben. Hm. Ich habe keinen WLAN und schön einfach. Bin nicht im Hotspot. Wir werden das nie erfahren. Das klingt auch wie Kraftwerk. Wir werden es nie erfahren. Ich habe kein WLAN und ich habe keinen Hotspot. Aber ich habe auch sehr großes Verlangen, Grüße an den Martin. Ich habe auch sehr großes Verlangen, schöne Grüße an meine Frau. Einen Simpsons-Podcast zu starten. Aber ich werde es nicht tun. Nee. Aber ich hätte Bedürfnis, das mal zu rewatchen, die alten Sachen, mhm, und darüber zu reden. Wir leben ja heute schon wieder im Spannungsfeld zwischen Menschen wollen früh nach Hause, aber du hast schon wieder angekündigt, dass wir in Richtung alles gesagt der Zeit gehen. Sagt jetzt der Einzige, der 0 Minuten Nachhauseweg hat. Ja, das stimmt. Es wird heute sowieso ein bisschen experimentell. Wäre auch mal lustig, wenn man so eine Folge von Alles gesagt macht. Also für alle, die es nicht kennen, die Prämisse von dem Podcast ist, er hört auf, wenn ein gewisses Schlüsselwort fällt. Und das suchen sich, glaube ich, die Gäste selber aus, ne? Ja, yeah, absolut. Genau, und irgendwie bei Ulrich Wickert war es doch, dass er das versehentlich nach ein paar Minuten so gesagt hat und dann, bam, ist er zu Ende. Normalerweise geht er stundenlang, bis die Leute eben, wie der Titel sagt, alles gesagt haben. Wenn wir sowas auch machen würden, aber du weißt nicht, welches Wort es ist. Und du, aber es hört nicht abbrechen auf. Genau, irgendwie so ein, ich hole jetzt ein Lexikon, ich kann nicht mehr. Bei uns ist es Ciao. Das sagen wir viel zu oft. Ciao, Papa. Das sagen wir unterwegs viel zu oft. Das wäre tatsächlich etwas unbefriedigend, wenn das mittendrin einfach aufhört, obwohl die Geschichte noch nicht erzählt ist. Magst du den Vater von der Alina jetzt grüßen an der Stelle? Mag ich das? Weiß ich nicht. Ich dachte, wir machen das auf anderem Wege. Aber okay. Schöne Grüße an den Vater von der Alina. Hört ihr diesen Podcast? Ja, absolut. Ich werde sie zwingen halt. Oh mein Gott. Keine Ahnung, die kann auch mal was für mich machen. Jetzt bin ich ein bisschen starstruck. Gibt's wenigstens Klickzahlen für mich? Sehr gut. Geliebtes Kind? Geht nicht mehr. Ja, bring es bitte. Es darf, das Kind, Trademark, darf iPad gucken. An oder aus? Das habe ich, kannst du, Philipp, was genau? Was das wollt klingt so, sein? Das darf das iPad angucken, aber das... Aber ausgucken macht doch keinen Sinn. Nein, ob es an ist oder aus. Das iPad dabei an ist oder aus. Mhm. Also ob sich's nur... Geliebtes Schnuckelkind, was schauen wir an? Es war nicht wirklich witzig. Garde der Löwen. Das ist eine Zeichentricksendung, wo der Simbas Sohn ist jetzt quasi der Kopf einer mobilen Einsatzgruppe im geheiligten Land. Bei dem König der Löwen-Szenario so. Mit einmal dem stärksten ist ein Nilpferd, einmal dem schnellsten ist ein Gepardenweibchen, einmal dem schlausten ist ein Honigdachs, was mein Name. Nein, was? Nicht? Kein schlausten ist der Mutigste. Und Honey Badger Don't Care. Honey Badger Don't Care. Mhm. Genau. Und ja. Das Einzige, was mich wirklich nicht überzeugt, ist, weil normal ist so Simba und Mufasa und so waren ja total badass. Und dieser neue, wie heißt der? Der Kion, der hat jetzt so einen richtigen Computerspiel-Special-Move, der hat so das Gebrüll. So, wenn er quasi brüllt, dann brüllen so im Hintergrund die Wolken, so seine Urväter mit ihm mit und damit kann er alles lösen. So. Okay. Das ist so Power Rangers-mäßig. Aber wenn er es gegen andere Löwen einsetzt, dann verliert das und das ist so. Okay. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Das bleibt auch so. Schön, den Podcast anzufangen mit viel Spaß jetzt, was anderes anzugucken und gute Nacht. Zu dem Thema gute Nacht, Josh. Ja. Schläft ihr irgendwann ein oder bleibt ihr auf, bis das iPad leer ist? Ich werde improvisieren müssen. Ja. Das ist heute alles etwas kompliziert. Ja. Aber ich habe gesagt, sie darf eine Folge gucken und dann geht sie quasi, muss sie sich selber ins Bett bringen. Also eine 8-Folge, dann hat sie ungefähr jetzt 4 Stunden. Es kann halt sein, dass ich kurz zu ihr muss. Wenn ich einschlafe, macht er den Podcast halt zu zweiter Ende. Ja, wie man das immer so macht. Das wäre geil, wenn ich einfach einpennen würde, aber den gleichen Gag kann man schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht, ja. Aber es wäre halt einfach trotzdem witzig. Ich glaube, der Gag war irgendwie auch mal so ein, wie geil wäre das, wenn ich jetzt einfach sterbe, oder? Was? Oder ich glaube, das klingt nach mir. Super Gag. Wir haben hier mal ein Brettspiel gespielt, das habe ich auch schon erzählt, Stardew Valley. Und dann habe ich irgendwie, ich bin so unvorstellbar müde geworden, dass ich wirklich so kurz vor Schluss nochmal mich hinlegen wollte. Und da war der Sean war auch da, also hier der bekannte Sean. Und er hat wirklich so gesagt, es kann nicht dein Ernst sein, beweg deinen Arsch hierher wieder. In einer sehr frühen Phase unserer Beziehung haben meine Frau und ich uns noch für die jeweiligen Hobbys des anderen augenscheinlich interessiert. Und ich war mal mit bei den Pferden und sie hat dann mal mit mir Konsole gespielt. Und sie ist während der Koop-Kampagne von Lego Star Wars eingeschlafen. Das ist halt schon geil, wenn du während des Computerspielens einfällst. Ja, vor allem nicht, wenn du zuguckst, sondern im Koop. Ja, und im Koop, du kommst nicht weiter, wenn der Bildschirm sich nicht weiter mit verschiebt. Das war sehr frustrierend. Also das habe ich 100% auch schon erzählt. Das Krasseste, was ich jemals miterlebt habe, der damalige Freund meiner Schwester und ich haben meine Schwester überzeugen wollen, dass sie mal Herr der Ringe anschaut. Habe ich die Story schon mal erzählt? Oh, ist es so, und wir haben alle Teile am Stück geguckt? Nein, gar nicht. Also wir haben wirklich so einen Film zugegebenermaßen in der Extended Version so. Ja. Wollten ihr so Dinge mitgeben und waren beide so bereit, dass sie, also sie hat alle Schokolade gehabt, alle Getränke, die sie mag. Wir wollten ihr halt, wenn sie Fragen hat, beantworten wir sie, falls nicht, dann nicht. Sie ist nach 5 Minuten eingeschlafen. Also wo ich mir denke, so, you didn't even try. Ja, aber diese Leute sind dazu nicht in der Lage. Das Gespräch hatte ich mit meiner Frau auch schon oft. Wir gucken was zusammen und ich weiß, dass sie in wenigen Minuten einschlafen wird und ich sage, soll ich einfach was anderes gucken? Und sie sagt, nein, ich bin wach. Und noch während der Satz zu Ende. Gibt es bei Wired, gibt es einen Artikel dazu, wie ich es schaffe, wach zu bleiben abends auf der Couch. Oder halt bei meinem TV-Serien oder Filme gucken oder so. Und war eben einer der Tipps, dass du nicht auf die Couch sollst, weil es viel zu bequem ist. Ja. Ja. Aber fand ich auch geil, dass man da einen Artikel draus macht. Aber wenn die Frage ist, wie ich auf der Couch wach bleibe, dann ist das ein unbefriedigender Vorschlag. Ja, es waren unzählige fantastische Tipps, die ich jetzt nicht alles spoilern möchte. Unzählige. Kann ich jetzt endlich anfangen? Bitte. Es wird heute nämlich ein wenig dauern. Ja. Wir machen heute ein Experiment und wahrscheinlich schlägt so fehl, dass wir den Podcast danach einfach beenden, aber dann ist es halt so. Ob Dominik wirklich aggressiv wird, wenn er komplett entmüdet ist. Nee, pass mal auf. Also entweder wird es total chaotisch oder vielleicht wird es auch geil. Also ich meine, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Why not both? Also, wir fangen mal an. Ich lese jetzt etwas rückwärts. Nee, Ich beschreibe euch mal das Setting. Wir fangen mal nicht mit der Geburt von jemandem an, sondern ich beschreibe euch mal das Setting, in dem wir uns befinden. Planet Erde. Stellt euch ein englisches Landhaus vor. Also eigentlich mehr so ein Gehöft mit mehreren zusammengebauten Gebäuden. Gehöft. Einen kleinen Innenhof, großer Garten. Es ist eine... So welches Jahrhundert, Jahrzehnt? Wir sind in den 1930ern. Okay. Also da war die Zeit noch in Ordnung. Es war die kurze Phase, wo die Zeit mal vorübergehend vielleicht ein bisschen in Ordnung war. Großer Garten, Innenhof, es ist eine kleine Pfarrei. Es stehen auf dem Grundstück auch noch weitere Häuser für irgendwie Bedienstete, irgendwie einen Schuppen. Und eine Kapelle ist auf der anderen Seite vom Weg. Und in der Nähe ist das kleine Örtchen Borley, nordöstlich von London. Kann man schon mal gehört haben. Muss man nicht. In diesem Landhaus lebt der Reverend Lionel Algernon Foister, mit seiner Frau Marianne. Oder was? Marianne? Marianne. Und da kommt Colonel Dijon zu Besuch. Und bringt Senf mit. Mustard. Die Adoptivtochter Adelaide ist der Schatz der kleinen Familie. Adelaide. Die ist 3,5 und es springt, glaube ich, noch ein weiteres adoptiertes Kind mit rum. Ein Junge in ähnlichem Alter. Das ist jetzt die Inhaltsangabe von Loriot. Nee. Ja. Okay. Wieso Loriot? Was hat dich an Loriot erinnert an der Stelle? Englischen Namen. Ach so. Der Vater von dem Jungen, der wohnt auch in einem dieser Nebenhäuser. Und es gibt dann noch eine junge Magd, die ist 14,5, die wohnt in einem Zimmer neben dem blauen Raum. Das ist so das Elternschlafzimmer. Aber Sekunde, aber heißt adoptiert jetzt von der Person, die da auch wohnt? Ja, das oder ist von ein den bisschen Leuten? Oder ist es so ein adoptiert so ein, wir ziehen den mit auf, weil wir haben monetäre Möglichkeiten, aber der Papa ist da noch. Es ist ein bisschen, ich konnte es nicht hundertprozentig durchdringen. Wir kommen da später nochmal drauf. Aber es ist jetzt wichtig, dass sie ein Halb ist. Das sind zwei unterschiedliche Fragen zu zwei unterschiedlichen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast. Nein, aber ich nicht. Also dieses Kind wurde adoptiert, da haben die noch nicht da gewohnt und dann sind die irgendwie da hingezogen und dann kam der Vater mit dazu. Ich weiß nicht, ob der Vater vorher auch schon im Spiel war oder nicht oder ob das dann erst quasi, ob der dann in die Nähe des Kindes wieder ziehen wollte, so ganz genau weiß ich es nicht. Und so arg dick ist die Kohle eigentlich gar nicht. Das klingt jetzt zwar nach Reichtum, aber ich meine, es ist ein Pfarrer, es ist ein Dorfpfarrer. Es ist jetzt nicht so, dass die Kirche hat sich ja noch nie an irgendwas bereichert. Ja, es ist, glaube ich, ein evangelischer Pfarrer, da ist das anders, glaube ich. Okay. Weiß ich nicht. Ist das so? Ja, oder die Kirche von England vielleicht auch? Vielleicht. Die Foisters haben, trotz ihrer großen Armut, nein, so schlimm ist es auch nicht, die Foisters haben einige Leute zum Abendessen eingeladen. Darunter ist ein gewisser Harry Price, über den wir das gleich noch... So das die Vorlage ich wollte jetzt sagen, von Cluedo, dem war der Mörder. Brettspiel, ja. Über den wir gleich noch mehr erfahren werden. Nach Harrys Erzählungen zu jenem Abend ist sein erster Eindruck vom Gastgeber, dass er ein angenehmer, weitgereister, kultivierter Mensch ist. Ich meine, wenn man schon Lionel Algernon heißt, ne? Der hat auch 20 Jahre in Kanada gelebt und seine Frau wird beschrieben als aufgeweckt und auf lebhafte Weise attraktiv und ja, ziemlich intelligent. Also schaut so selten Serien auf dem Sofa. Auf lebhafte Weise attraktiv, da muss ich an die Liz denken. Hallo Liz. Hallo Liz. Harry fällt außerdem auf, dass Lionel sehr stolz auf seine Marianne ist. Ja, er himmelt sie richtig an Und das kann natürlich damit zu tun haben, dass sie irgendwie Anfang 30 ist und er so eher Mitte 50. Und naja, diese Gesellschaft sitzt jetzt hier beim Abendessen beisammen. Der Harry ist zusammen mit seiner Sekretärin schon ein paar Stunden vorher angekommen und hat schon mal so einen Rundgang durchs Haus gemacht. Miss Marple ist auch schon da. Hat sich alles ganz genau angeguckt. Und obwohl die Foysters, die kennt er noch nicht, die sind neu für ihn. Die Pfarrei in Borley, die kennt er aber schon. Also er war vorher schon mal hier. Und er schreibt sich alles so in sein Notizbüchlein. Er stellt fest, dass er seit das letzte Mal hier war, hat einiges am Haus verändert. Also die haben jetzt fließend Wasser, es wurden ein paar Dinge repariert. Es gibt jetzt eine kleine Privatkapelle in dem Raum über der Veranda. Und das schreibt er sich alles so auf, schaut sich alles an, schaut sich vor allem auch die Fenster und Türen ganz genau an. Und dann für eine Weile steht er da und schaut aus dem Fenster nachdenklich in den Garten. Und Hercule Poirot kommt vorbei. Jetzt ist dann aber Abendessen. Neben den Foysters und Price mitsamt Sekretärin sind auch noch Mr. und Mrs. Richards anwesend, Miss Goldney, Miss May Walker und Mr. Ballantyne. Der also ganz kurz, müssen wir wirklich über alle Track führen? Okay, weil langsam jetzt ich wollte auch unübersichtlich nach einem Block fragen. Aber die Foysters werde ich mehrfach erwähnen und den Mr. Price auch. Die frage ich später ab, die anderen könnt ihr. Wichtig ist für den Moment, das sind mehrere Leute und eine davon ist 14,5. Ja, die ist auch da. Das stimmt. Mrs. Richards hat Wein und ein paar Knabbersachen mitgebracht, das gerade so rumgereicht wird. Und habt ihr eine Idee, wo das irgendwie so landen könnte? Außer Cluedo? Nein. Okay. Also wie du es beschreibst, wirklich so ein, also das klingt schon alles nach bisschen so nach so einem Who Done It. Ja. Ja, es ist ja auch nicht, ist auch nicht komplett. Weil zwar, weit hergeholt. Ich meine, ganz ehrlich, das Setting, ein englisches Herrenhaus. Es sind lauter illustre Gestalten da. Alle könnten irgendwie ein Motiv haben oder irgendwas, warum auch immer, füg's hier ein. Und es könnte noch so einen Grund geben, wie es zieht ein Sturm auf und es kann keiner weg. Also das wäre für so ein Setting. Stimmt, ein Sturm hat mir tatsächlich auch noch gefehlt. Ja? Ich hätte gerne noch ein Gewitter beschrieben an der Stelle. Ich frage mich halt jetzt, ob ein übernatürliches Element reinkommt. Und oh, du bist eine ganz große Sache. Ob das jetzt die erste Meta-Folge ist, die der Jürgen gemacht hat. Oh, das könnte auch so eine Sekten-Story theoretisch werden. Meta, wie meinst du das, dass wir jetzt noch Gespenster anrufen? Oder was meinst du? Ich traue dir so viel zu. Oder ist es einfach, es hat nichts mit der Realität zu tun und Jürgen in seiner Begeisterung für irgendwelche AI-Systeme war so ein, ja, schreib mir eine Folge 8, irgendwie mit den Sachen, die schon da sind, gefüttert und dann so ein, ja, hier, da gab's den Typ und der ist Pfarrer und da ist Zeug. Und das würde ich, also wenn das jemand mal machen mag, ich stelle all meine Skripte zur Verfügung, mir mal so eine KI trainieren, würde ich nehmen. Wir haben neulich auf Arbeit geklärt, weil der Udo irgendwie rausfinden wollte, was sich auf Wiegärtner reimt, habe ich ChatGPT gefragt und dann kam die Antwort auf Wiegärtner. Wiegärtner ist ein relativ seltener Name, deswegen reimt sich nichts auf Wiegärtner. Und dann hat er Empfehlungen gegeben, was man dann stattdessen wie man sich umbenennen könnte. Genau. Okay. Nennen Sie sich einfach Schorsch. Tatsächlich, wenn ich überlege, das Thema hat mir, glaube ich, tatsächlich ChatGPT vorgeschlagen, indirekt. Ich glaube tatsächlich. Aber apropos Lösung, ich liebe es, der NDR-Wetterdienst, also du kannst auf die Seite vom NDR geben, gehen und dir da das Wetter anzeigen lassen. Ich liebe den NDR-Wetter. Der hätte mir als Satz völlig gereicht. Naja, aber pass auf. Wenn du dort die Postleitzahl angibst und zum Beispiel in meinem Fall von Nürnberg, dann kommt einfach als Info, sie wohnen leider nicht im Sendegebiet des NDR, ziehen sie um, Ausrufezeichen. Das ist geil, das ist wie... Und da habe ich gedacht, Chapeau, ich liebe das, wenn sowas so durchgezogen wird. Ja, voll. Das Wer auch immer diese Entscheidung drauf hat, Dankeschön, das ist mal... echt der coole, also ich reg mich gerade wirklich nicht drüber auf, so ein, warum kann das denn für alle zugänglich sein? So klingt der Philipp, wenn er sich voll aufregt. Nee, sondern so eine, ja, wir müssen jetzt halt hinschreiben, dass wir es für euch nicht anbieten dürfen, weil ihr in dem Sendegebiet seid, aber einfach so ein, zieh halt um. Das ist, geil. Das ist wie eine Kommentarspalte, die nachts abgeschalten wird. Das finde ich, sowas finde ich mega. Ja, aber irgendwie auch witzig. Wenn du an die Grenzen des Internets stößt. Völlig grundlos. Ja, naja, es wird schon irgendwelche rechtlichen Gründe geben, dass die halt jeweils nur in dem Sendegebiet Informationen anbieten dürfen, bla bla bla. Aber dann halt wirklich so eine Nachricht mit einem, zieh halt um. Super. Ja. Während Marianne Price jetzt reinen Wein einschenkt, ich glaube, es war Burgunder, passiert etwas äußerst Ungewöhnliches. Oder genauer gesagt, das erste Ungewöhnliche in einer Reihe von sehr ungewöhnlichen irgendwas Dingen, schwebt. Die an diesem Abend noch folgen werden. Das ist schon gar nicht schlecht. Ich habe jetzt natürlich auch schon viel verraten. Aber schweben ist es nicht. Zuerst mal nimmt Price einen Hauch von Eau de Cologne wahr. Was komisch ist, weil überhaupt niemand aus Köln da ist. Und dann... Gott, Jürgen... Bitte. Und dann wird plötzlich sein Burgunder schwarz. Einfach so. Von jetzt auf gleich. Und es handelt sich nicht um Schwarzburgunder. Das gibt es nämlich, ich habe es extra gegoogelt. Der wechselt mal eben die Farbe. Ja, der wechselt mal eben die Farbe. Einfach so. Mhm. Das findet jetzt Price dann doch ganz spannend. Der ist nämlich selbst nicht nur ein hervorragender Taschenspieler, sondern auch sowas wie ein Geisterjäger. Nein. Doch. Also entweder habe ich das komplett falsch im Ohr oder das war jetzt eine sehr frei interpretierte. Ich hab's sofort erkannt. Eine sehr frei interpretierte Variante. Es war wenn zu schnell oder so. Ich glaube. Die Anwesenden sind überrascht und irgendwie aufgeregt, aber merkwürdigerweise nicht irgendwie verschreckt oder irritiert. Fast so, als hätten sie alle damit gerechnet. Und ja, das liegt vor allem daran, dass sie alle damit gerechnet haben. Die meisten Gäste sind nämlich von der SPR, der Society of Psychical Research. Das ist sowas wie der Club der Geisterjäger, wenn man so will. Stimmt jetzt nicht ganz. Aber das sind Leute, die sich halt mit so übersinnlichen Dingen beschäftigen. Und nach dem Essen zieht sich Marianne mit Unwohlsein zurück und die restliche Gruppe nimmt jetzt nochmal das ganze Haus genauestens. Wer war gleich wieder Unwohlsein? Wer war Unwohlsein? Der war auch da, den habe ich vorhin mit aufgeteilt. Mit dem geht sie jetzt aufs Zimmer, oder was? Merkt ihr das? Ja, das Beziehungsdrama. Kommt später nochmal. Ja. Sie nimmt jetzt das Haus im Kerzenschein in Augenschein. Nee, die anderen, also sie zieht sich zurück. Oh Mann, so viele Gags schon gleich im dritten. Ich bin mal wieder stolz auf mich. Das passiert, wenn man mir eine Woche mehr Zeit gibt. Ne? Wollte ich nur mal. Egal. Plötzlich ein lautes. Ey, wenn wir nur noch eine Folge pro Jahr rausgeben. Ein lautes. Alter, wenn das ein Feuerwerk. Leck mich am Arsch. Ich darf nicht so viel fluchen, es tut mir leid. Anne, es tut mir leid. Ein lautes Geräusch aus dem Obergeschoss. Und als sie jetzt danach sehen gehen, kullert ihnen auf der Treppe eine Glaskaraffe entgegen. Kuller, kuller, kuller. Und zerspringt am Boden vor ihren Füßen. Ist ja auch merkwürdig, ne? So, sie stürmen jetzt nach oben und schauen, aber niemand. Wieso war Scooby-Doo? Niemand da. Niemand im Flur, keiner da. Dann plötzlich, während sie noch gucken, bimmeln die Bediensteten-Glocken. Blimmeln ist auch schön. Und als sie dann in Mariannes Zimmer nachsehen, war die ja quasi der obvious. Kannst du sie bitte nicht Marianne nennen? Wir sind in England, Marianne. Marianne, Lady Marianne. Als sie dann in ihrem Zimmer nachsehen, weil sie ist ja offensichtlich die Verdächtige an der Stelle, dann liegt die aber schon bereits im Bett. Und dann gucken sie noch in den Kinderzimmern nach. Mit Unwohlsein oder ohne? Mit Unwohlsein. Und in den Kinderzimmern ist ein ähnliches Bild. Also die Kinder sind zwar wach und wundern sich über den Wärm, aber die sind, ich sag mal, glaubhaft schlaftrunken. Also okay. Reiben sich so die Augen und bei den Kindern. Ja. Weitere Suchen im Obergeschoss bringen keine Erkenntnisse. Aber als sich die Geisterjäger dann wieder nach unten begeben, rieseln plötzlich Kieselsteine die Treppe hinunter an ihnen vorbei. Und wie aus dem Nichts läuten noch einmal die Glocken. Und dann schreit plötzlich Marianne oben um Hilfe. Marianne, tut mir leid. Sie wollen der verängstigt klingenden Dame des Hauses zu Hilfe eilen, aber das Schlafzimmer ist versperrt. Und das, obwohl der Reverend sagt, die Schlüssel, die sind schon seit Wochen, sind die verschwunden. Also kann überhaupt nicht versperrt sein. Die Marianne ruft aber von drinnen, die Tür hat sich von selbst verriegelt. Und jetzt ist es doch, mitten in dem Chaos greift Price jetzt zum äußersten, zum letzten aller Mittel. Er betet. Ich habe gestern erst wieder eine Zusammenfassung von dem Remake von The Evil Dead angeschaut. Eine Zusammenfassung von dem Remake, okay. Ja. Ich schaue mal auf YouTube die Zusammenfassung von Horrorfilmen, haben wir schon zigmal gehabt. Ja, den Trailer zur Zusammenfassung. Ja, genau. Und da ist die ultimative Lösung am Schluss einfach eine Kettensäge. So, ich denke, dass auch das wahrscheinlich am Schluss die Lösung sein wird. Ja? Gute Idee. Gute Idee. Also erstmal gibt es nach dem Gebet einen lauten Klick und das Schloss geht wieder auf. Nein. Doch. Und ja, das ist jetzt mal so die Schnellzusammenfassung dieses Abends. Ja, aber cool. War echt ein cooler Abend. Geil, ne? Willst du noch einen Kaffee? Ciao. Auf die Heimfahrt, oder? Mein Milchreis hätte ich gern noch. Den vergessen wir so safe. Garantiert, aber ich würde den gern während dieser Aufnahme noch essen. Ich habe nämlich jetzt ziemlich Bock auf Milchreis. Aber ich warte noch ein bisschen. Kann dir Anna nachher bringen. Harry Price hängt jetzt ziemlich seinen Gedanken nach, als er dann mit seiner Sekretärin das Anwesen verlässt an dem Abend. Aber dazu dann auch später mehr. So, jetzt brauche ich mal ein Zeitsprunggeräusch. Nein. Das klingt wie Burgketten, die irgendwie zeitbeschleunigt sind. Ihr habt keinen Top. Ja, aber du kannst nicht sagen, geguckt. Du brauchst ein Geräusch und dann machen wir lustige Geräusche und dann spielst du oben drauf noch eins ein. Kann ich doch machen. Ich habe nämlich erst den Satz geschrieben und dann habe ich mir spontan irgendwann gedacht, ach, jetzt hole ich mir doch noch eine TARDIS. Hat er dann eine Woche extra gehabt? Ja, also ich wollte gerade sagen, die geben wir nie wieder. Das ist auf jeden Fall. Also, eigentlich wollte ich euch nämlich ursprünglich, wollte ich euch nämlich die Geschichte von Harry Price erzählen, eben von unserem Original Ghostbuster. Mhm. Der wird 1881 in Shrewsbury in West Midlands in England geboren. In Shrewsbury. Shrewsbury. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Loriot-Name. Tatsächlich. Und er ist genau 100 Jahre vor mir geboren. Verrückt. Am 17. Januar. Nein. Also nicht ganz also genau. Das Jahr zumindest. Also er behauptet zumindest, dass er in Shrewsbury geboren ist, was das dann doch wieder zum Loriot-Moment macht. Aber eigentlich ist er in London geboren. Ich frage mich bitte nicht, warum er das behauptet. Sein Interesse gilt früh schon der Zauberei und auch interessiert er sich ganz viel für so mechanische Dinge, also für wie was funktioniert, wie Apparate, so Konstruktion ist das Wort, glaube ich, das ich suche, wie die funktionieren. Und das interessiert ihn alles viel mehr als die Schule zum Beispiel. Und er steckt auch ganz viel Zeit und sein ganzes Taschengeld dann in so Bücher über Magie und über so Zaubergeräte und lauter so Zeug. Er hat außerdem eine Leidenschaft für alte Münzen, was irgendwie keine weitere Rolle spielt, aber doch spannend ist. Er wird das jüngste Mitglied der Numismatischen Gesellschaft. Das ist sozusagen der Münzsammlerclub. Und ich weiß nicht, wie alt er da genau ist, aber ich weiß, dass er im Alter von 16 Jahren ein Buch schreibt und verkauft über das Münzsammeln. Mit 16. Der hat's wissen wollen. Das ist sehr interessant. Umtriebig. In seiner Kindheit in Kent verbringt Harry außerdem viel Freizeit auf Jahr- und Flohmärkten im Umkreis, wo er dann so die ganzen Illusionisten und Wahrsager und so sich anguckt und studiert. Und, na, und Münzen wahrscheinlich. Mehr. Und Münzen. Und da sogar so eine Liste von ihren Techniken und Methoden dann anfängt. Mhm. Und nebenbei besucht er dann auch noch Abendkurse, wo er sich dann mit Fotografie auch auseinandersetzt und Chemie und Technik und so. Also nicht alles das gleiche Thema, aber man erkennt schon irgendwie einen Zusammenhang, wenn man den erkennen will. Mit 14 beginnt er außerdem schon eine Liste mit allen Quacksalbern und Medien und Wahrsagern und so aufzuschreiben. Also ist auch ganz spannend. Macht er 5 Jahre lang. Aber macht er das im Sinne so von so einer Art, ich finde die cool, ich will da auch? Oder ist es so ein, die schummeln? Komm mal gleich noch. Weil es ist, ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob du sagst so ein, das ist aber auch wirklich Magie, die dir passiert und Leute denken, was wie das andere ist, oder ob du halt sagst so, hey, guck mal, eine Magieshow, ich mache euch lauter Sachen wahr, also, weiß und ihr müsst euch natürlich darauf einlassen. Ich will euch noch nicht zu viel verraten, aber ich meine, du kannst hier nicht tonnenweise Zauberbücher nach Hause holen und dann an Magie glauben. So, das passt, glaube ich, nicht hundertprozentig zusammen. Ich glaube, da ist schon viel über das Kunstwerk der Schauspielerei und so. Genau, aber meine Frage ist ja vielmehr ein, wie sieht er da andere? Da kommen wir gleich drauf. Ja, ich glaube, das kritisch oder? Ich glaube, jetzt ist seine Sichtweise auch noch nicht wahnsinnig gefestigt. Von daher will ich jetzt auch nicht was Falsches sagen, aber das wird jetzt klarer mit der Zeit. 1896, da ist er 15, da verbringt er nämlich dann die Schulferien in dem Dorf Shropshire. Shropshire? Shropshire sind echt alles kuriose Namen. Dort soll es nämlich ein Haus geben, in dem es spukt. Es ist so ein Bauernhaus mit Scheune und die Geschichten, die sich um das Haus ranken, sind so von Milchkannen, die in der Scheune durcheinander purzeln und Tiere, die sich irgendwie aus den Ställen befreien und manchmal werden auch die Brennholzstapel nachts irgendwie durcheinander geworfen. Das sind so die. Wohnt da noch jemand? Da wohnt noch jemand. Mhm. Und obwohl die da wohnen, dann eines Nachts dann oder mehrere Nächte, glaube ich, auch Wachen aufstellen quasi und das beobachten, geht der Spuk weiter und irgendwann zieht er auch ins Bauernhaus mit ein und das ist jetzt der Frau des Hofbesitzers dann doch reichlich unangenehm und sie bekniet ihren Mann regelrecht, dass sie doch bitte ausziehen mögen. Und sie kann ihn immerhin überreden, dass sie mal für eine Zeit lang aus diesem Bauernhaus ausziehen. Und dann wäre jetzt die Frage, wer kauft es danach? Nein, die ziehen jetzt noch nicht dauerhaft aus. Nein, bloß sozusagen, wenn du jetzt einen Nachbarn hättest, der irgendwie sich aufhört wie Hölle, um die rauszuekeln und den Preis zu drücken. Tatsächlich habe ich die Geschichte dieses Hauses gar nicht weiter dann dabei, aber spannend finde ich, dass in genau dieser Zeit jetzt Harry da seine Ferien verbringt und sich mit der Frau des Kuhhirten von diesem Hof irgendwie anfreundet. Okay. Und die kann er überreden, dass er jetzt mit dem Freund eines Nachts in dieses Haus gelassen wird, um dieses Poltergeist-Phänomen einmal näher zu untersuchen. Ohne störende Bewohnen. Ohne, dass da jemand wohnt, genau. Yeah. Und es braucht schon Mut, würde ich sagen, für so eine Aktion mit 15, weiß ich nicht, ob ich sowas hätte mich trauen wollen. Aber im Herzen ist Price eigentlich ein scharfsinniger Skeptiker, auch jetzt schon. Mhm. Mhm. Denn so ein bisschen wie du. Er glaubt, ja, stimmt, ich erkenne vieles von mir in ihm, aber später dann auch wieder nicht. als er dann versagt. Von daher glaubt er glaubt nicht die Geschichte, die um dieses Haus gewoben wird, dass da irgendwann mal ein Einsiedler gewohnt hat, der dann da seine Nichte erdrosselt hat, die jetzt da keine Ruhe, also das glaubt er alles nicht, ne? Aber man kennt diese Geschichten ja. Sondern er glaubt aber schon, dass da irgendwie was, dass da was ist. So, und das möchte, dem möchte er auf den Grund gehen. Also sie hocken sich jetzt nachts da ins Schlafzimmer und dann hören sie, ein polterndes Geräusch draußen auf der Treppe. Aber sie verlassen ihren Posten erstmal nicht. Dann hören sie Schritte im Raum über ihnen. Dann hören sie ein dumpfes Geräusch in dem Zimmer, in dem sie gerade ihr Lager haben. Das ist dann schon ein bisschen unangenehmer. Und dann so gegen 1 Uhr nachts hören sie Schritte unmittelbar draußen auf der Treppe vor dem Schlafzimmer. Und dort hat Harry vorsorglich ein Fotoapparat installiert. Ich habe jetzt gedacht, der Klebfalle und sie fangen einfach Pumuckl. Mit so Fotoapparat. Mit so Fliegenfall. Ja, ja. Nee, ein Fotoapparat. Ist doch cool. Und den hat er auf das Ende der Treppe gerichtet und da zündet er jetzt quasi die Blitzpulvermischung, die er da vorbereitet hat. Weil das ist eine Zeit, wo man ein Foto schießen kann. Genau, einmal die Chance. Grelles Licht, ein lauter Knall und auf der Treppe klingt so, als würde jemand ins Stolpern geraten. Und jetzt kommen die Jungs da, gehen raus und finden nichts. Niemand da. Und auf der Fotoplatte zeigt sich später auch nur eine, ja, etwas überbelichtete, aber doch leere Treppe. Das ist doch merkwürdig, oder? Naja, gut, aber dass du dann vielleicht das nicht erwischt hast in dem Moment. Harry packt jetzt in dem Moment der Frust ganz stark, glaube ich. Aber auch die Neugier. Aber die Idee mit dem Foto finde ich ja schon ganz geil. Ja, also das ist ja das ist ja auch das Schöne, warum der Harry eine spannende Person ist, ist, weil er eben nicht so dieser eindeutige, er ist kein eindeutiger Scharlatan, naja. der an diesen ganzen Schmuh irgendwie glaubt und er ist aber auch kein so einer, der es einfach abtut. Ja, ja, er ja, ist ja. halt irgendwie einer, der dem auf den Grund gehen will. Willst wissen. Also ihn packt vor allem die Neugier. Er wird jetzt anfangen, von da ab regelmäßig spiritistische Versammlungen, Seancen und solche Dinge zu besuchen. Alles irgendwie in London und um London herum. Und seine Büchersammlung wächst um weitere Werke, die sich um okkulte Themen drehen. Spiritismus, psychische Forschung, Magie und den ganzen Kram. Du hast jetzt gesagt, er sei eher so skeptisch unterwegs. Aber das sind ja jetzt auch etliche Sachen, die eine Begründung im Übernatürlichen beinhalten. Wie steht er dazu? Also er schließt das, so viel mal vorab, er schließt das nicht aus. Also er schließt nicht aus, dass es Übersinnliches gibt, aber er kennt natürlich diese ganzen Schauspielertricks und Schauspielertricks und so. Das. Und er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine vernünftige, quote-unquote, Erklärung hat, halt wesentlich höher ist. So. Genau. Mhm. Und also er widmet sich jetzt diesem Thema intensiv. Er antwortet regelmäßig auf Zeitungsanzeichen von Medien, also diese Menschen, ne? In den spiritistischen Medien, also diese. Bin ein Medium. Diese Magazine. Diese FAZ-Antwort, ich bin ein Medium. Das ist verwirrend, ne? Ich weiß. Und Harry ist nicht begeistert von den Antworten, die er da so erhält. Es wirkt auf ihn wie einfach wie ein billiges, schäbiges Geschäft mit ganz viel psychischem Schwindel. Ich weiß auch nicht, ob psychisch die richtige Übersetzung ist. Im Englischen heißt es Psychic. Psychic, ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige. Ja, nee, ich glaube nicht. Es irritiert nämlich zumindest in der Übersetzung. Aber was ich damit meine, ist eigentlich. Spirituell. Spirituell trifft es aber auch nicht hundertprozentig. Es ist übersinnlich im Prinzip. Ja, übersinnlich, ja. Paranormal würde man vielleicht eher sagen, aber den Begriff gibt es im Englischen ja auch. Mulderig. Ich wollte sagen, das sind halt die Kräfte, die dann deine XCOM-Mitarbeiter irgendwann im Laufe des Spiels entwickeln, um den Alien-Übergriffen Herr zu werden. Hast du XCOM 2 gespielt? Also, Moment, jetzt muss ich ein bisschen zurückrudern. Jetzt muss ich ausholen. Naja, Sekunde. Von den 9? Ja, ach, von den 9 dann. Von den 9 das zweite. Und das zweite war die Geschichte, wo die Aliens sich mit wo die quasi gewonnen haben und dann du als Guerilla quasi. Ja, aber ich glaube nicht komplett durch. Es ist drecksschwer. Ja. Gar nicht. Ich fand aber ehrlich gesagt den ersten Teil vergleichsweise einfach. Im Vergleich zum Original. Hat mir gut gefallen. UFO Anime Unknown. Aber das ich muss auch sagen. Original war unglaublich schwer. Ja, aber ich finde, was sie wirklich bei dem Spiel gut hingekriegt haben, ist so dieses. Ja, weil ein paar Sachen fehlen mir, aber so, es ist deutlich gestreamliner und du spielst halt zügiger mal was durch. Anstatt irgendwie, keine Ahnung, 12 Runden lang das letzte Alien auf der Karte zu suchen und dir denken so, oh, wo hockt denn jetzt? Ach Gott, in der Scheune ganz links oben, toll. Und es dauert ewig. Ich finde, das hat schon eine große Schwäche. Andererseits mag ich auch bei so Rundenspielen dann eher so, ich kann mir Zeit lassen und alles so ein bisschen austüfteln. Und da hatte ich die Spieler die ganze Zeit gezwungen zu sagen, nee, du musst schnell fertig werden, du musst die ganze Zeit rennen. Das war im ersten Teil dieses Remakes schon und im zweiten fast noch mehr. Und da muss ich sagen, der stresst dann zu viel. Und dieser ganze Basenbau, der war dann am Ende unterm Strich nicht so relevant, wie er früher zum Beispiel war. Ja. Also das war dann irgendwie so ein wenig dran geflammt. Aber ja, trotzdem ein großartiges Spiel. Ja, großer Fan. Schön. Ich habe es, glaube ich, auf der Xbox und auf dem iPad sogar durchgespielt. Und das stelle ich mir richtig gut vor, tatsächlich. Das ist ein super iPad-Spiel. Gespielt, aber, super ja. iPad-Spiel. Was soll ich sagen? Mario gegen Rabbids ist ja auch in diesem XCOM-Stil und das ist tatsächlich gar nicht so. Das ist echt gut. Ja. Ich muss sagen, da hat mir irgendwie die Motivation dann irgendwann gefehlt, noch weiter zu spielen, aber ich bin relativ weit gekommen. Ich glaube, oder? Also ich vermute, ich bin so bei fast 90% des Spiels, aber es hat eben nicht mehr angefangen. Okay. Mal gucken, ob ich weiß. Das ist eher auch eine coole Frage. Ich fand auch Kommandos und so, ne? Die waren ja auch mit so einem Spielprinzip. Ich fand die auch alle ganz. Da gab es jetzt geil. Auch wieder Neues, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Oder? Nee, von Desperados. Ich bin das sehr weit weg. Das es war ja aber das Gleiche, nur im Wilden Westen. Genau. War das nicht sogar die gleiche Schmiede, die gleichen machen? Das weiß ich nicht mehr. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin sehr weit weg davon mittlerweile. Naja. Wobei Alan Wake 2 begeistert. Wir waren bei der Übersetzung vom Wort. Ja, da bin ich begeistert, ja. Das stimmt. Das aber, ist auch Psychic. Aber ich habe ja auch eine signierte Teekanne zu Hause von Alan Wake. Die Geschichte habe ich aber garantiert schon mal erzählt. Kannst du so einen Schrein drumherum machen? Mehrfach. Oh, die steht tatsächlich sehr prominent. Aber ich finde es schön. Egal. Ich finde es auch schön. Psychischer Schwindel. Und also Harry merkt, es ist viel Geschäftemacherei einfach von Leuten, die einfach mit dem Aberglauben anderer Leute viel, viel Reibach machen. Und er bemerkt auch, dass in Amerika das Geschäft im Vergleich zu England noch viel krasser durchindustrialisiert ist. Also da wird mit Horoskopen dann noch Geld verdient, mit Talismännern, mit Liebeszaubern, quasi alles so aus dem Versandkatalog. Das ist alles noch viel, viel härter und viel, viel krasser als in Europa. Die erste Seance, die Harry besucht, wird von einem bekannten Medium namens Mrs. Thomas Aykroyd. Heißt die wirklich Thomas mit Vornamen oder habe ich hier versehentlich das Geschlecht gewechselt? Und wenn sie klein ist und sie würde aus dem Gefängnis fliehen, dann wäre die Schlagzeile Small Medium at Large. Wo hast du den geklaut? Keine Ahnung. Improvisiert, hallo. Nee, ich irgendwo habe ich den bestimmt schon mal. Also das ist so eine... Das ist so eine Seance, wo die Teilnehmenden Eintritt bezahlen. Das Ganze ist ziemlich elitär und es ist schon so, dass da die echten Believers, ja, oder sich sind. Exaltiert und es hat Flair. Es ist jetzt nicht so... Ist das so Cold Reading, so ein... Ja, ich spüre es hier mit Raum mit einem G im Namen. Ja, schon geht schon in die Richtung, ja. Mhm. Es ist so, dass da nicht die üblichen Spirituristen, das ist eine Eigenkreation, das Wort, dass da nicht die üblichen Spirituristen so Geld aus der Tasche ziehen, Leute irgendwie da sind, sondern das ist schon so etwas die gehobenere, fortgeschrittenere In den USA ist es ja nach wie vor ein Riesending so. Und da gibt es von John Oliver eine Folge. Und bei der Folge von John Oliver ist so zwei, drei Momente, wo solche Mediums dann aufgelaufen werden. Mhm. Das hatte fand ich immer noch so. Dieses, ja, mein Sohn ist vermisst, ja, nee, der ist da und da, da und da. Nee, der sitzt am Nachbartisch. Ja. Also wirklich Dinger. Aber auch einfach mit welcher kalten Berechnung, die einfach den Leuten, die echt in so Notsituationen emotional völlig am Ende sind, noch das Geld aus der Tasche ziehen, wo ich mir immer denke, so, oh. Kann man so leben. Das ist ja auch nicht, dass du sagst, hey, da ruft jemand an, kriegt ein bisschen so, ich sag mal, fast so eine Seelsorge, weil er immer ein wenig zulabert, sondern das ist wirklich von Leuten in ganz schlimmen Notsituationen noch so Hoffnungen machen, wo ich mir denke, so, oh, das ist so. Wie so Wunderheiler und so ein Kram. Aber das ist tatsächlich der Moment, wo wir mal wieder auf die Achterrasse aufmerksam machen können. Mhm. Und den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, sehr gute Überleitung. Ist tatsächlich alle eure Probleme werden auf der Achterrasse gelöst werden. Und wir rufen auch eure toten Verwandten an, wenn es sein muss. Oder auch die Lebenden. Ist egal. Oder auch Leute im Libanon. Aber warum rufen wir jetzt Leute an? Beirut. Bitte nicht so sagen, dass wir jeden Verwandten anrufen. Also das können wir gerne machen, aber da werde ich wirklich von jedem habe ich nichts gesagt. Nur in Libanon. Mir schwebt ja immer noch mal so das Geschäftsmodell vor, dass wir Anrufbeantworter besprechen gegen Geld. Wir hatten noch einen Anrufbeantworter. Ist doch egal. Das ist doch dann noch besser, wenn man extra. Das finde ich so viel logischer, sowas wie Geburtstagsgrüße. Wir könnten auch oder Anrufbeantworter verkaufen. Voll gute Idee, ja. Das erinnert mich an den Freund von Liz Lemon aus der ersten Staffel von 30 Rock, der noch solche Beeper die ganze Zeit verkaufen will, der Beeper-König. Ja, ja. Dieses klassische Pieper, wo du noch hattest. Ach, Pieper, ich habe jetzt Bieber verstanden. Ich habe auch Bieber verstanden. Der Bieber-König. Ja. Oh, 30 Rock wäre ein heißer Kandidat für den nächsten Rewatch eigentlich. Aber ich habe dich schon mal gefragt, ob du die Staffeln alle hast, Zwinker, Zwinker. Nein, natürlich. Die haben wir schon mal gegeben, glaube ich. Deswegen habe ich sie ja nicht mehr, weil ich habe sie ja dir gegeben. Ja. Ich mache sowas nicht mehr. Ich bin weg. Ich bin weg von diesem Zeug. Nee, es ist einfach jetzt alles in viel besserer Qualität, viel einfacher verfügbar online, so dass ich das nicht irgendwo zusammen kopieren und lagern muss. Ich bin tatsächlich komplett weg von diesem Zeug. Das wir nicht benennen. Na, ich musste mal irgendwas unterschreiben, dass ich das nicht mehr, dass ich das nicht mehr tue. Voldemort. Miss Aykroyd, da steht ja, sie ruft jetzt keine Toten direkt an, sondern die nimmt so Gegenstände, man nennt das, glaube ich, Psychometrie und erzählt ihr dann dazu die Geschichte. Es wird so. Control. Ja, es geht in die Richtung. Und Price hat jetzt keinen... Ja, es erinnert mich an einen sehr weirden Comic, ich habe nur die erste Ausgabe gelesen, namens Chew, kennt ihr den? Der hat die absurde Prämisse, dass ein Typ... Ich weiß gar nicht, wie er dazu kam. Ich glaube, das ist einfach sein ganzes Leben lang. Der hat eigentlich so eine, also er hat eine Superkraft, die aber ihn dazu verdammt, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang nur noch Rote Beete isst. Okay, weil bei Rote Beete ist das Einzige... Fuck, ich habe den Borscht vergessen im Kühlschrank. Ah, oh, die gute Borscht. Ah, oh, fuck. Ich muss morgen dran denken, den Borscht mitzunehmen. Sehr gut. Ja. Jürgen heute den Milchreis, du morgen die Borscht. Okay, sehr gut. Sorry, hey, du wechselst es. Ja. Bosch und Milchreis. Besten Bosch der Welt im Kühlschrank vergessen. Aber sozusagen die Hauptfigur hat nämlich so eine Art, ja, wie gesagt, Superkraft oder vielleicht auch Fluch. Und zwar, wenn die was isst oder auch schon irgendwo reinbeißt, dann sieht die, wie das komplett entstanden ist und wie das und fühlt alles, was das gefühlt hat, was sie hat. Was halt selbst bei einem Stück Karotte ist und ja, die wurde dann gelagert und rumgeschmissen, also alles mega unangenehm ist. Und der ist halt irgendwo auswärts essen und es passiert halt einen Mord und ein Stück von dem Finger von jemand landet auf dem Teller und der beißt dann halt rein okay. Und sieht, wie der Typ gestorben ist und kann deswegen dann jemand helfen, den Mord aufzuklären. Okay. Und das heißt, sozusagen ab dann ist halt die Prämisse, ja, du musst halt reinbeißen, damit du erfährst, wie da die Person gestorben ist oder ja. Es spielt auch so ein bisschen mit Ekel, das finde ich jetzt aber nicht völlig übertrieben. War ganz witzig, keine Ahnung, ob das Comic besser wird oder so. Hast du Glenkill gelesen? Sagt dir Glenkill was? Der Schafskrimi? Ja. Yeah. Ich habe ihn dreimal geschenkt bekommen, weil Leute, als ich damals noch so ein bisschen Poetry Slam Sachen gemacht habe, also heute nicht mehr weg, ich bin weg von dem Zeug. Was? Ich habe so Texte geschrieben früher, aber kamen Leute sagen, ja, du machst so auch so witzige Sachen und das ist so mit dem Schaf, so ein Krimi, das wäre doch so voll da. Ich so, ja, danke schön. Der Schäfer ist ermordet worden und die Schafe erklären den Mord auf. Ich fand's auch so, ein Drittel des Buches witzig, dass es jetzt aus Schafsicht erklärt wird und danach fand ich es wegen Fahrt und ich habe aber dieses Buch immer wieder geschenkt gekriegt. Wie gesagt, ich glaube 3 oder 4 Mal und wirklich sagen, warum kommen alle Leute drauf, dass ich dieses Buch haben muss? Ich fand dich halt scharf. Mäh. Psychometrie. Price hat selbst keinen Gegenstand dabei, deswegen kann er das nicht so wirklich beurteilen, aber die anderen Anwesenden, die sehen ziemlich zufrieden aus mit den Resultaten. Leberkäse. Analysieren Sie das mal. Auch hier muss ich nochmal, habe ich euch schon darauf angesprochen, dass wir nach Rheinland-Pfalz eingeladen wurden? Nein. Ach, fuck, was? Ich hab vergessen. Wir wurden nach Rheinland-Pfalz eingeladen zu einem Wurst... Herstellungs. Achso, das hast du erzählt. Ja. Habe ich gesagt, ja? Ja. Aber machen wir das? Wann fahren wir da hin? Da müssen wir mal drüber reden. Ja, morgen fahren wir da hin? Morgen früh? Morgen ist schlecht. Ja, dann. Habe ich schon erzählt. Ich bin so alt, bin ich doch noch nicht. Aber den Bosch habe ich wirklich vergessen. In einer anderen Seance lernt Harry das Medium Charles Eldred kennen, der Gegenstände materialisieren kann. Das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, das ist nämlich so ein Typ, dem hätte man vielleicht auf die Schliche kommen können, der bringt nämlich immer seinen Sessel mit zu den Seancen. Das ist schon ein bisschen auffällig, weil wie sich später herausstellen wird, sind diese Gegenstände einfach in den Ritzen. Das ist so blöd. Es ist schon echt niedlich, plump so. Ja, aber es hat halt einfach funktioniert, so eine Weile zumindest. Das ist ja das Schlimme, dass das kaum das was Schlimme. Dumm sein kann, dass Leute nicht drauf reinfallen. So. Und dann sind jetzt da noch ein Haufen weiterer genau solche Typen, die Harry besucht und. Aber weißt du, ich finde es ja auch völlig okay und unterhaltsam, wenn du sagst, keine Ahnung, du schaust dir ja einen David Copperfield an, wie er die Freiheitsstatue verschwinden lässt und Zeug, weil du musst dich auch so ein bisschen darauf einlassen, wirklich ja. In dem Moment zu sein, oh, der macht jetzt wegen Magie und ich lasse mich da mitnehmen, statt die ganze Zeit zu sagen, ja, das ist nur Schwindel, nein, das ist nur Schwindel, nein, das ist Schwindel. Ich glaube, dann hast du nicht so viel Genuss dran. Aber gleichzeitig weißt du ja auch, so, das aber ist der nur Genuss, Trick. Der Genuss ist doch dann, sich zu überlegen, boah, krass, wie kann der das machen? Ich weiß zwar, dass es Schwindel ist, aber ich weiß trotzdem nicht, was. Aber voll, habt ihr das nachgeguckt? Weil ja, das ist ja unfassbar, aber ist ja. Ist wirklich gut? Ja. Weißt du, wie es funktioniert? Nee, ich weiß es nicht. Sie haben die komplette Plattform, ja, auf dem das Publikum, das Publikum die Manege da irgendwie angebaut, die haben sie verschoben quasi. Die drehen so, das ganze so Ding. Langsam, dass es keiner merkt quasi, und in der Zeit haben sie halt mit Lichtern quasi so gemacht, dass es keiner sieht. Aber sie haben den Blickwinkel verändert des Publikums und dann quasi ein leeres. Ja, ist schwer zu erklären. Ja, also, ja. Es war so eine Bühne, die war so eingerahmt, ne? Da war irgendwie der Vorhang angebracht und da war so ein Bühnengestell. Deswegen hattest du zwei so Pfosten, durch die du durchgeguckt hast auf die Freiheitsstatue. Deswegen war das sehr, sehr gut eingerahmt, okay, quasi. Ja, verstanden, okay. Und jetzt stell dir vor, du wirst einfach gedreht und dein Blickwinkel verschiebt sich so und dann siehst du die Freiheitsstatue nicht mehr. Und das haben sie geschickt natürlich mit dem ganzen, da waren dann so Helikopter, die angestrahlt haben und mit dem Licht auf der, also das haben sie alles sehr geschickt verbunden. Ja, du hast verbunden. Vor allem tausend Sachen, die halt irgendwie davon ablenken, klar, dass du gerade einfach irgendwie diesen Boden bewegst. Aber sau geil. Und ich meine, sie haben es dann, das war ja auch im Fernsehen übertragen. Und ich meine, klar, mit Kamera kannst du irgendwie alles tricksen und so, aber sie haben es wirklich geil gemacht damals. Das muss man ihm schon lassen. Ja, aber ich finde auch selbst die stumpfsten Sachen da eigentlich in Richtung witzig, wo, das war doch hier Uri Geller, der so ein, ja, ich mache wieder das Uhrengehen. Und so viele Leute haben angerufen, ey, meine Uhr geht wieder, krass. Aber der Punkt ist halt einfach, wenn du, keine Ahnung, 10.000 Leute hast, die jetzt ihre Uhr angucken und die auch mal wieder in die Hand nehmen, dann hast du halt Glück gesagt, eine gewisse Menge, die jetzt mal wieder aufziehen und die Uhr halt in dem Moment halt gerade mal wieder geht. Und das reicht ja dann für dieses, wenn man es jetzt komplett faked. Ich weiß noch, wie der einmal in einer Talkshow war und er saß auf der Couch neben Ottfried Fischer. Was? Ich fand das mega. Und dann hat Sekunde, Ottfried Fischer und Uri Geller, wenn in der gleichen sind. Ja. Und dann hat Uri Geller irgendwie einen Löffel verbogen oder einen Schlüssel, glaube ich. Und Ottfried Fischer hat halt dann irgendwie gesagt, oh ja, da habe ich mich gerade drauf geguckt. so stumpf und so, so mega. Sehr gut. Das ist gut. Wenn den Clip jemand findet, das würde ich sehr feiern. Eine schöne Erinnerung an Fernsehen in meiner Kindheit. Ottfried Fischer würde ich hier auch gerne mal einladen. Stimmt. Den habe ich mal in einem Hotel getroffen. Den hast du mal im Hotel getroffen? Ja. Der lebt nicht mehr, ne? Oder? Ist schon gestorben? Ich meine, der lebt nicht. Ich habe nur gedacht, der hat sich zurückgezogen. Aber wollen wir jetzt nicht ein Medium hier ja, gute nutzen, Idee. Ich ziehe ihn gleich aus der Sofa-Ritze, pass auf. Oh. Also, es gibt noch einen Haufen weiterer dieser Medien, die Harry dann abklappert und die werden sich alle als Betrüger rausstellen, logischerweise. Alle haben alle einen Sessel. Meistens allerdings als relativ reiche Betrüger. Mhm. Das ist natürlich ein wenig so der Punkt dabei. Es klingt wie eine TV-Sendung, was du uns gerade hier so präsentierst. Alles in allem ist Harry Price verschiedene nicht Folgen beeindruckt. Aber Sekunde, dass der Typ sozusagen ist so ein bisschen Mythbuster-mäßig. Yeah, die, so pro Folge quasi. Oder, okay. Aber ich meine, der Typ ist oder halt, wie hieß das? Der Magier in der Maske oder wie das ist. Ja, der die Tricks erklärt quasi, und weil er seine Zunft verrät, kann er sich quasi nur mit Maske vor der Kamera zeigen. Ah, okay. So. Das war eigentlich ein laufendes Aber da gibt's einen auf Instagram, ich habe jetzt leider seinen Handle nicht parat, aber der mit seiner Freundin so kurze Videos macht und halt so gängige Taschenspielertricks irgendwie erzählt. Das finde ich sehr, sehr nice gemacht. Sehr, sehr schön. Weil bei den meisten Tricks muss ich ja echt anerkennen, dass einfach gar nicht dieses Verarschen oder zaubert einer, sondern diese Fingerfertigkeit dafür einfach so faszinierend ist. Das finde ich noch viel cooler als diesen ganzen Klimbim drumherum. Ja, es gibt ja auch diesen YouTube-Kanal von diesem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der schminkt sich immer zur Hälfte das Gesicht mit so silberner Farbe voll und heißt Captain irgendwas, ich weiß den Namen nicht mehr. Silverface? Und der erklärt aber Videotricks. So diese, ich schmeiß durch einen halben Raum jemanden eine Sonnenbrille zu und bei dem landet sie auf dem Gesicht und der nickt in die Kamera. So ein, wie haben die das gemacht? Weil der so aus dem Special-Effects-Bereich kommt, packt auch in seine Videos die ganze Zeit auch sinnlos Special Effects rein, aber auch um zu visualisieren, was die machen, und der baut die Sachen nach. Also das ist ziemlich gut gemacht, finde ich ganz schön. Das ist der gleiche, der so ganz viel mit so Perspektive irgendwie so macht, dass er ins iPad springt und dann bla und so. Nee, das könnte leicht sein. Aber der hat kein silbern angemaltes Gesicht, glaube ich. Ja. Naja, also alles in allem ist Harry Price nicht beeindruckt. Mhm. Und ich meine, er ist irgendwie 16 hier gerade. So, ne? Das ist halt das, ist das Coole. Aber ja. Wo, wie, also hat er seine Familie, ist das wurscht, muss er in die Schule, arbeitet er eigentlich? Da in seiner Freizeit. Ah, okay. Ich glaube, in der Zeit kann man mit 16 vielleicht arbeitet er auch schon. Mhm. Also als er 17, lauter Bücher als er 17 übrigens ist, schreibt und produziert er ein Bühnenstück namens The Skeptic. Und führt es mit der zwei Jahre vorher von ihm selbst gegründeten Carlton Dramatic Society auf. Cool. Und ich glaube, dass er in einem, ich weiß nicht, ob es das Stück war oder in einem späteren Stück, auch dieses Poltergeist-Erlebnis irgendwie aufarbeitet. Das ist auch geil. Also es hängt bei ihm dann doch irgendwie alles zusammen. Ich denke mal, mit 16 so Verein oder so ein Theatergruppen. Und was auch cool ist, er ist da ziemlich clever, er nennt nämlich sein Papa zum Präsidenten dieser Society. Präsino. Und hat dementsprechend dann auch ein bisschen finanzielles Backing und so und kann dann diese Produktion in der großen Kutscherhalle irgendwie durchführen, ne? Und die halt am Haus ist. Also ist ganz, ganz clever eingefädelt von ihm. Aber es ist doch dann so, dass er in seinem späteren Leben das bevorzugt, Dinge, seine Erfolge und auch Misserfolge aus eigener Kraft zu erreichen. Mhm. Also so dieses vom Papa finanziert, so das ist was er eigentlich nicht so, nicht so feiert. Oh, in dieser DuckTales-Serie auch sehr witzig. Es gibt nämlich eine Folge, wo du dann quasi seine Eltern kennenlernst von Dagobert Duck. Mhm. Das ist irgendwie ein Zauber, dass sie noch leben, so frag mich nicht. Mhm. So, weil er ist ja uralt schon. Und seine Schwester. Und das ist einer der Gags ist, weil sie ist super, hat immer super spektakuläre Ideen. Aber jede Firma geht pleite und er ist ja irgendwie Trilliardär, so Dagobert Duck. Ja. Aber sie ist so voll, ja, ich muss mir wenigstens kein Geld leihen von meinen Eltern. Und dann kommt raus, dass er sich diesen Glückscent oder den er da hat, dass er den von seinem Vater als Startkapital gekriegt hat. Ist halt so absurd, der Gedanke, dass halt 10 Cent oder die er da hat, er jetzt irgendwie, die er zu Milliarden und Milliarden gemacht hat. Aber ist das nicht auch in den normalen Comics auch schon dieses Ding mit dem Glückskreuzer? Ja, mit dem Kreuzer, genau. Aber ich glaube, die Origin-Story ist anders. Den er gilt doch, ich glaube auch, dass ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, vielleicht lasse ich mich jetzt auch gerade nur hinleiten. Ist ja wurscht, aber fand ich auf jeden Fall sehr witzig. So. Ich habe einen geilen Podcast-Tipp. Smokescreen, das ist, läuft schon mehrere Staffeln, aber in der letzten Staffel geht es um einen, der unschuldig für Mord im Gefängnis sitzt. Nein, das hat man ja noch nie erlebt, sowas. Nein, aber der Journalist, der diese Geschichte aufarbeitet, der erklärt eben ganz genau, wieso die... Philipp und ich haben heute rausgefunden, dass wir beide Tapire lieben. Wieso die Verhörmethoden von ganz krassen, das ist ein Texas Ranger, der Ermittler, von so richtigen Wadenbeißer-Verhörern, ja, so richtig krasse Typen, wie die halt suggestiv auch die Erinnerungen teilweise manipulieren, um dann da irgendwie falsche Geständnisse zu. Das ist super spannend, fand ich mega faszinierend. Gab es auch ein entbehrliches Folge mal über diese Verhörmethoden und welche da in welcher Verrufung. Ja, dass stehen. Da so diese Read-Methode, daher kannte ich das auch, glaube ich. Aber da dieser Typ, der da diese Verhaftung an der Stelle gemacht hat und der dann natürlich auch weitere ähnliche Verhaftungen dann irgendwie noch zutage treten, der hat auch nochmal so ganz krasse eigene andere Methoden. Also das ist wirklich, fand ich mega spannend, wie man dann so seinem eigenen Gedächtnis nicht mehr traut, ne? Und dann selber sagen kann, kann schon sein, dass ich die umgebracht habe. So. Also, so extrem. Ja. Ich habe neulich geträumt, dass der ehemalige CEO unserer Firma, den ich jetzt nicht so gern mochte, so bei dem Hallenfußballturnier mit einem Kumpel war und mich des Mordes überführen wollte. Das Ding ist, ich möchte es sehen. Das Ding ist, im Traum, also ich hatte es getan. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wen ich umgebracht habe. Ich habe quasi jemanden umgebracht. Ja. Aber ich wollte nicht von dem überführt werden. Sondern von jemand anderem, das ist okay. Nein, gar nicht so. Aber ich wollte, also mir. Lieber stelle ich mich. Ich hatte jetzt auch nicht so das krasse schlechte Gewissen, aber ich hatte eher so dieses Trotz. Nee, du nicht. Du überführst des Mordes. Mhm. Ich denke so, das ist wirklich sehr absurd. Möchtest du den auch grüßen? Nein. Okay. Aber wir können mal kurz gemeinschaftlich Parenting Advice so. Ich habe das Gefühl, dass zwei Folgen von besagter Kindersendung schon vorbei sind. Gehe ich jetzt und kontrolliere? Soll ich dir sagen, wie lange die Aufnahme schon läuft? Hilft dir das weiter? Eine Stunde? Ja. Ja. Achtung, laut. Anna! Ist die Folge nicht vorbei? Ist die Folge nicht vorbei? Machst du dich fertig fürs Bett? Oh. Sie hat noch nicht Zähne geputzt, glaube ich. Hast du schon Zähne geputzt? Wusste ich's doch. Und was machst du jetzt gerade? Ja. Sie ist auf dem Weg, alles klar. Ja, es war jetzt echt schlechtes Timing, Dominik, dass du jetzt gerade auf dem Weg zum Zähneputzen erwischt hast. Ja. Okay. Passiert mir leider auch oft. Ja. Da, sorry für das Hardcore-Parenting, was hier stattfinden musste. Apropos Parenting, weil ich gerade den Aufkleber bei dir auf dem Laptop sehe, Jürgen. Du warst im Coder-Dojo mit Nachwuchs? Ja. Wie war es denn? Schön. Cool. Ja, weil wir ja doch diese Folge mal über Coder-Dojos hatten mit Buki. Ja, Coder-Dojo. Ich weiß nicht, ob ich es mir damals dann gleich gemerkt hatte, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das gehört bei euch in der Bonusfolge, weil das war ja da, wo ich nicht da war. Immediately inspired. Und habe dann gedacht, ah ja, da gehe ich mal mit meinen Kindern hin. Und dann habe ich sie einfach angemeldet und ihnen erst danach davon erzählt, glaube ich. Aber Kinder, ihr habt Glück. Sie fanden es dann echt, das war echt cool. Ja, echt cool, toll. Hat Spaß gemacht. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Und hast du selber ein bisschen Aus gemacht? Ja, ein bisschen, klar. Wir haben mit so einem Calliope ein bisschen rum und dann ein bisschen Python und der Emil hat dann irgendwann Lego-Roboter zusammengebaut. War ein ganz cooler. Hat sich ein bisschen lang gezogen. Ich meine, Nürnberg müssen wir immer auch eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Naja. Es ist dann schon irgendwie ein ganzer Tag. Für ist dann schon anstrengend. Nee, da hat sich dann meine Tochter ein bisschen beschwert drüber, aber die fand's, wenn es eine Stunde kürzer gewesen wäre, hätte sie es total gefeiert. Ja, ja. Ja, sie geht sehr langsam zum Zähneputzen. Ich gehe mal kurz zu Gute Nacht sagen. Mhm. Bin gleich wieder da. Bringst du mir mal Milchreis vorbei? Dann? Ich bringe dir Milchreis vorbei und noch ein neues Spezi. Mag noch jemand Milchreis? Was ich gebe gern was ab. Ich bin happy. Alles da. Magst du was von meinem Milchreis ab? Bin happy. Nö, danke schön. Aber dann machen wir hier doch eine kleine Pause. Ihr könnt mir auch einfach dranbleiben und mir beim Milchreisessen zuhören. So, jetzt haben wir hier 10 Minuten mit über Milchreis. Ja, aber ich hätte mein Headset offen. Teilweise essend. Ich glaube, man versteht es trotzdem ganz gut. Ja. Wobei, es stimmt nicht. Auf deiner Spur ist kaum Ausschlag, aber auf Dominiks Spur. Die hat jetzt mehr davon diesem Gespräch aufgenommen. Naja, keine Ahnung. Hm. Very interesting. Hat der Dominik wohl Ausschlag? Aber ich denke, mit KI kann man es retten. Naja, mit KI. Ich habe hier einen Einspieler, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Was der da? Ah, den hast du, glaube ich, da mal. Das ist das Kamerageräusch. Ja, das benutze ich, wenn Kapitelmarkenbilder da sind. Denk mir doch gerade, das habe ich da nicht hingelegt. Mhm. Aber du hast es dann gelegt. Für so Kapitelmarken. Hat er mich hier eingemogelt. Sagt, jetzt könnt ihr gucken. Was wir schon lange nicht mehr gehört haben. Krupp, krupp. Ach so. Ja, ist laut. Ist laut. Ja, laut geht eigentlich, aber ist lang. Was ich sehr witzig finde, ist bei Jörn Schaas feinem Podcast, der hat einen bombastischen Jingle, der dann in so ein Nachrichtentheme fast ein bisschen übergeht. Und dann kommt einfach Neues vom Fusselöhrchen. Und dann erzählt er kurz über seinen Hund. Und dann kommt dieses Intro einfach nochmal. Das macht halt eher so als Gag-Ding, weil ihm hat das, glaube ich, mal jemand produziert oder so. Oder ich weiß nicht, ob er es selber war. Aber das ist auch halt so Kategorie viel zu langes Intro für in der Regel ein super kurzes Segment, wo seine Frau dann einfach sagt so, übrigens haben die Hörer schon gehört, dass Lexi süß ist. Also da kommen dann diese Einspieler davor und danach und er ist halt auch super lang. Ich muss jedes Mal mich so wegschmeißen, weil er es auch so selten benutzt. Wobei ich jetzt schon öfter gehört habe, dass Leute, die jetzt bei unserer Brause waren und zum ersten Mal da saßen und ihr Intro in voller Länge quasi in der Live-Situation anhören mussten, wie krass das ist, bevor sie losreden durften, dass sie erst gemerkt haben, wie lang das eigentlich ist. Ja, es ist auch, ich meine, bei uns ist es im Verhältnis zum Inhalt dann gar nicht so lang. Aber es gibt wirklich Podcasts, die fangen an mit 1,5 Minuten Musik. Ja. Und dann ist meine erste Reaktion, Podcatcher, standardmäßig skippen, 1,5 Minuten. Ja, aber ich finde das, also unseres brauche ich, ich brauche das für mich, das ist der Startschuss, so ohne den komme ich nicht, ohne den komme ich nicht rein. Verstehe ich voll, geht mir mit dem Impro-Theater-Sachen, da hat Philipp dann auch mal so ein Intro produziert, was auch so ein bisschen, also einerseits so ein kurz einfach erwähnt, was Impro ist, was gesungen ist und dann aufhört mit den Worten, weil ich glaube, ich habe das damals vorgeschlagen und das hat sich so gut bewahrheitet, dass dann der letzte Satz ist und jetzt Applaus für die Moderation und dann gehst du mit einem bist du zu Backstage und denkst, jetzt darf ich raus moderieren, geil und bam, gehe ich raus und das Publikum hat klar eine Ansage, was jetzt passiert, dass jetzt jemand rauskommt, moderiert und in der Regel haben wir auch keinen, also machen wir ja nicht selber Licht an aus, aber das ist dann auch für die Leute, die da die Veranstaltungen machen, einfach klar ein jetzt Bühnenlicht an. Ja, also so. Und das ist super. So ein Startschuss hilft schon. Ja, voll. Auch beim Wettrennen. Naja. Kommt davon, wen es trifft. Der läuft dann immer. Was machen wir jetzt mit dem Schmidt? Wie lange geben wir ihm Zeit einzuschlafen? Oder sollen wir auch mal hintersäuseln? Dominik, was haben wir denn ausgemacht? Oder wir fangen an zu fluchen ganz laut. Ich meine, ich könnte auch einfach weitererzählen. Das meiste davon ist nicht wichtig. Was ist das für ein Umgang mit den eigenen produzierten Dingen? Quatsch, das werde ich alles am Ende nochmal abfragen. Und wenn ihr es nicht wisst, erzähle ich es nochmal. Wie war der Milchreis? Du kannst es nachhören, glaube ich, später in der Folge. Wie ich Philipp kenne, würde das nicht alles rausschneiden. Ja, wobei ist es schon echt jetzt lang gewesen. Willkommen zurück aus der kleinen Pause. Ich sage ja nicht alles. Die kleine Pause, das klingt wie eine Milchreismarke. Kleine Milchreispause. War das nicht der Slogan von Müllermilch sogar? Nee, irgendwas mit der kleine Hunger. Das war der kleine Hunger, wenn der kleine Hunger kommt. Naja, wenn der kleine Hunger kommt. Das haben die sich wahrscheinlich auch gedacht in Kriegszeiten in England. In der Zeit musste... Wow, über... Musste Harry in der Fabrik schuften. Mäßige... Aber selbst, Überleitungen. Ja, ja. Aber selbst da hat er eigentlich sein Hauptinteresse galt nach wie vor, also seinen eigentlichen Themen. Das hat ihn jetzt nicht sonderlich davon abgehalten, sich mit Magie und Übersinnlichen zu beschäftigen. Aber wie hardcore nervig das sein muss, wenn du so einen Taschenspielertrick-Typ in deiner Firma hast. Und guck mal da, auf der Produktionsanlage, hier die ganzen, Walzen. Ha, und weg sind sie. Haha. Kann schon sein, dass er den Leuten damit auch ziemlich auf den Zeiger gegangen ist. Er häuft aber über die Jahre die größte private Sammlung an Büchern über Zauberei an. Im Alter von 30 Jahren reden wir da so von 4.000 bis 5.000 Büchern. Der muss auch Platz haben, der Mann. Ja, also ich sag mal, ich bin ja jetzt auch mal wieder umgezogen und so und ich habe, glaube ich... Keine 4.000 Bücher? Nee, aber ich glaube, die Hälfte meiner Bücher habe ich reduziert, wenn nicht mehr. Einem Themengebiet. Ja, ich habe überall die Hälfte der Seiten raus. Ja, das war für gut. Und ich habe jetzt meine ganzen Studienunterlagen mal dem LDH der Papiertonne zu. Lies die Hälfte. Gesort. Zugeführt. Lies die Hälfte. Das macht noch keinen, das ist eine Marktlücke. Ich verkaufe halbe Bücher. Ist die Hälfte? Das ist ja eine 80er Jahre Diätbewegung. Ich bin mir gar nicht sicher, wie weit das verbreitet ist noch. Die gehen manchmal echt. Ich glaube, das machen auch immer noch Leute, aber das ist halt einfach, also ich für mich kann sagen, it doesn't work. Ja, glaube ich. Ich bin bei dir. Ich versuche nur gerade verzweifelt die Stelle wieder zu finden, an der es weitergeht. Jetzt Milchreis. Er tritt außerdem dem magischen Zirkel bei und verwirklicht sich irgendwann, ich weiß nicht genau, das kommt glaube ich später erst, aber irgendwann auch den Traum vom eigenen Labor, in dem er dann mit anderen Wissenschaftlern und aber hauptsächlich mit offenem Geist versucht, Tod einzufangen, aber Traum einfängt aus Versehen. Paranormale Phänomene von untersucht. Sandman. Der Graphic Novel Sandman. Es beginnt quasi damit, dass jemand den Tod einfangen will und dann aber Dream so einfängt aus Versehen. Ah. Es ist ja auch beides mit D, da kann man sich schon mal vertun. Ja, die haben all diese. Dream und Tod. Das sind alles Geschwister, die fangen alle mit D an. Auch Destiny, Despair. Destiny, ich dachte, das wäre eine Stripperin. Was? Ist das eine Stripperin? Das ist doch immer so der Gag in irgendwelchen Filmen. Oh, es ist it's Destiny. Oh, nö, die arbeitet da drüben im Stripplokal. Oder it's Karma. Na, egal. Karma. The thing is, er hält sich wirklich für den Mann der Wissenschaft und er ist ehrlich daran interessiert, Geisterscheinungen zu untersuchen. Aber, weil er so viel Magic-Know-How hat, ja, weiß er halt auch, wie viel Schmuder getrieben wird. Und sein wahrer Name Egan Spengler. Und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, aber diese Mischung ist ziemlich einzigartig. Also es gibt viele Typen auf der einen Seite der Skala, viele Typen auf der anderen Seite, aber es gibt ganz wenige, die da so dazwischen sind, aber beides irgendwie für spannend erachten und für möglich, ja. Und damit eckt er aber auch oft an, und zwar sowohl bei den einen als auch bei den anderen. Das ist ja total logisch, da macht sie ja nur Feinde. Er eckt bei den Wissenschaftlern an, er eckt bei den Parapsychologen an und vor allem aber bei den Magiern, die ihm dann vorwerfen, dass er eigentlich kein Magier ist, weil er nie auftritt. Ja, aber er hat wahrscheinlich das meiste Wissen über Magie, also mehr als irgendjemand sonst in der Zeit, außer vielleicht Houdini. Aber also ich würde mal sagen, er hat alles richtig gemacht, weil hier kaum 100 Jahre später ist er in Ach. Ja. Und ich meine. Also ich sag mal, von allen Leuten, die wir bis jetzt behandelt haben, finde ich das jetzt nicht unbedingt das Garant für ein gelungenes Leben. Wie hieß unser anderer Zauberer in England? Tommy. Tommy Cooper. Wie hieß dieses Hütchen, das er getragen hat gleich wieder? Ein Fez. Dass du das nicht kennst. Oder Fez. Das ist so ein Kreuzworträtselwort oder ein Scrabble-Wort. Ja, das man kennen muss. Aber Scrabble gibt mir 4 Punkte, oder? Das ist halt was, wo du ein Z unterbringst. Also. Naja. Aber halt, warte mal, F hat 4 und Z hat. Hey, weißt du, auswendig, wie das hat? Oder so? Ist ja unfassbar. Scrabble halt. Spielt nie mit mir jemand? Ich verstehe das nicht. Ja, du wirkst gerade wie bei Brooklyn Nine-Nine. Diese bitteschöne Latina, die immer nur Ordner ordnen will. Ich finde Ordner nicht sehr spannend. Will die nur Ordner ordnen? Naja, die ist doch immer so super penibel und irgendwie ordentlich. Der ist alles ein Binder. Keine Ahnung, das ist so eine der Running Gags, dass wenn Jake irgendwas getan hat, was halt irgendwie in irgendwie annähernd in diese Richtung geht, dass er Ordner nummeriert hat, ist sie gleich horny as hell. Mm. So. Da habe ich schon einen Rewatch hinter mir, aber ich wäre fast schon wieder bereit für noch einen. Also das ist wirklich eine sehr gute Serie. Price reist 1922 nach Deutschland. Wann? 1922? 1922. Hä, wir waren doch schon bei 1930. Ja, aber wir sind doch zurückgesprungen. Hallo? Ist das Geräusch kam. Danke, Philipp. Er fährt dahin, um die übernatürlichen Fähigkeiten der österreichischen Gebrüder Schneider zu untersuchen. Schneider. Und er ist beeindruckt. Schneider. Willi Schneider kann in einer Seance Objekte schweben lassen und damit ein Publikum aus Wissenschaftlern überzeugen. Und die haben sich einiges einfallen lassen, um das wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Die haben vorher Willi und den Raum sorgfältig untersucht. Die haben ihm leuchtende Armbänder angelegt und teilweise Leuchtstreifen in die Kleidung genäht, sodass im Dunkeln jede Bewegung ausgemacht werden kann. Das Objekt, das er schweben lässt, liegt in einem Schrank und Willi sitzt logischerweise außerhalb, wobei zwei Zeugen seine Handgelenke festhalten und ein weiterer sitzt vor ihm und hat so seine Beine zwischen den eigenen Beinen. Das ist schon ausreichend kontrolliert, finde ich, jetzt mal für den Anfang. Würde ich sagen. Und der Kumpel, der im Schrank hockt, hat keiner gesehen. Und wenn du unter den Bedingungen schaffst, einen Gegenstand schweben zu lassen, ist schon, hat auch Respekt verdient. Ja? Gib mir einen Föhn. Gib mir einen Ping-Pong-Ball. Gib mir einen Föhn. Für ein F. Gib mir einen F. Aber jetzt bin ich schon gespannt, wie sich das auflöst. Das löse ich gar nicht auf. Ja. Es hat übernatürliche Kräfte. Nein. Das Spannende ist, der Willi. Willi. Maya. Willst auch wissen. Der Willi hat eine Geisterpersönlichkeit. Also quasi, wenn der sich so in Trance begibt, dann greift ein Geist von ihm Besitz. Und das ist die Olga Lindner, alias Lola Montes. Lola Montes. Lola Olga Bunny. Alias Lola Bunny. Die ist tatsächlich 1861 in New York verstorben. Dingst. Was? Ja. Stopp. Wo geht hier die Reise hin mit Bedingst? Aber Lola Bunny ist schon echt heiß. Besumst? Bedingst? Die ist in New York verstorben, 1861, und die soll eine Affäre des alten König Ludwig I. gewesen sein. Ach, wirklich? Ja, die hat voll die Backstory hier, dieser Geist. Jetzt. Und die ist es dann eigentlich, die Dinge schweben lässt, ne? Logischerweise. Aber jetzt wollte ich gerade sagen, ich war nämlich erst bei Jessica Rabbit, aber du meinst Lola Bunny. Ja. Ja, auf Space Jam. Ja. Nach einer ersten Demonstration von Schneiders Fähigkeiten unterschreibt Harry ein Statement. Das Statement besagt, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass psychische Phänomene, und wie gesagt, die Übersetzung hinkt etwas, aber dass psychische Phänomene existieren und dass Willi telekinetische Fähigkeiten besitzt. Also da ist es sich absolut sicher. Bei seinem Bruder Rudi hat Harry noch so seine Zweifel. Also es gibt zu diesem Willi Schneider noch einen Bruder und der hat auch übersinnliche Fähigkeiten. Und die untersucht Harry dann 1929. Also da holt er ihn dann in das Labor für Paraforschung nach München. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist wie sein Labor, das er irgendwann gründet, aber es gibt auf jeden Fall in der Zeit mehrere solche Einrichtungen. Und in diesen Laboren machen sie jetzt eine Versuchsreihe jetzt mit dem Bruder Rudi. Und darüber schreibt Price später auch ein Buch. Also das kann man, glaube ich, sogar auf Amazon irgendwie noch kaufen. Glaube ich, ganz spannend. Und also die Kurzfassung ist, sie bauen für den eine Art elektrischen Stuhl mit Federn und unabhängigen Schaltkreisen, die so an Armen, Beinen und Füßen und so weiter angebracht sind. Das ist dann so, dass da so ein Ring auf dem Tisch liegt und da sind 6, 7, 8, ich weiß nicht genau, Glühbirnen drauf mit unterschiedlichen Farben. Und immer wenn dieser Rudi dann irgendwas bewegt, dann geht quasi der korrespondierende Schaltkreis, wird dann unterbrochen und dann geht die Lampe aus. Also daran kann man dann sehen, was er gerade bewegt hat. Ihr hängt so an meinem Lippen. Heißt, was? Oder ihr schlaft gerade ein. Gliedmaßen hauptsächlich. Okay. Sein Körper ist verdrahtet und wenn er seinen Arm bewegt, geht das Licht aus für rechter Arm. Das ist für 1929 schon ziemlich advanced. Voll, deswegen habe ich das auch hier so ausführlich notiert. Ja, da wundert er sich, dass wir jetzt gebannt zuhören. Also ja. Wirklich, dir kann man es nicht recht machen. Das stimmt. Ich bin notorisch unzufrieden, du hast vollkommen recht. Außerdem halten wieder Zeugen die Hände und Beine fest und trotzdem kommt es dann während der Seance. Hä, lässt du den Philipp gerade schwimmen? Dabei habe ich doch seine Beine in der Hand. Trotzdem kommt es in dem Labor zu einem kühlen Luftzug, zu starken Bewegungen eines Vorhangs, zu örtlich begrenzten Temperaturstürzen, zu schwebenden Mülleimern und Tischchen, zu Glockenläuten, einem schwebenden und sich fortbewegenden Taschentuch, das am Ende der Seance mit einem Knoten in der Raumecke gefunden wird. Und ja, das zieht sich so über 20 Seancen und da passieren dann noch ganz viele andere, auch recht unerklärliche Dinge. Ist doch faszinierend, oder? Ja, aber ich bin ja als kritischer Geist erzogen worden, deswegen unterstelle ich Schmu. Nach einer Sitzung am 15. April 1930 fordert Price die Öffentlichkeit heraus. Also da bin ich halt wieder der alten Wissenschafts-Doppelblindstudie, randomisiert, so geht das halt nicht. Er bietet jedem 1000 Pfund, der unter denselben Bedingungen dieselben Ergebnisse erzielen kann. Und soll es aber jemand versuchen und scheitern, dann muss derjenige dieselbe Summe an das Labor überweisen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die jetzt nicht gerade Schlange stehen, um dieses Angebot anzunehmen. Es ist halt schon, dasselbe Zahlen ist halt schon ein bisschen hart so. Aber ich meine, sie geben sich wirklich Mühe, ja. Und man muss mal schon mit einem offenen Geist auch sagen, hey, es besteht vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, dass da was ist. Ja, statt Open Mic, Open Ghost. Ob man ihm jetzt wirklich im Namen des Labors dann ein Echtheitszertifikat für übersinnliche Fähigkeiten ausstellen muss, weiß ich nicht. Im Namen des Labors. Und Price sagt dann auch, also wenn es eine Goldmedaille für diese Disziplin gäbe, er würde sie ihm auch noch verleihen. Naja, okay. So, jetzt springen wir nochmal zurück. Moment. Diesmal. Ich habe auch noch unterschiedliche Geräusche. Ne? Ja, aber wobei, das finde ich jetzt an, das klingt, als wären wir jetzt in der Folge zurückgespult. Ja, stimmt, das ist blöd. Dann spulen wir wieder vor. Kann ich das irgendwie hier rückwärts abspielen? Naja, also, jetzt möchte ich noch über die Foisters reden. Also die Gastgeber für den Abend, bei dem wir angefangen haben. Denn auch da gibt es eine spannende Backstory dazu. Dieser Lionel Algernon Foister wird am 7. Januar 1878 geboren. Er ist eines der mittleren von 13 Geschwistern. Und der Vater... Ist auch schwer, dann nicht in der Mitte zu sein. Ja, aber den Job muss auch jemand übernehmen. Ja. Der Vater ist Pfarrer, also Reverend. Und die Familie, sehr ein Muster. Ja, das stimmt. Die Familie kommt aus wohlhabenden, angesehenen Verhältnissen. Und in einer Quelle stand, dass bei den Foisters gab es so viele Verbindungen zur Kirche, dass der Geruch von Heiligkeit im Haus überwältigend gewesen sein muss. Das ist ein bisschen wie bei mir. Das klingt sehr spottend. Ja, so war es, glaube ich, auch gemeint. Vermutlich war Lionel eher so das Muttersöhnchen in der Familie, also vor allem in den Augen von vielen seiner Geschwister, aber auch in den Augen des Vaters. So, er ist ein bisschen weicher, er ist ein bisschen ruhiger als seine Brüder und wahrscheinlich wird er auch genau deswegen dann letztendlich derjenige, der in die heiligen Fußstapfen des Vaters tritt. Aber der Vater macht ihm das schwer. Also normalerweise zieht man sich ja Also wenn man so ein Pfarrer ist, ja, und so eine Gemeinde hat, dann versucht man sich den Nachwuchs so ranzuziehen, dass man dann das eigene Amt in der eigenen Gemeinde irgendwann an den Sohn übergeben kann. Ist das so? Ja, jetzt in der Zeit, in der Gegend wurde mir das so beschrieben quasi. Und Lionels Vater macht es aber nicht so, sondern der versucht den Jungen so auf Abstand zu halten, obwohl der eine hervorragende Ausbildung zum Geistlichen irgendwie absolviert. Und als der Vater dann die Gemeinde, als er dann irgendwann zurücktritt dort in der Gemeinde, gibt er das Amt tatsächlich zurück an den Bischof so und nicht irgendwie weiter an den Sohn, was sehr ungewöhnlich wohl ist. Ja. Und da gibt es eine Theorie, warum er das macht. Also man glaubt, dass in der Zeit vielleicht irgendwas vorgefallen ist. Irgendwas mit Lionel. Irgendwas, für das sich der Papa so geschämt hat, dass er A, sein geistliches Amt nicht mehr weiter ausführen wollte und B, es schon gar nicht dem Sohn übertragen wollte. Der hat so schlechte Wortwitze gemacht. Aber da fällt mir tatsächlich wieder das Evil Dead Remake ein. Es wäre so geil, wenn er einfach hier so die Hölle beschworen hätte. So. Ja, vielleicht war es auch das. Es kommt aber noch schlimmer. Also nicht nur, dass der Sohn das Amt vom Papa nicht kriegt, sondern er wird auch noch mehr oder weniger verbannt. Also erstmal in so eine Pferei geschickt. Es wird deutlich. In so eine Pferei geschickt, die eigentlich überhaupt keinen Nachfolger braucht, wo er eigentlich keinen so richtigen Job hat, ja, wo man ihn auch dann so ein bisschen meidet. Father Ted-mäßig. Und noch später, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wird er dann sogar nach Kanada versetzt. Wie furchtbar. Und da ist er dann irgendwie in so einem kleinen Kaff. Und ich glaube, der Deal ist, er kriegt tatsächlich, also die Familie ist wohlhabend, er kriegt tatsächlich finanzielle Unterstützung aus der Heimat. Es ist wohl aber so, dass... Aber nur, solange er sich nicht meldet. Ja, fast. Nur, solange er nicht zurückkommt. So, das ist so wohl der Deal. Ja. Und jetzt kann man sich schon überlegen, was muss passieren, dass sowas passiert? Das war ein schlechter. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wirklich etwas Übernatürliches. Andersrum, ich würde auch behaupten, es gibt einfach Familien, wo so große Ungerechtigkeiten herrschen. Ich finde, da muss denn mal was passieren. Aber natürlich kann was passiert sein. Das sind zwei sehr valide Theorien. Ich biete euch noch eine dritte. Also wir wissen es nicht sicher. Aber wow, danke. Eine normale Entwicklung. Achso, ich dachte, das wäre die Theorie. Also dann haben wir halt vier gängige Theorien. Die dritte ist, wir wissen es nicht. Eine normale Entwicklung, vor allem in sexueller Hinsicht, können wir bei Lionel fast sicher aus. Ich verstehe. Es gibt Vermutungen, dass er impotent ist oder dass er zumindest mit Frauen sexuell nicht gut klarkommt. Also sexuell nicht gut mit dir klar. Also etwas dünner wird dann die Vermutung, wenn man sagt, vielleicht kommt er auch nur mit erwachsenen Frauen sexuell nicht klar. Man munkelt, dass er später seine Ehe auch nie vollzogen haben werden wird, soll. Und trotzdem wissen wir von einem Moment in seinem Leben, wo er sich auf den ersten Blick verliebt, in Marianne. Ein Mädchen, das er im Jahr 1906... Marianne, oder? Jetzt hast du voll den Spannungsmoment versaut. Ein Mädchen, das er im Jahr 1906 tauft. Da ist sie gerade 7 Jahre alt. Er ist 28. Der gute Mann braucht Hilfe. Er hält jetzt dann, also ich glaube jetzt mal. Kriege ich mal ein bisschen Applaus für mein authentisches Kotzgeräusch? Das fand ich jetzt wirklich sehr beeindruckend. Wir bleiben jetzt mal im Zweifel für den Angeklagten. Und also er hält jetzt mal, ich glaube nicht, dass da was vorfällt. Glaube ich, vielleicht täusche ich mich. Aber was wir wissen, es gibt eine Brieffreundschaft. Er ist unschuldig. Es gibt eine Brieffreundschaft zwischen ihm und der Familie von Marianne. Und später dann auch direkt mit ihr. Also das ist ziemlich sicher. Und ich meine, Marianne ist ein hübsches Kind, große dunkle Augen, sehr aufgeweckt, hat eine super beschissene Kindheit, in der es wahrscheinlich auch schon Übergriffe, vielleicht auch sexuelle Übergriffe aus den Kreisen der Familien gab. Und ganz komische Briefe von dem Pfarrer aus Kanada. Oh Gott, wie es halt nie besser wird einfach. Anna, geh nicht wieder an die Post. Und daraus entwickelt sich dann, glaube ich, auch ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Sex. Sie wird ziemlich frühreif und eine Quelle spricht von, sie entwickelt sich zur Sex-Maniac. Das ist ein Zitat. Marianne. Und es gibt so eine Stelle, wo das deutlich wird. Sie wird mit 15 wird sie in den Urlaub geschickt. Und zwar nach Schottland. Und da ist so ein Angestellter von ihrem Papa. Und der soll auf sie, wie wir alle wissen, der sexieste Ort der Welt. Der soll auf sie aufpassen. Und der Angestellte, also sagen wir so, sie kommt zurück. Stellt sich an. Sie kommt zurück, ist schwanger und verheiratet. Ach shit. Und sie haben jetzt quasi da heimlich geheiratet. Und die Zeremonie wird dann in England auch nochmal öffentlich nachgeholt. Sie müssen dann zwar bei ihrem Alter ein bisschen lügen irgendwie, damit es nicht ganz so komisch rüberkommt, aber naja, das hält nicht lange. In Scotland stays in Scotland. 5 Monate nach der Hochzeit ist der Ehemann, macht sich aus dem Staub, das entspricht ungefähr 6 Wochen nach der Geburt und diese Ehe, die wird nie offiziell aufgelöst, sie wird aber immer ein Familiengeheimnis bleiben. Ja, ihr folgt mir noch? Ja, Moment, das ist halt deprimierend, wieso? Wie kann denn das Familiengeheimnis bleiben, wenn die öffentlich nochmal... Naja, so im 7. Ja, öffentlich, aber also die Familie. Ja, aber das Kind breitet den Mantel des Schweigens. Und das ist dann der Geist, quasi all diese Dinge. Das Kind wird quasi ihr Bruder Ian. Oh, okay. Mhm. Und naja, es gibt halt jetzt quasi nur noch sie und den Bruder und keinen Ehemann mehr. So. Also sie ist noch nicht mal volljährig, aber also ihr habt natürlich recht, dass das kannst nicht komplett heimlich, kann das nicht alles ablaufen, ne? Und sie ist in ihrem irischen Heimatdorf dann längst irgendwann als Matratze bekannt und es folgen jetzt in kurzer Zeit sehr viele Love Affairs und dann kommt Lionel Algernon auf Heimatbesuch und der trifft sich jetzt auch mit der Familie und seiner Brieffreundin, lernt auch ihren Bruder kennen und er wird aber von der Familie absichtlich etwas außerhalb des Orts einquartiert, damit er nichts von ihrem schlechten Ruf mitbekommt. eine Dirne. Und er kehrt nach Kanada zurück, ist noch schwerer verliebt, als es eh schon war. Und aber hat sie ihn rangelassen? Ich glaube nicht. Also er will auch, glaube ich, gar nicht ran. Ne? Irgendwie stimmt ja, er will. Also vielleicht weiß er es noch nicht. Er ist ja der eine, der nicht will. Aber verliebt ist er trotzdem. Im Jahr 1922 schreibt er dann einen Brief an Marianne, in dem er um ihre Hand anhält. Ich habe jetzt gerade gesagt, er ist der eine, der nicht ran will. Aber ich glaube tatsächlich, was ich zum Beispiel bei BoJack Horseman super fand, der Asexualität ist ein Ding. So. Ja. Also das ist ja auch was, wo man auf so viele Dinge heutzutage aufmerksam macht. Und ich glaube, dass das tatsächlich also eine gewisse Anzahl von Personen gibt, die wirklich einfach asexuell sind. So, und das, ja, aber also da ist jetzt ganz viel vielleicht und Theorie und könnte ihr fragen. Und also bei ihm, ich vermute tatsächlich, dass er was für Kinder einfach übrig hatte und nicht für erwachsene Frauen. So, das ist, ich glaube, so sieht's aus. Danach sieht's aus zumindest. Ja. Aber naja, also er hält jetzt um ihre Hand an aus der Ferne und sie willigt ein, sehr zur Freude ihrer Eltern. Ja, Dennis sie, aufgeräumt. Sie fährt dann nach Kanada, da ist sie 23 und sie heiraten am 22. August. Und zwar heiratet sie einen 21 Jahre älteren Lionel. Fand ich eine schöne Zahlenfolge, aber vielleicht finde ich es auch nur ich gut. 23 Jahre, 22. August, ja, 21 Jahre. Ah, ja. Ah, jetzt habe ich verstanden. Mariannes Bruder bleibt bei den Großeltern, bis er 10 Jahre alt ist und folgt dann seiner Schwester nach Kanada. Aber weiß er, dass er das Kind ist? Nein. Nein, er wird es auch, sein Leben lang nicht erfahren. Wirklich? Also er hält ihn wirklich immer für ihren Bruder. So heißt es. Ob das wirklich. Wobei, aber das muss so krass sein, wenn du irgendwann erfährst, dass deine Schwester deine Mutter ist. Achso, ob das Kind das weiß. Ja. Ist ja gut, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das ist die Art von Investigativjournalismus. Aber er kann eigentlich dann in dem Alter, sonst würde er sich wahrscheinlich verplappern. Er kann ja nicht schon in dem Alter das dann so durchziehen, diese Lüge. Ich glaube, dass sie dem das auch verheimlichen. Würde ich jetzt fast mal annehmen. Aber ich weiß es tatsächlich jetzt nicht sicher. Ist nicht schlimm, Jürgen. Wir wissen überhaupt nichts sicher in dieser Geschichte, aber das. Aber weißt du wirklich was sicher? Die Liebe deines Hundes ist dir sicher. Ja, wie ich gerade vorhin den Podcast, den ich empfohlen habe, seitdem glaube ich an gar nichts mehr, was in meinem Kopf so rumspukt. Manipulativ. Lionel und Marianne leben in Salmonhurst, von wo aus Lionel, das ist so ein Kaff in Kanada, und von dort aus fährt er dann immer so in die Camps der Waldarbeiter dort und predigt dort halt für die. So, das ist so sein Job. Er ist also oft außer Haus und nur ganz selten aus dem Häuschen, weshalb sich Marianne bald, und das wissen wir von ihrem Sohn, gleich mehrere neue Lover anlacht in Kanada. I wanna be your lover. Darunter mindestens einen Major und einen chilenischen Diplomaten, mit dem sie auch viele Jahre noch freundschaftlich verbunden bleiben. Freundschaft. Was für eine Auswahl. Keine Ahnung, das ist echt super schräg. Und also bei der Faktenlage könnte man ja meinen, dass diese Ehe. Bei der Faktenlage? Dass die Ehe einfach für die Tonne ist, ne? Dass die von vornherein zum Scheitern wurde. Aber da er nicht will, ist alles in Ordnung. Und sexuell betrachtet ist sie das wahrscheinlich auch. Ja. Aber sie ist tatsächlich ihrem Lionel treusorgend verbunden. Sie ist immer loyal, sie wird immer an seiner Seite stehen. Ja, gut, ich meine, Glück sagt aus heutiger Sicht oder heute. Erzählen manche Leute von ihren offenen Ehen und dass sie da sehr glücklich sind oder offenen Beziehungen. Ich sag auch nicht, dass das für jedermann was ist, aber vielleicht wird es auch was gewesen, aber wenn es natürlich gesellschaftlich akzeptiert wäre damals. Das ist natürlich alles nicht gegeben. Das mag schon sein, ne? Und das ist natürlich auch so, der Kontrast ist natürlich so krass. Natürlich. Nicht, weil das Lebensmodell jetzt total unvorstellbar ist, aber weil das halt gerade ein Geistlicher ist, ne? Also das super, super schräg irgendwie, dass das so zusammenfällt. Und es ist jetzt halt auch echt so eine Frage für mich von außen, und das ist jetzt natürlich, ne, nur hier Line rum Gedenke oder irgendwas so ein, war das halt eher ein, ja, ich möchte halt auch meine Sexualität ausleben und hol mir da was, oder ist es so ein, weil du ja auch gesagt hast, dass sie da so früh so heftig unterwegs war, dass das so ein, naja, Sexualität gleich Zuneigung ist gleich Liebe, das schon sehr früh losging. Das ist halt so ein, ja, wenn ich da gefällig bin oder dann werde ich gemocht oder so. Also das weiß ich natürlich nicht. Ich habe den japanischen Film Drive My Car neulich angeschaut, der in Cannes auch sehr erfolgreich war vor ein paar Jahren. Und wer immer den gesehen hat, mit dem würde mich gerne mal austauschen, weil das ist tatsächlich auch so, speaking of Ehe und die Frau ist sexuell aktiv und so. Das fand ich sehr interessant, wie das da drin vorkommt. War halt so ein Porno. Nein. Okay. Also Marianne wird immer loyal an seiner Seite stehen. Die beiden haben nie eigene Kinder, haben aber immer auch welche um sich herum. Aber Fremde, oder? Ja, ne, da kommt jetzt so ein bisschen meine Vermutung auch her. Ne? Also es sind oft irgendwie Kinder bei denen zu Gast. Sie haben Ian dann da irgendwie bei sich wohnen. Sie haben die Adoptivtochter Adelaide. Sie haben dann noch diesen anderen Adoptivsohn. Also es ist immer irgendwie auch, Kinder. Also da. Vor dem Blick von, wenn die Person tatsächlich so Kinder sehr attraktiv und anziehend findet, ich sag mal, klingt nicht unproblematisch. Ja, nee, ist es nicht. Aber wir wissen jetzt auch von keinem Fall, dass er definitiv sich da irgendwo... Naja. Vielleicht ist es auch eine Vorliebe, die nicht ausgelebt ist. Mhm. So, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Spektrum. Ist Adelaide nicht eine Stadt auch in Australien? Ja. Ja. Deswegen habe ich doch von das intoniert. Das habe ich nicht. Gibt doch diesen Song, diesen Adelaide. Ich glaube, da geht's hier um die... Ich dachte, das klingt ist in Adelaide, Holiday. Ist in Adelaide nicht sogar eine Formel 1-Rennstrecke? Das kann gut sein. Ja. Ich glaube, in irgendeinem DOS Formula One Grand Prix gab es. Deswegen habe ich auch, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das denke, weil das von Accolade war. ob ich das gerade verwechsel. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da auch jetzt, da war ich gedanklich auch gerade. Okay, Lionel weiß wahrscheinlich von den Affären seiner Frau und bei mindestens einer Beichte ihrerseits soll er gesagt haben, du bist ein unartiges Mädchen. Mhm. Ah, Moment, das habe ich falsch betont. Du bist ein unartiges Mädchen. Das habe ich auch falsch betont. Ich hoffe, Leute schneiden sich das als SMS-Ton raus. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, Leute schneiden sich das jetzt als SMS-Ton raus. Und dann hat er mit ihr gebetet. Für ihn ist die Situation scheinbar okay. Er hat eine treusorgende Partnerin, der er sexuell nichts bieten muss. Für manche Männer ist es ein Traum. Meine 7-Jährige ist gerade noch im Gang. Ist sie das? Ja. Anna! Ich glaube, sie hat sich im Klo versteckt. Ihre unschuldigen Kinderohren müssen geschützt werden. Vor deinem Filth. Okay. Alles geht eine Weile gut. Aber es gibt dann irgendwann doch ziemlich viel Gossip um Marianne. Und schlimmer noch, sie fühlt sich zur katholischen Kirche hingezogen. Nein. Während Lionel protestantischer Pfarrer ist. Diese Katholiken, wie das ich eine bin. Pfui. Das Schlimmste aber, nach einer übel geendeten Liebschaft versucht sie sich das Leben zu nehmen. Oh. Und all das zusammengenommen beschließt jetzt der zuständige Bischof, irgendwann Lionel zurück nach England zu versetzen. Erst auch wieder irgendwie in so ein Kaff, da ist Lionel dann für ein Jahr arbeitslos. Und dann 1930 nach Borley. Moment, der versetzt ihn wohin? So ein Arbeit mal da vor uns. Hier gibt's nichts zu tun. Ja, kriegst auch nichts. Was ist denn das? Ja, es ist, ich kann das nicht ganz genau einschätzen, was da genau, aber vorher haben sie mir auch schon mal irgendwie eine Stelle geschaffen, die eigentlich keiner gebraucht hätte. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau da jetzt der Deal ist. Und mittlerweile hat er auch eine ziemlich angeschlagene Gesundheit. Also vielleicht spielt es da auch noch mit rein, dass er dann da irgendwie auch gar nicht richtig arbeitsfähig war. Mhm. Naja, wovon wir ausgehen können, ist, dass die finanzielle Unterstützung aus der Familie damit dann auch versiegt. Was dann auffällt. Ja, vor allem aber, wie assig denn eigentlich so ein, ja, wenn du nicht zurückkommst, unterstützt man dich. Ja, okay, alles klar, ich bleib dort. Ja, du wirst zurückberufen. Ich kann nichts dafür. Ich zahle jetzt nichts mehr. Ja, und da, ich meine, da kommt dann auch raus, dass er als Dorffahrer halt einfach auch ein scheiß Gehalt hat. Und das wenige Geld geht dann größtenteils für Medizin und irgendwie Arztbesuche und sowas drauf. Und der Rest halt in, also Borley Rectory, diese Pfarrei ist auch ein relativ großes Anwesen. Das ist auch jetzt nicht ganz billig. Ist auch bewirtschaften und so, ja. Und also dieses Geld fehlt, das führt dann schon auch mitunter zu viel Streit zwischen Lionel und Mary. Mhm. Genau, jetzt müsste ich euch aber auch noch die Geschichte der Borley Rectory erzählen. Habt ihr Borley Rectory schon mal gehört? Das kann man schon mal in der Podcast-Folge zugehört haben. Mhm. Muss man aber. Ich habe hier Geschichtsverbot, daher. Das ist die Borley Pfarrei, also Rectory heißt Pfarrei, in der Nähe von Suffolk, ist international bekannt als das Most Haunted House in England. Manchmal auch the most haunted house in the world. Ah, ist das, wo der Teufel irgendwie reinkommt und dann irgendwie Karten spielt und dieses. Nee, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes. Okay. Mit dem Bowling spielen? Was? War das nicht auch mal mit Geistern und Bowling? Das habe ich mal erzählt. Das war das Schlussschluss. Das ist ein Grimm, aus dem Janisch erzählt, Grimms Märchen. Nein, das war genau. Ach so, oder das? Ja, das war in meinem Kopf. Die Pfarrei hat eine kleine Kirchengemeinde von 121 Menschen, stammt aus dem Jahr 1931. Die wurde 1863 gebaut und die Kirche auf deiner Straßenseite steht aber schon seit dem 12. Jahrhundert. Und hier hat 1862 ein Pfarrer Henry Dawson Ellis Bull sein Amt angetreten. Was, sag mal bitte nochmal? Henry Dawson Ellis Bull. Was für ein geiler Name. Gut, ne? Mhm. Und der hat auch 14 Nachkömmlinge gezeugt. Und dementsprechend ist diese Pfarrei auch ein bisschen so ein Flickschustergebäude. Also immer mal hier noch ein bisschen was dran, hier noch eine Erweiterung und so, dass irgendwann da halt so, da stehen überall so Kinderbetten, so ein größerer Komplex mit so einem kleinen Höfchen irgendwie daraus entstanden ist. Dann gibt's noch ein kleines Sommerhaus im gotischen Stil auf dem Gelände und einen oktagonalen Pavillon am Ende eines kleinen Fußwegs im Garten. Komm, ich freue mich über Immowelt gerade. Und dieser Weg wird später als der Nonnenpfad bekannt werden. Und zwischen dem Pavillon und dem Sommerhaus ist auch noch ein kleiner Katzenfriedhof mit so kleinen Grabsteinchen. Okay, jetzt ist es nicht mehr geil für Immowelt. Womöglich sind hier aber auch noch ein paar Pestopfer aus dem 7. Jahrhundert. Alter Indianerfriedhof, wenn sich ihre Katze verbuddeln, passiert garantiert nichts Schlechtes. Ja, ein paar Pestopfer. Es erinnert mich an diese, es gibt eine wunderbare Seite, die heißt Terrible Real Estate Fotos. Die sammeln so Fotos von halt so Leuten, die halt Sachen verkaufen wollen. Teilweise sind halt die Leute irgendwie drauf und sie die und ziehen ein Gesicht, wenn sie Bilder im Spiegel machen, im Bad. Aber ganz oft sind es auch einfach weirde Einrichtungen, sowas wie ein Teppich an der Wand im Bad, wo du auch denkst so, oh, wie schön. Da musst du dich zum Abdrucken nur einmal an der Wand drehen. Ja. Und es sind, also wirklich, klickt euch da mal durch, da gibt's auch ganz absurde Sachen. Und ich glaube, eines meiner Favoriten war einfach ein Haus fotografiert von außen, wo so eine Preisschätzung auch drin ist. Und das Haus brennt einfach und die Feuerwehr fährt in dem Moment hin. Und dann denkst du so, wer stellt denn das online so an? Ja, muss dringend verkauft werden oder was ist denn da das Argument? Ja, das glaube ich immer nicht, dass das ernst war. Ja, Mann. Ja, aber das ist so oder so sehr witzig. Aber, ja, es gibt aber wirklich massenweise absurde Sachen, auch irgendwie von Leuten, die dann irgendwie so ein Zimmer voller Puppen hinterlassen und das halt nicht weggeräumt wird, sondern wenn da einfach Fotos gemacht werden, schaut halt aus, echt wie so ein, wenn ich da jetzt übernacht, ersticht mich diese Puppe. Chucky. Ja. Geil. Das passt jetzt gut zur weiteren Beschreibung des Hauses. Das selbst hat große Dachböden, viele Zimmer, komische Architektonik, große Bäume außenrum, gotische Strukturen im Garten, viele knarzende Geräusche. Es ist also so ein perfektes Spuk-Setting. Mm. Ne? Und schon zu Lebzeiten des ersten Bewohners und seiner 16-köpfigen Familie gibt es merkwürdige Ereignisse. Die berichten zum Beispiel von einer Geisternonne, deswegen auch der Nonnenpfad, ne? Also die da immer durch den Garten wandelt. Und das beobachten die. Pass auf, das beobachten die so oft, dass sie irgendwann beschließen, das Fenster zumauern zu lassen, durch das sie das immer beobachten. Vor allem auch, ich liebe auch die Logik, dann nervt mich jetzt, dass der mir der Geist gebracht hat. Mauer ist zu, Schluss jetzt. Das ist so voll die Scary-Movie-Logik. Ja, ja. Das finde ich das Beste an dieser ganzen Geschichte. Naja. Und das waren Schwaben. Das ist sehr pragmatisch. Sie ist aber längst jetzt nicht die einzige Sichtung in der Borley-Pfarrei. Neben der Nonne sehen die Bulls auch noch einen Mönch und einen Pferdewagen mitsamt Gespann. Und kopflosen Reiter. Nee, kopflosen Kutscher. Kopfloses Pferd. Oh, okay. In der ganz Gemeinde anders. Kursieren auch ganz viele Geschichten. Ne? Also die Story, die man sich da so zusammenreimt, ist, dass hier früher wohl mal ein Kloster gegeben haben muss. Gibt allerdings überhaupt keine Beweise dafür. Aber in diesem Kloster, da haben sich dann die Mönche mit den Nonnen aus einer nahen, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, eine Nunnery, eine Nönnerei. Eine Nönnerei? Ich weiß nicht. Großartig. Ich glaube, das heißt auch Kloster. Das heißt auch Frauenkloster. Ja, das ist ein, nein, bitte, das ist eine Nönnerei. Ist eine Nönnerei, ist ja wirklich schön. Also Nönnerei, eine Mönchnerei und eine Nönnerei. Und die haben sich da halt so angebandelt manchmal. Und da gab es die Geschichte wohl so. Da gab es eine Völlerei und von Toucherei. Von einer, nee, Völlerei ist beim Fußball. Nee, egal. Die haben sich dann verbandelt und das ist dann irgendwann aufgefallen. Und dann wurde der Mönch quasi, der wurde erhängt und die Nonne wurde lebendig eingemauert. Ey, aber wie einfach wie dieser Tropus von Nonnen und Mönche haben was heimlich miteinander. Und deswegen ist da ein Geist, wie das sich einfach überall durchzieht. Ja, also eine super unwahrscheinliche Geschichte, aber die hält sich sehr hartnäckig. Mhm. Und es gibt weder Belege für das Kloster noch dafür, dass jemals dort Nonnen eingemauert wurden. Also gab's so mögen es die Menschen am liebsten. Naja. Je weniger dran ist, desto glaubwürdiger scheint es. Aber mit den Jahren mehren sich die Ereignisse. Nachts plötzlich Schritte, die man hört, dann mysteriöse Klopfgeräusche, die Glocken im Haus. Manchmal läuten alle 20 Glocken gleichzeitig, ohne dass es einen Grund dafür gäbe. Warum haben die 20 Glocken und wo sind die überall? Zimmer halt. Zimmer und Bedienstete und so, weißt du, das ist so ein Intercom-System sozusagen. Und eines der Mädchen fühlt nachts einen Schlag ins Gesicht, wenn gar niemand im Raum ist. Die Mutter ist sich sicher, dass nachts ein großer alter Mann mit Hut neben ihrem Bett steht. Und manchmal fühlt sie, dass jemand auf ihrem Bett sitzt, obwohl da niemand ist. Und mindestens eine Kindermagd schmeißt ihren Dienst hin, weil sie sich vor dem Haus gruselt. Kann ich tatsächlich Crimson Peak empfehlen von Guillermo del Toro? Das ist auch so ein klassisches Spukhaus so ein klassischer Spukhausfilm. Der hat mir auch sehr glaubhaft ein altes, halb eingefallenes Gebäude vermittelt. Sehr schön. Also halb eingefallen ist nicht, das ist gerade frisch gebaut eigentlich. Gerade okay. So 20 Jahre vielleicht. Und ich muss immer bei sowas an The Colonel's Bequest denken, wo man ja auch in diesem, ich meine, das ist dann in den Südstaaten und spielt in den 20ern, glaube ich, ja. Also das ist auch sehr gutes Setting. Spannende finde ich halt an der Stelle, dass es so ein kollektives Halluzinieren ist irgendwie, ne? Also es machen alle mit. Ja, aber es gibt doch auch ganz viele so menschliche Phänomene wie diese Tanzerei, wo Leute nicht mehr aufgehört haben oder gemeinsam wahrgenommene Dinge, die aber nachweislich nicht passiert sind. Das ist einfach Menschen sind halt auch Herdentiere, die sich dann auch wieder von Meinungen und Dingen und Warnungen anstecken lassen. Ja, aber ich glaube, da ist das niemand trotzdem, davon gefallen. Es ist trotzdem bemerkenswert. Voll. Und der Rektor der örtlichen Grundschule bestätigt irgendwie 1885, der war mehrmals auf Besuch in dem Haus und er bestätigt, dass da eine Geisternonne unterwegs ist. Also er ist sich da hundertprozentig sicher. Und irgendwie scheint das, von dieser einen Markt abgesehen, es scheint niemanden so richtig zu stören. So, ne? Das ist das Geiste. Also ich würde da das Weite suchen, aber naja. Also habe ich erwähnt, dass die Bulls angeblich Nachkommen von Anne Boleyn sind. Anne Boleyn, der zweiten Frau von Heinrich dem VIII. Ist auch nicht wichtig. Von casually dropping. 1892 bis 1927 ist Henrys Sohn Harry, der auch Bull heißt, oder Harrys Sohn Henry? Nee, Henrys Sohn Harry. Der quasi der Nachfolger dann, der dann dort der amtierende Pfarrer ist und der Typ hat nicht nur einen formidablen Schnauzbart, sondern auch direkt von Tag 1 ab Geistererscheinungen. Zum Beispiel hört er oft jemand durch die Hintertür eintreten, Geisterbart. Also nicht sexuell, aber wann immer er nachsehen geht, ist niemand da. Boah, der war ebenso witzig wie schockierend, wie schrecklich, wie, also er war sehr vieles gleichzeitig. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Tochter das alles hört, weil so laut. Oh Gott. Hört die nicht eh die Folge dann, wenn sie rauskommt? Nein, so einen Schund gebe ich dir, ne? Bei anderer Gelegenheit heult plötzlich Henrys Hund im Garten Angst dafür auf. Oder Harrys Hund. Ich habe die Hände und Harry habe ich, glaube ich, echt ein paar Mal verwechselt. Harrys Haus ist ein Album, gell? In Harrys Size. In Harrys Hund. Music for Sushi Restaurant. Und in Hugos House of Horror war ja auch ein Spiel. Als er dann quasi da hinguckt, wo der Hund sich hinwendet mit seinem Gejammer, dann sieht er dort tatsächlich, also das ist im Garten und da sieht er da so einen Busch und unten ist so ein Stück frei an dem Busch und da sieht er Beine. Ne? Und die laufen dann los und die laufen an diesem Busch entlang und dann kommt irgendwann die Stelle, wo dieser Busch aufhört. Und der Henry guckt da ganz gespannt hin und guckt dann in das, in das Nicht-Antlitz, weil es ist ein kopfloser Mann, der dann da hervorläuft. Also der kopflose Mann, der dann später auch die Kutsche fährt. Also lauter so Dinge passieren da halt. Und ich meine, das. Oh ja, ich kann es praktisch schön in die Kutsche schalten. Quarf jetzt schon wieder. Kann man sich ja nicht einfach so ausdenken, ne? Nee, das geht nicht. Ein häufiger Besucher der Pfarrei erzählt später einer Zeitung, dass er sich in der Pfarrei immer beobachtet und verfolgt gefühlt hat. Und das aber auf eine nicht gruselige Art. Nein. Ich mag das. Ich mag, wenn er zuschaut. Interessant ist, die Bulls teilen diese Sichtungen sehr, sehr freizügig mit allen Menschen um sie herum. So, die haben keine Ahnung. Das finde ich wieder ungewöhnlich. Dass man sie für seltsam oder für durchgedreht hält. Aber ich meine, es ist immerhin auch der Pfarrer, ne? Der hat wahrscheinlich auch so einen gewissen Schutz, Glaubwürdigkeit. Ne? Ja. Dabei ist die Familie gar nicht mal so einig. Also es gibt mindestens zwei der männlichen Nachkommen, die diese Sichtungen der anderen offen anzweifeln, obwohl sie zugeben, dass manchmal so Schritte und so, dass sie das schon, aber so richtig glauben sie nicht dran. Die Mutter hingegen wirkt manchmal richtig stolz, wenn sie von der Nonne im Garten erzählt, so wir haben den Geist, ja. Letzten Endes ist sich die Allgemeinheit aber einig. Also dein neuer geliebter Hund, der Kylo, ja. Der ist ja als Kampfhund eingeordnet und du betonst ja seit dem ersten Moment an, dass er eigentlich total sanftes Wesen hat. Jetzt hat er einen Charaktertest, wird dann deklassifiziert und so weiter. So stelle ich mir mit dem Geist vor. So, also es ist quasi kein böser Geist. Demnächst kriegt er eine neue Einordnung, dann macht er hier einen Charaktertest und so. Ja. So stelle ich mir das vor. Und macht Abitur nach. Ich darf auch mit nach Schottland zum Zelten. Nee, davon nicht. Das ist ja das. Der Geist vielleicht schon. Nicht mal da. Letzten Endes ist sich die Allgemeinheit einig, es spukt in der Borley Rectory. Ja. Nach dem Tod Henry Bulls finden sich im Jahr 1927 vielleicht auch genau deswegen niemand, der die Nachfolge antreten will. Vielleicht aber auch, weil Henry mal öffentlich gedroht hat, dass er seinen Nachfolger aus dem Jenseits mit Mottenkugeln bewerfen wird, wenn er mit der Arbeit von dem unzufrieden ist. Das ist aber geile Drohung. Ein Dutzend Geistliche lehnen die Aufgabe ab, diese Pfarrei zu übernehmen. Und es dauert tatsächlich irgendwie über ein Jahr, also 16 Monate, bis Reverend Guy Eric Smith einzieht. Und ich sag's euch gleich, oder Guy, nach 9 Monaten zieht er wieder aus. Der hält's nicht so lange aus. Ja. Der ist es aber, der erstmals wirklich einen Brief an die Zeitung schreibt und da so richtig alles quasi erklärt. Und der Daily Mirror schickt daraufhin dann einen Reporter. Und der ist es auch, der diesen Harry Price dann zum ersten Mal mitbringt. Und einfach auf dem Gelände ist einfach so Ausdünstungen aus dem Sumpf oder so und alle halluzinieren einfach. Das ist eine tatsächlich gute Also sozusagen so eine örtlich gebundene Fehlwahrnehmung dadurch. Oder irgendwie das Licht fällt wegen irgendeiner Naturgegebenheit in der Ecke. Und deswegen merkst du, dass dir nachts einer ins Gesicht schlägt. Ja. Ich habe ja neulich mal wieder den Cabin in the Woods angeschaut im Film. Und da finde ich so schön, dass es dann eine Erklärung gibt für all diese Dinge, die so passieren. So. Also nicht für alles, aber für vieles. Ich weiß gar nicht mehr, wie die war. Aber ich weiß, dass ich den habe ich jetzt positiv abgespeichert. Der war ganz kritisch. Da kommt die Viva Sigourney kommt da auch vor in dem Film. Ja, Mai. Was soll ich dazu sagen? Nix. Am 10. Juni 1929 erscheint der erste Artikel über das Spukhaus und Price trifft 2 Tage später ein. Hat auch da schon beim ersten Mal seine Sekretärin dabei und sie nehmen dieses Haus wirklich ganz genau unter die Lupe. Sie versiegeln auch Fenster und Türen und er legt sich dann abends auf die Lauer, um die Nonne im Park zu sehen. Und er liegt da so eine halbe Stunde und dann ist er sich halbwegs sicher, dass er tatsächlich dann den Schatten auf dem Nonnenweg hat entlang spazieren sehen. Also so ganz genau ausmachen konnte er es nicht, aber er war sich ziemlich sicher, dass da was ist. Es war einfach so ein Junge mit einer Modelleisenbahn, der so Pappfiguren aufgestellt hat, um die Einbrecher abzulenken. Ja, könnte sein. Als er dann nach drinnen gehen will, das passt nämlich auch zu dieser Variante, als er dann nach drinnen gehen will, wird er beinahe von einem Stein getroffen, der durch das gläserne Dach der Veranda segelt. Und wo dieser Stein herkam, können sie auch nach längerer Suche nicht herausfinden. Ja, aber nicht von innen, weil wer im Glashaus sitzt. Und die Siegel in den Fenstern, auch an den oberen Stockwerken, sind alle noch intakt. Also kann tatsächlich nicht von innen kommen. Ralf freut das. Das hast du sehr gut erkannt. Der Spuk scheint sich über mehrere Jahre vermehrt dann in Richtung Poltergeist zu entwickeln. Also später wird auffallen, dass es da in dieser Entwicklung so einen Wendepunkt gab, wo das stark zugenommen hat. Und das fällt zufällig auf den Tag, als Price zum ersten Mal dort auftaucht. Im Haus fällt ihm dann ein gläserner roter Kerzenhalter vor die Füße. Auch dafür können sie keine Erklärung finden. Gleiches gilt für die fliegenden Mottenkugeln, die Price bei weiteren Nachforschungen begegnen. Zudem läuten in jener Nacht mehrere Glocken im Haus, wobei Price die Kordeln dazu im Auge hat, also die man ziehen müsste, damit die läuten. Und er sieht die, dass die niemand zieht und er kann sich nicht erklären, gibt's Zeugen, warum diese Glocken läuten. Das sieht nur er das. Er hat zumindest da seine Sekretärin auch mit dabei. Ah ja, und genau, die er bezahlt. Alter. Ich denke, die Smiths randomisiert sind zumindest auch im Haus. Studie. Dann fallen plötzlich und gleichzeitig die Schlüssel zur Bibliothek und dem Esszimmer zu Boden. Auch dafür findet Price keine Erklärung. Und er spricht jetzt mit ganz vielen Zeugen, macht sich viele Notizen, will sich aber eigentlich auf keine der beiden Seiten schlagen erstmal. Ne? Also er behält sich einen offenen Geist und kehrt dann auch die Woche 2-3 Mal zurück. Offene Geist. Verstehe. Und schleppt auch Freunde mit, die dann auch von herabfallenden Kieselsteinen und Schlüsseln und allem irgendwie begrüßt werden. Wenn du den Kieselstein nicht im Haus fallen lässt, der fällt einfach runter. Diese Schwerkraft, it's a thing. Also das Spannende ist, dass die Geschichten, die er einsammelt, die sind alle konsistent mit früheren und auch mit späteren Erzählungen, was so echt irgendwie ganz spektakulär ist. Die Nonne, dieser kopflose Mann, der Pferdewagen, die Schlüssel, die Flaschen, das taucht alles immer und immer wieder auf. Ich habe jetzt alle eingeladen, ich habe sie hier in einem Call und schalte sie jetzt hier in Podcast live dazu. Es gibt dann aber so ein paar Phänomene, die dann nur einzelne Personen berichten. Pfarrer Schmidt zum Beispiel, also Smith, hört Stimmen, wenn er unter einem bestimmten Torbogen hindurchgeht. Und einmal meint er dort die Worte "Don't, Carlos, don't" zu vernehmen. Call us oder Carlos? Carlos. Don't call us. Carlos. Don't call us, we call you. We call you. Ja. Don't call us. Wäre aber super witzig für die Geister. Ja, also, er ruft uns bloß nicht an. Ja. Harry Price ist nicht der einzige hinzugerufene Geisterjäger. Es gibt dann noch einen Lord Charles Hope, der dann zumindest mal per Brief über alles. Sind es Geisterjäger oder Geisteranalysten doch eigentlich gerade? Die sorgen noch nicht dafür, dass sie weggehen. Ein Analysten? Nee, die müssen die ja auch erstmal jagen. Price for Waterhouse. Quasi zu finden. Nee, ja, kann man drüber streiten. Gib ich dir. Egal. Du Jürgen. Das bin ich. Wie lang haben wir denn ungefähr noch? Wir haben noch ein bisschen. Ich habe eine spektakuläre Idee. Wir machen zwei Teile und gehen jetzt alle nach Hause. Oh, das finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber ich komme aus dem Gehen nicht raus. Und ich habe hier schon einen riesigen Berg getrunken und habe jetzt irgendwie schon Kaffee getrunken. Und ich habe eine Idee. Und ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Und ich möchte eure Meinung dazu haben. Dominik legt sich jetzt hin. Wenn er einschläft, dann ist die Idee zu Ende. Wie wäre es, wenn ich 5 Minuten kriege, 5 Minuten, nicht länger, Tendenz weniger, und einfach schnell eiskalt dusche. Also wirklich eiskalt. So wirklich so, ich muss schreien, weil es so kalt ist, duschen. Das ändert jetzt an meiner Situation eigentlich nichts, außer dass ich 5 Minuten später nach Hause komme. Ja, aber ich gehe hier halt mir einen ab, so stört dich das nicht. Okay, alles klar, dann mach einfach weiter. Das Übliche. Ja, wenn du das Bedürfnis hast, dann mach das einfach. Nö, keine Ahnung. Also ich kann halt meinen Körper auch nur begrenzt beherrschen. Dann mach doch einfach weiter. Hallöchen. Also dieser andere Geisterjäger, der kriegt immer Briefe und wird über alles unterrichtet. Dann gibt's noch einen Investigativreporter, Charles Sutton, der begleitet Harry und seine Sekretärin. Und der schreibt, Jahre nachdem Price längst gestorben ist, schreibt er ein Buch und darin ist zu lesen. Der Preis ist heiß. Zitat. Viele Dinge geschahen in der Nacht, die ich mit Harry Price und einem seiner Kollegen in dem berühmten Bawley Rectory verbrachte, einschließlich eines unangenehmen Moments, als mich ein großer Kieselstein am Kopf traf. Nach vielen geräuschvollen Phänomenen ergriff ich Harry und fand seine Taschen voller Steine und Kieselsteine. Das war ein Phänomen, das er nicht erklären konnte. Also eilte ich zum nächsten Dorf, um die Daily Mail mit... Warte, Sekunde. Er kriegt einen Stein im Kopf und er sucht den anderen Typ, der hat Steine in der Tasche und sagt, was ist denn, wo du herkommen? Ja. Das war ein Phänomen, okay, das er nicht erklären konnte. Also eilte ich zum nächsten Dorf, um die Daily Mail mit meiner Geschichte anzurufen. Aber nach einer Konferenz mit dem Anwalt wurde meine Geschichte abgelehnt. Der Nachrichtenredakteur sagte, Pech gehabt, alter Mann, aber es gab 2 von denen und nur 1 von dir. Mhm. Also es gab quasi... Höchstpolitisch. Price hatte halt noch einen Augenzeugen dabei und die 2 Leute haben eine Variante der Geschichte und ein Leut eine andere. Mhm. So. Quasi, so schreibt das. Du alter Schummelbär. Ja, aber ich finde es schon auch spektakulär, dass der Geist dann auch Steine quasi ihm in die Jackentasche steckt. Mhm. Ne? Also das ist auch neu. Nachdem dieses Buch rauskommt, die Sekretärin lebt noch, die wird entschieden widersprechen. Also die wird Price sehr stark in Schutz nehmen. Mhm. Aber naja. Es wäre fast, als wäre die von dem bezahlt. Cui bono. Na, dann nicht mehr. Weil der ist ja dann, der fang nicht ja damit an, das ist... Die Schmidts sind nicht begeistert, also irgendwie doch begeistert, aber nicht angetan und sie verweigern. Was ist da der Unterschied? Weil es um Geister geht, egal. Ah, okay. Aber sie habe nicht gedacht, du willst eher doch voraus, sondern ich bin doch jetzt gerade hier allein. Meine Tochter ist doch außerhalb. Sie verweigern erstmal die weitere Zusammenarbeit mit Price und sie sind auch etwas angefressen, dass jetzt immer so viele Schaulustige da irgendwie vorbeikommen, die auf dem Gelände rumstiefeln und zum Fenster reinklotzen. Also da würde ich dann Fenster zumauern. Ja? Wo sind die denn da? Wann ist das Wort, der Ausdruck, ich bin angefressen, eigentlich entstanden? Es klingt nicht so, als wenn das irgendwie im 19. Jahrhundert schon jemand gesagt hätte. Passt gut zu dem Comic, den Philipp vorhin empfohlen hat. Angefressen. Die Witwe Bull kommt später auch nochmal nach Bawley, um mit Harry Price zu sprechen. Und bei der Gelegenheit halten sie dann eine Seance im blauen Raum ab, dem Hauptschlafzimmer. Und da sind auch wieder mehrere Leute da, die Sekretärin, die aktuellen Bewohner. Und Bull ist eben die Witwe von dem... der das mit den Mottenkugeln erzählt hat. Und Harry Price eröffnet jetzt die Seance und wendet sich an möglicherweise anwesende Entitäten, stellt sich vor und wiederholt das Ganze mehrmals und dann hören sie tatsächlich plötzlich Schritte und dann ein lautes Klopfen hinter einem Spiegel, der auf einem Tisch im Raum steht. Grüß Gott, ich will rein. Und dann schieben sie alle ihre Stühle um diesen Tisch herum und an diesem Spiegel und Henry ruft jetzt dort den Geist an, der ja jetzt ganz offensichtlich bei ihnen im Raum ist und sie etablieren so einen Klopfcode, also die wissen schon, ja, was zu tun ist, die machen sowas, glaube ich, öfter und der Geist gibt sich dann als der frühere Pfarrer Henry Bull tatsächlich zu erkennen und ja, der mit den Mottenkugeln und er gibt zu, dass er für die Schritte im Haus verantwortlich ist, aber er schwört, dass er niemandem etwas Böses will. Außer mit den Mottenkugeln. Und dann stellen die ihm, also gerade die Witwe stellt dann einige sehr persönliche Fragen, die ich jetzt leider nicht wiedergeben kann. Aber die kann tatsächlich nur dieser Henry beantworten und ja, der Geist beantwortet die. Und es können auch auf gar keinen Fall Suggestivfragen sein, die irgendjemand mit dem Cold Reading und Klopfen beantworten können. Gar nicht. Und nach etwa einer Geisterstunde fliegt unvermittelt ein Stück Seife durch den Raum. So. Muss man mal erklären. Das wird dann dazu führen, also tatsächlich, die sind alle da recht, die glauben das, glaube ich, erstmal alles, aber bei diesem Stück Seife vermuten sie doch, dass irgendwie dieser Price vielleicht irgendwie hier Schmuh treibt, dass der irgendwie ein Trickbetrüger ist. Aber die Seance ist noch nicht vorbei, also es dauert mehrere Stunden und sie verabreden sich dann mit dem Geist zu weiteren Gesprächen. Dann bringen sie aber ein richtiges Medium mit, weil Price ist ja eigentlich, macht das ja gar nicht hauptberuflich sozusagen. Die Smiths werden dann berichten, dass dieser Spiegel auch für lange Tage noch nach dieser Seance weiter vor sich hingeklopft hat, aber sie haben dann einfach irgendwann das ignoriert. Gut alte Klopfspiegel. Mitte 1929 erscheinen plötzlich auf unerklärbare Weise Objekte in der Pfarrei. Zum Beispiel Schlüssel, Kieselsteine, aber auch Münzen und Medaillen. Weil wie Kieselsteine sind da noch? Münzen und Medaillen, was auch ein bisschen merkwürdig ist, wenn wir dran denken, dass Price ja so eine Geschichte hat. So eine Koryphäe der Münzen. Was Münzen angeht. Aber der Jürgen möchte uns jetzt auch schon in eine gewisse Richtung drängen. Ach so. So. Ich glaube, dass nicht. Price tatsächlich maximal unschuldig ist. Ich werde das alles Jürgen ist halt eifersüchtig. Überhaupt nicht auflösen. Am Ende. Jürgen ist eifersüchtig. Was? Jürgen will auch ein Geist sein, oder? Also, diese Mrs. Smith ist ziemlich offen für alles, was Price jetzt da irgendwie so zutage fördert alles. Und ist sich sehr sicher, dass hier was Paranormales abgeht. Aber sie wird Jahrzehnte später ihre Ansichten revidieren und das alles als Streiche, Fantasie von Hausangestellten, Ungeziefer und so weiter abtun. Aber sie wirft ihm quasi, Also wenn wirklich diese Aussage mit, ja, es hat mir jemand nachts ins Gesicht geschlagen, massiv. Ja, war wohl eine Kakerlake. Ungeziefer. Also, die waren sehr groß. Sie ist da ein bisschen eine interessante Figur, weil sie wirft ihm dann quasi Sensationslust vor, berechtigterweise wahrscheinlich, und hält es für möglich, dass er auch einige von diesen Phänomenen produziert hat. Nein. Sie schreibt selber dann Ende der 1920er einen Roman, wo sie dann die Vorgänge in dem Haus auch teilweise mit einarbeitet und sich dann an Price wendet, für die Veröffentlichung, um ihn da so ein bisschen seine Kontakte zu nutzen. Sie versucht ihr Werk sogar als die Fortsetzung von dem Buch von Price zu platzieren. Also der hat ein Buch geschrieben, das hieß dann The Most Haunted House in England und sie tut ein bisschen so, als wäre das der Nachfolger von diesem Buch. Even More Haunted House. So ungefähr. Aber sie schafft es nicht. Ich glaube, es wird nie veröffentlicht, ihr Buch. Von daher ist sie vielleicht auch einfach da ein bisschen persönlich angefressen. Ein Buch schreiben. Also diese Smiths wohnen da ja nicht sehr lange. Ich habe das jetzt aber trotzdem recht ausführlich erzählt, weil das sehr spannend ist, weil man bei dieser Marianne ja irgendwie so mit dieser Vorgeschichte kann man sich das ja alles irgendwie vorstellen, ne? Dass da irgendwie jemand halt ein Ventil braucht und irgendwas tut. Aber das geht alles ja schon viel länger zu in diesem Haus. 6 Monate lang steht das Anwesen leer, bis dann im Oktober 1930 Reverend Lionel Algernon Foister mit seiner Frau Marianne einzieht. Die sind auch verwandt mit den Bulls, aber irgendwie relativ entfernt. So, die Adoptivtochter und den Rest, das habe ich euch ja erzählt. Ab August 1931 werden die Phänomene im Haus Borley so schlimm, dass dann auch die Nachbarn darauf aufmerksam werden. Quatsch, dass die Nachbarn darauf aufmerksam werden. Also das, ich glaube, mittlerweile wissen alle, dass hier gut was abgeht. Ich glaube, der Satz ist Quatsch. Die Nachbarländer. Aber Lionel lädt jetzt, Vereinten Nationen laden ein. Lädt jetzt Harry nochmal ein, da vorbeizuschauen. Und auch die Witwe Bull schreibt Price nochmal einen Brief, dass er doch bitte nochmal hier kommen möge. Die Witwe Bulte. Und so kommt es eben dann zu diesem Abendessen, von dem ich euch ganz am Anfang erzählt habe. Oh, das ist einfach die Origin-Story von Max und Moritz, dass sie dann halt so mit Angeln die gebratenen Hühner holen und so Kram. Und jetzt sind einfach die Geräusche. Habt ihr von Mike Flanagan auf Netflix was gesehen? Das ist ja der neue Stephen King quasi. Nein. Gibt es auch ein Haunted House, aber ich habe gleich vergessen, wie es heißt. Und was ich ja ganz toll fand, war Midnight Mass. Das fand ich richtig super. Sagt mir gar nichts. Wer Midnight Mass geguckt hat, das auch gut fand, bitte lasst mich wissen. Ich dachte, du guckst keine Horrorfilme. Ah, ich habe eine ganz, ganz komische Beziehung zu Horror. Das ist wirklich. Ich merke schon, da müssen wir mal tiefer bohren. Ja. Wir haben ja vorhin damit geendet, dass Price nach diesem Abendessen quasi nach Hause geht. Weißt du, schwarzer Wein, Kieselriesel, Gebimsel und so weiter. Und Kieselriesel. Die Sache mit dem Wein ist komisch, also das kennt er so tatsächlich noch nicht. Und die anderen Phänomene sind so ganz übliche Geistersperenzchen. Was man halt so macht als Geist. Das fällt ihm aber auf, im vorliegenden Fall nur dann auftreten, wenn Marianne nicht im Raum ist. Und genau darauf spricht er dann das Ehepaar am nächsten Morgen an. Und da merkt man jetzt, dass Lionel ganz treu hinter seiner Frau steht, denn der regt sich da gleich drüber auf und er, ja, er sagt hier Quatsch, seine Frau, das alles ist tatsächlich so, wie sie das beschreibt und sie hat damit nichts zu tun. Er glaubt fest an einen Spuk. Und er führt auch tatsächlich feinsäuberlich Buch über alle Phänomene, die da so auftreten. Und tatsächlich wird dieser Streit wird dann sich immer weiter durch ihre Beziehung tragen und wird irgendwann später zum Bruch mit Price führen. Also das lässt er sich nicht bieten, sozusagen. The price ain't right. Prices Überlegungen haben allerdings auch so ein bisschen Lücken. Also wenn das jetzt wirklich alles Marianne verursachen würde, was ist dann mit den Sachen, die vorher irgendwie aufgetreten sind? So, was hat es damit auf sich? Er muss also auf jeden Fall weitere Untersuchungen anstellen und er lässt sich gerne dann auf den Vorschlag von Fäuster ein, dass er doch mal auf eine Nacht quasi zu einer Übernachtungsparty vorbeikommt. Ja, für das halt echt wie so ein Klassiker sein, du musst aber im Spukhaus übernachten. Ja, und sie treffen sich da 8 Uhr abends, die Hausmagd schicken sie nach Hause, die beiden Kinder werden zu Bett gebracht und dann versammelt sich auch wieder so eine kleine Gruppe. Dürften die auch noch was auf dem iPad gucken? Vielleicht, ja. Ich finde es auch geil, dass es einfach die Kinder da nach wie vor wohnen, auch wenn man denkt, dass da irgendwie Geister sind. Finde ich auch so merkwürdig, dass die da alle so ganz entspannt mit umgehen. Aber ja, wenn du halt keinen Netflix hast, bist du vielleicht froh um ein bisschen Action. Also die sitzen dann quasi da zu sechst ums Küchenfeuer und haben alles wieder abgeriegelt und versiegelt, so das ganze Gedöns wie eben vorhin auch. Und nach einer Stunde ertönt eine Glocke. Es ist die, die mit Adelaides Zimmer verbunden ist. Und die ganze Pyjama-Party stürmt jetzt nach oben, findet das Mädchen tatsächlich wach vor, wahrscheinlich von dem Gebimmel geweckt. Und Price schaut sich die Glocke genauer an und stellt fest, naja, die ist kaputt irgendwie. Also man hätte, um die zu klingeln, hätte man wirklich ganz oben an die Zimmerdecke an diese Glocke fassen müssen und das hätte Adelaide auf jeden Fall nicht geschafft. Also dazu wäre sie zu klein, die konnte sie nicht selber betätigen. Also sie haben keine Glocke geben, die genauso klingelt. Nee, auf keinen Fall. Also sie haben keine Erklärung, wie das passieren kann. Na, ich glaube, die Glocke hängt ja unten. Also sie sehen quasi an der Glocke welches Zimmer, ne? Ach so. Das sind so Bediensteten-Glocken. Ich denke, die Glocke hängt dann in der Küche. Ja, aber da könntest du doch jederzeit irgendwie eine weitere Schnur an die Schnur dran machen und von der anderen Seite aus so irgendwo wird es womöglich. So hat es der Geist wahrscheinlich gemacht. Ah ja, der Geist hat natürlich eine extra Schnur gebraucht. Und klar. Okay. Price ist jetzt etwas geknickt und ach so, weil nichts weiter passiert. Den Satz habe ich ausgelassen. Es passiert nichts weiter in der Nacht. Also Price ist dann deswegen etwas geknickt. So, das war jetzt nicht so die tolle Vorführung und er kehrt jetzt der Pfarrei für eine Weile den Rücken. Ich glaube, dass er nach wie vor überzeugt ist, dass die Phänomene auf das Konto von Marianne gehen. Und in den kommenden Monaten nehmen die Spukereignisse aber zu. Es kommen neue Phänomene hinzu, neue Manifestationen und vor allem das ganz Neue sind Kritzeleien an den Wänden. Kritzeleien an den Wänden, ja. Römer gibt das Haus. Ich habe echt überlegt, ob ich mir das auf dem Arm tätowieren lasse. aber auf Latein. Aber dann 50 Mal korrigiert daneben. Ja, genau. Das wäre schön, oder? Das wäre richtig großartig. Ja. Oder halt hier, er muss gestorben sein. Das wäre natürlich auch geil. Das wäre auch nicht schlecht. Sprünge, er muss gestorben sein? Naja, wo sie das Schloss von Ach so, ja. Mhm. Das wird auch hervorragend zu Ach passen, das Schloss von Apropos, habt ihr gewusst, dass es Airplane 2 gibt? Also dieses, eine total verrückte Reise in einem total verrückten Flugzeug? Ja, die fliegen doch dann noch in den Weltraum und so. Okay. Ist der gut? Oder ist der? Ich glaube nicht, aber. Also der erste Teil ist, etliche Gags sind wirklich zeitlos und gut und man denkt sich, also eine Sache ist mir auch aufgefallen, wo ich gedacht habe, das macht man halt wirklich nicht mehr, als Gag eine nackte Frau durch die an der Kamera vorbeirennen zu lassen. Am besten ist der Farbige, der in Lederhosen und bayerischen Dialekt ist. Der hat keine Lederhosen an. Im englischen Original spricht der auch halt Jive. Hat der nicht Lederhosen? Nein, nur im Deutschen kamen sie auf die Idee, oh, die haben ja einen krassen Dialekt, was macht man draus? Bayerisch. Also wie auch immer das ins Deutsch übertragen hat. Das ist wieder das mit den Erinnerungen. Vielleicht habe ich dem einfach in Erinnerung Lederhosen angezogen. Ja. Kareem Abdul-Jabbar spielt ja damit, der Basketballer. Ja. Stimmt. Also es ist, man sieht, wie ganz viele komische Filme auf diesen Film referenzieren so und das wird einem erst klar, wenn man den mal wirklich das Original anguckt. Das ist phänomenal. Aber viele Sachen sind halt auch echt so, ich sag mal, Humor der Zeit. Ja. Manche Sachen funktionieren immer noch hervorragend. Wie ist unser Vektor, Victor? Nee, wir haben Clarence. Ja. Ja, vor allem, und das haben sie einfach in Teil 2 recycelt, weil da bin ich drauf gekommen, weil ich so einen Ausschnitt gesehen habe, wo sie dann halt irgendwie drei Piloten haben. Der eine heißt Under, der andere heißt Over und noch irgendeine. Und dann erklären sie halt, wie früher die Rangordnung zwischen ihnen war, als sie im Militär waren. so ein underserved but overserved under. So, was wie? Wird sehr schnell, sehr kompliziert. Ja, aber es ist halt so ein Gefühl, so ein echt so ein, denke ich, hab da doch im ersten Teil schon gemacht. Deswegen habe ich gedacht, so ist der wirklich gut? Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt hier Kritzeleien an den Wänden und das zieht natürlich wieder jetzt einen Haufen Leute an, die dann jetzt hier kryptografische Rätsel und so, ne? Die finden das total spannend und die Texte sind dann teilweise auch auf kleinen Zettelchen, meistens sind sie an Marianne adressiert, manchmal sind sie auf Französisch. Mit gehen? Ja, nein, vielleicht. Na, voulez-vous, was heißt gehen? Allez avec moi. Ah ja, voulez-vous, also wenn man voulez-vous allez avec moi. Und manchmal ist es auch mit religiösem Bezug und ja, diese Schmierereien sind... Willst du mit mir in die Kirche gehen? In die Kirche. Die sind tatsächlich nur für einige Wochen dieses Phänomen und davor wurde das nie erwähnt und danach ist dann auch irgendwann nicht mehr die Rede davon. Können wir dann gleich nochmal sagen, warum das vielleicht... Ihr Name war gar nicht Marianne, es war Marianne. Marianne. In den Aufzeichnungen der Fäusters über die 5 Jahre, die sie in der Pfarrei wohnen, finden sich dann noch geisterhafte Rufe nach Marianne, es finden sich noch Erzählungen von umgedrehten Tischen, von verrückten Möbeln, von abgehängten Bildern. Die Möbel sind durchgedreht. Von tatsächlich auch Geisterscheinungen, also dieser Harry Bull wird einmal im Haus gesehen. Spalax, das total verrückte Möbelhaus. Und der hat einen Geist mit dem Anzug an und sie beschreiben später den Nachbarn irgendwie diesen Anzug und die erkennen den Anzug wieder, also irgendwie solche Phänomene gibt es dann noch. Bei der DuckTales-Serie tatsächlich auch ganz witzig, weil der Butler von Dagobert Duck ist in der Zwischenzeit gestorben und ist jetzt ein Geist, der spukt. Ah, auch schön. Der kann auch so voll auf so eine Dämonenform umstellen, so ist wirklich sehr witzig. Und was auch noch zunimmt auf jeden Fall sind so diese physischen Dinge. Also es ist die Rede von mehreren Physical Assaults. Marianne hat mindestens einmal ein blaues Auge und Tochter Adelaide hat auch ab und zu mal Kratzer. Der Hausherr wird mal von einem Stein getroffen. Also es wird auch ein bisschen rougher, das Pflaster. Edelstein, keine Sorge. Fäuster lädt jetzt zwei Priester ein und lässt einen Exorzismus durchführen. Weihwasser, Bibelsprüche, nichts Dramatisches. Ist das ein Ding überhaupt in der evangelischen Kirche? Wahrscheinlich eher nicht, aber er macht es, glaube ich, trotzdem. Also ist, glaub ich, kann ja nicht schaden. Wann ist jemals was Schlechtes passiert durch einen Exorzismus? Ja, es passiert im Grunde gar nichts. Also auch nach dem zweiten Exorzismus keine Besserung. Wenn du einfach dem Jürgen einen Exorzisten heimschicken würdest. Das ist fantastisch. So als Geschenk oder was? Zum Geburtstag? Ja, oder? So ein Priester in der Tür steht. Ja, und dann, das erzähle ich jetzt lieber nicht zu Ende, den Gedanken. Auch allen Hausgästen spuken die Geister regelmäßig in die Suppe. Ein Paar, das selbst einige Untersuchungen anstellt, entdeckt in einer Nacht sogar ein Feuer in einem der unbenutzten Räume, woraufhin dann die wirklich auch für einige Tage ausziehen. Aber war das ein Geisteralarm, wenn es spukt? 1932 kommen dann zahlreiche... Ich liebe einfach, dass Dominik einfach mit dem Kopf auf dem Tisch liegt. Spiritualisten, um den Fall zu untersuchen und danach stoppen die Phänomene tatsächlich für eine Weile. Es könnte sein, dass jemand Angst hat, dass er oder sie vielleicht irgendwann mal auffliegt. Wenn einfach der Geist Angst hätte. Also weißt du, stimmt. Das ist die naheliegendste Erklärung. Ja, klar. Also keine Ahnung, ich meine, der will ja auch nicht erwischt werden. Ich hoffe halt wirklich auch, dass dieses Haus was hat wie so ein Bild von einem Pferd an der Wand mit so Löchern in den Augen, dass da immer jemand durchguckt oder... Für Price hängen diese Erscheinungen nach wie vor an Marianne. Er hält es aber tatsächlich für möglich, dass sie halt übersinnliche Fähigkeiten hat einfach, ne? Dass sie mehr oder weniger ein Medium ist oder halt eine Schwindlerin. Also das sind die beiden. Marianne und Michael. Entscheiden, schulden meinem Vater noch 5 Mark. Ja, eben. Fakt ist, in den 70 Jahren. Ich schulde noch 5 Mark. Die Sekunde, sind die schon tot? Jetzt schon. In den 70 Jahren, die diese Pfarrei da so steht, treten diese Phänomene niemals so stark oder so häufig auf wie in der Zeit, als Marianne dort lebt. Das spricht jetzt nicht zwangsläufig dafür, dass sie alles dabei gezaubert hat. Sie könnte einfach ein gutes Medium sein. Mhm. Es gibt jedenfalls keinen offensichtlichen Grund, warum Marianne alle hätte über die Zeit so lange täuschen sollen, weil sie gar nicht unbedingt da wieder weg wollte oder so. Mhm. Aber es könnte natürlich sein, dass sie irgendwie gelangweilt war, psychisch irgendwie so ein bisschen labil, geil auf Aufmerksamkeit. Ich meine, das kann schon sein. So, was habe ich hier stehen? Ab hier verlaufen unsere Erzählstränge wieder parallel. Konzentriert euch. Ja? Dominik, das geht vor allem in deine Richtung. Könnt ihr nicht mal zu ASMR-Sonderfolgen machen? Ach, SMR? Ach, SMR. Oh, ich mag, wie sie denken. Falls du dich wunderst, wonach das schmeckt nach Spaß. Wir sind übrigens hier wieder zurück und die zwei Herren genehmigen sich ein paar Schokobons. Gibt aber auch viele andere Süßigkeiten. Die knistern. Ja. Hey, nennen wir ein paar. Zum Beispiel diese, wie hießen die? Ich glaube Magic Gum, diese mit diesem grünen Alien drauf. Diese kleinen Tütchen, die du beim Bäcker bekamst, aufgemacht hast in den Mund und dann die so gebitzelt haben. Ja. Wobei, die gibt's wohl immer noch. Und ich glaube, in so einer Retrowelle wurden die auch mal wieder so ein bisschen. Wir haben alle Vitamine, die man so braucht. Ja, ja, alle, alle. Das ist wie mit den Kaugummi-Automaten, sind einfach immer, Kaugummi-Automaten sind immer noch die von früher. Ja. Ja, wobei, ich habe auch noch nicht gesehen, jetzt werden auch manchmal neue noch aufgestellt. Mhm. Also das ist echt, ich kann so ein Ding, das verschwindet. Und ich finde es toll, dass in OpenStreetMap gibt es ein Overlay nur für Kaugummi-Automaten. Bei uns hat jetzt tatsächlich jemand im Ort, da in der Nische, in der früher die Telefonzelle war, das war so in Bushäuschen, so eine richtige Nische. Und ich habe mir schon oft gedacht, ja, scheiße. Da könnte man da was machen. Voll der ungenutzte Platz. Bücherschrank? Nee, ein Verkaufsautomat. Also hier irgendwie von? Snacks und Getränke. Oh. Und keine Ahnung, wer den aufgestellt hat. Aber nett. Füllt diese Nische sehr gut auf. Das ist gut. Hä, aber also, wenn du keine Ahnung hast, wer den aufgestellt hat. Einfach illegal irgendjemand. Nein, aber ist das nicht auch vielleicht ein Poltergeist gewesen? Vielleicht. Das stimmt natürlich. Und wenn ich da rangehe, schmeißt er mit Mottenkugeln. Oder ein Automatengeist. 1935 verlassen die Foysters die Pfarrei und nach ihnen wird auch keine kirchliche Familie da mehr einziehen. Es kommt dann im Jahr drauf ein neuer Pfarrer, aber der zieht ins Nachbardorf. 1936 veröffentlicht Price Confessions of a Ghost Hunter und darin, ja, äußert er zumindest Zweifel an allem, was 1931 mit den Foysters hier so passiert ist. Achso, ich habe gedacht, das ist dann nur, du machst ein Buch auf, steht drauf drin, evangelisch-protestantisch, weil es die Konfession ist von einem Geisterhunter und ciao. Oder Ghosts are real. Punkt. Ende. Mhm. Oh, Ghosts are fake. Aber um zu erfahren, was dann steht, musst du es kaufen. Also er zweifelt an, dass das wirkliche paranormale Phänomene waren, aber er bekräftigt, dass seine früheren Erfahrungen also dafür sprechen, dass es solche Phänomene schon tatsächlich gibt. Aber gab es schon mal diesen, also ich weiß, dass es bei Filmen gab, dass Leuten unterschiedliche Enden gezeigt wurden. Also einfach gleiche Filme im Kino, aber andere Enden. Gab es das mal mit Büchern? Weiß ich nicht, aber sollen wir mal das mit dem Podcast machen? Das habe ich mir aber auch schon mal gedacht, wie witzig das wäre, wenn du über dein Ausspielsystem einfach du zufällig eine Folge kriegst, eine von dreien, und die haben aber ein bisschen unterschiedlichen Inhalt. Meine Details darüber, wie jetzt heutzutage, also meine englischen, meine amerikanischen MBA-Podcasts werden jetzt zunehmend von deutscher, irrelevanter Werbung gedroppt, geflutet. Es nervt wie Sau. It's a thing. Also das ist wirklich, also schlimmer als quasi... Schlimmer als getargete Ads sind ja nicht getargetete Ads. Total. Also für all diejenigen, die sich über Cookies und dergleichen beschweren. Das sind ja getargetet. Nein, weil sonst Schwangerschaftsberatung. Ja, so. Aber du würdest die doch nicht auf Deutsch kriegen, wenn die nicht getargetet wären. Naja, aber halt sehr schlecht getargetet. Naja, was willst du über deinen Podcast-Hörer? Du bist ja in deinem Kleinen nicht mit irgendwelchen Präferenzen oder sonst was angemeldet. Ich würde andersrum erstmal behaupten, dass sowas insbesondere nervig ist, weil du von anderen Sprechern komplett anderen Kontext plötzlich um die Ohren gehauen kriegst. Von einem Thema, für das dich jetzt in diesem Moment beim Konsum dieses Podcasts ja gar nicht interessiert. Ja, Leggings. Frauenleggings habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. So. Ist okay, wenn du die trägst. Die stehen dir auch. Danke, mega lieb. Ja. Als Price jetzt die Pfarrei 1937 für 12 Monate mieten will, zu einem Preis von... Kann man deine Pfarrei mieten? Ja, weil der Preis ist heiß. Ja, da wird doch sonst keiner einziehen. Ich kenne jemanden, der befreundet ist mit Harry Weinfurt, habe ich schon mal erzählt. Wirklich? Ja? Du hast schon mal was irgendwie erzählt, aber ich weiß nicht, ob es das war. Zu einem Preis von 30 Pfund. Da erfährt er, dass es eine regelmäßige Ausflugstour gibt. Ist das viel oder wenig? Ich finde es wenig, aber ich habe es nicht durchgerechnet. Mhm. Für 12 Monate kommt es mir wenig vor. Aber insgesamt 30, ja. Das ist wenig. Ja, aber vielleicht ist es auch so ein Ding wie, das kostet einen Euro, aber du musst es erhalten zu der Zeit und das ist das, was teuer ist. Ja, kann auch sein. Also er erfährt jedenfalls, dass es eine regelmäßige Ausflugstour gibt, bei der ein Bus Touris zur Pfarrei karrt, damit die da Geister gucken können. Mhm. Und das bringt ihn auf eine Idee. Im Mai setzt er jetzt eine Anzeige in die Times. Ey, wie geil das wäre, wenn das jetzt einfach die Erfindung der Geisterbahn wäre. In der er skeptische Menschen sucht, die mit Spiritualität und Gespenstern bislang nichts am Hut haben. Die sollen, Zitat, verantwortungsvolle Personen sein, mit Muße und Intelligenz, unerschrocken, kritisch und vorurteilsfrei. Mit Muße und Intelligenz. Da fühle ich mich halt auch angesprochen, wenn ich ehrlich bin. Das möchte ich auf meiner Visitenkarte. 200 Bewerbungen erreichen ihn. aus denen er dann ein Team aus 40 Personen auswählt, überwiegend die Besten Studenten. Der Besten der Besten. Und für die erstellt er jetzt ein blaues Buch mit Anweisungen. Also da schreibt er dann so Sachen rein wie... Mit Geheimtinte. Gleich dazu, aber er verpflichtet quasi alle erstmal eine Erklärung zu unterschreiben, ja, damit sie sich an diese Anweisungen halten, die in diesem Buch stehen. Und sie müssen ihre Ausgaben selbst tragen, das ist ganz wichtig, ne, damit er sie nicht dann irgendwie dafür auch noch belohnt, so, ne, also das finde ich auch spannend, dass sich da trotzdem Leute finden. Sie dürfen aber auch, und das steht dann jetzt alles in diesem Buch, den Namen oder den Ort des Hauses nicht preisgeben. Sie dürfen keine Berichte über die Erfahrungen schreiben oder schreiben lassen. Es ist ihnen verboten, Unbefugte mitzubringen, Fotos zu machen oder Skizzen ohne schriftliche Erlaubnis anzufertigen. Sie müssen aber Berichte quasi an Price dann schicken, also über diese Beobachtungen. Und sie müssen alle Türen und Fenster beim Verlassen wieder schließen und den Schlüssel quasi wie angegeben wieder hinterlegen. Presseleute dürfen auch nicht kommen. Also es darf jemand rumstehen und atmen, das ist das, was ich verstanden habe. Witzig wäre auch einfach, wenn es die Leute alle nie gegeben hat und er so, ja, ja, und die sind ja auch anonym geblieben, aber ich habe hier 40 Unterschriften. Und in dem Buch stehen dann auch noch aber nur so X-e. Anweisungen, was zu tun ist, wenn plötzlich nachts die Glocken läuten, wenn man Schritte hört, wenn Geräusche zu hören sind. Ich habe jetzt leider aber nicht dastehen, was da wirklich dann drinsteht konkret, was da zu tun wäre. Das würde mich nämlich. Haben wir das im Podcast auch schon auch besprochen, dass neulich die russische Wettmafia eine komplette Liga erfunden hat? Was? Das hat der Sean die Tage erst einmal erzählt. Mir kommt, das klingelt irgendwie. Ich glaube, das habe ich das schon mal? Ja, neulich haben sie. Das ist aber schon länger her dann. Ja, schon vor Monate. Die haben quasi eine komplette Liga erfunden. Ich glaube, Cricket oder so. Ich glaube, es war Cricket. Okay. Und haben da Wetten entgegengenommen und dann kam halt raus. Haben halt leider alle verloren, ein very elaborate scheme ist, weil diese Liga existierte nicht. Aber so Hardcore-Wette, die halt dann global einfach auf Sachen wetten. Ich finde es aber irgendwie mega witzig und das ist so wirklich zwischen wie blöd und gleichzeitig wie gut im Stumpfen einfach. Ja. Das ist wirklich ein bisschen witzig. Ja. Price schickt die jetzt alle quasi dann in die Bibliothek so, also die sind da nicht alle gleichzeitig, ne? Die kommen da so tröpferlersweiß. Er schickt sie nachher in die Bibliothek. Ja, okay, schickt die nachher in die Bibliothek, weil es da ein Bett gibt, Lampen und auch Bücher, wenn es einem halt mal langweilig ist und auch noch ein paar andere Annehmlichkeiten. Wie viele sind denn mal gleichzeitig? Ne, es sind, glaube ich, immer nur so 2, 3, wenn überhaupt, so gleichzeitig, ne? So kleinen Gruppen. Und er fährt dann auch selber nochmal in Directory und untersucht sie nochmal, macht dann so Kreidekreise um alle beweglichen Objekte und legt sogar noch extra einige Objekte aus, die er dann auch einkreist, also damit man halt sehen kann, wenn irgendwas bewegt wurde. Bei diesem Rundgang findet er einen mottenzerfressenen blauen Damenmantel im blauen Raum, der garantiert 14 Tage vorher da noch nicht war und sie können die Herkunft auch nicht zuordnen. Ein Beobachter wird später festhalten, dass der Mantel mal für eine Woche verschwindet und dann wieder auftaucht. Was auch, beim Mantel man sich irgendwie vorstellen kann. Auf Vinted? Die unabhängigen Beobachtungspersonen kommen und gehen und sie berichten allesamt von unerklärbaren Geräuschen, von einer berichtet von einem Kohlesack, der super schwer ist und aber von einem Kreidekreis quasi raus an eine andere Stelle verschoben war plötzlich. Und einer erzählt von einem mumifizierten Frosch. Sie haben verschlossene Türen, eisige Luftzüge, Temperaturstütze, geisterhafte Berührungen, fliegende Seifenstücke, also das meiste von den Löchern, geisterhafte Berührungen. Was wir schon mal haben, jetzt habe ich hier noch einen super Gag über den Begriff Table Rapping stehen, was nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Jo. Egal. Oh. Am 27. März 1938 wird eine Planchette-Sitzung abgehalten. Wo ist denn das? Also das ist so, dass da das Medium quasi handschriftlich Nachrichten aus der Geisterwelt niederschreibt, so, ne? Und dabei kommt raus, dass die Texte an den Wänden der Pfarrei auf eine Nonne zurückgehen, die hier im 17. Jahrhundert aus Frankreich hergekommen ist und dann eingemauert wurde. Marie Lair. Ohne bestimmten Grund, einfach so. Naja, die Geschichte, die wir vorhin erzählt haben. Ja. Ne? Und bei anderen Sitzungen gibt es aber auch noch andere Geister. Einer gibt sich als Sunnix Amuris zu erkennen. Und der kündigt jetzt an, dass an diesem Abend ein Feuer in der Haupthalle ausbrechen wird und die Pfarrei niederbrennen. Und nach diesem Brand sollen dann in den Ruinen Knochen gefunden werden, die all diese Spuke hier erklären könnten. Ja, passiert nicht. Leere Drohung. Am 19. Mai 1938 endet dann Prices Mietvertrag und er räumt jetzt dann seinen ganzen Krempel wieder aus dem Haus, dreht noch mal eine letzte Runde, nichts passiert und macht dann noch mal bei der Schlüsselübergabe gemeinsam mit dem, der es vermietet hat, noch mal eine Runde durchs Haus. Und bei dem fällt ihnen dann ein blauer Ehering, im blauen Raum ein Eheling Leute, blauen Raum, ein Ehering. Ein Egerling. Ein Ehrling. Vielleicht ein Igel. Ich weiß, warum ich so viel Gatze. Ich habe heute kein Bier getrunken bei der Aufnahme. Ist ungewöhnlich. Geh mir Bier holen. Geh mir Bier trinken, Bier trinken. Ich versuche jetzt den Satz nochmal frei rauszukriegen. Ich glaube an dich. Sie entdecken im blauen Raum einen Ehering im Durchgang zum nächsten Zimmer. Und der liegt an so einer Stelle, wo man ihn dann so im Lampenlicht schön funkeln sieht. Und Price ist sich ziemlich sicher, dass er den vorher gesehen hätte, wenn der da gelegen hätte. Weil er hat diese Runde ja vorher schon mal gemacht und der war da nicht. Und das ist ein relativ gewöhnlicher Ring mit einem Datum drin aus dem Jahr 1864, also kurz nachdem die Pfarrei zum ersten Mal bewohnt wurde. Und es wird aber niemand jemals Anspruch auf diesen Ring erheben. Und die Fäusters erzählen auch mal von dem Ring, der irgendwann mal aufgetaucht ist, aber dann wieder verschwunden. Also es könnte sich um den gleichen Ring handeln. Am 27. Februar 1939 wirft der neue Besitzer von Borley beim Sortieren einiger Bücher eine Lampe um. In einer anderen Quelle stand, dass der Stapel Bücher auf die Lampe fällt. Ist auch nicht ganz so wichtig, aber das führt zu einem Brand, der das Pfarrhaus Borley komplett niederbrennt. Und dann kommen Knochen unten raus? Also bis auf die Grundmauern. Ja, so weit sind wir noch nicht. Das Feuer eignet sich auf den Tag genau, und da unterscheiden sich die Quellen auch, entweder 11 oder 12 Monate nach der Ankündigung durch den Geist. Und während die Flammen das Haus verschlingen, sehen die Besitzer, dass da irgendwie zwei merkwürdige Gestalten aus dem Haus kommen und sich dann in Luft mit dem Benzinkanister in der Hand. Nee, die lösen sich in Luft aus. So ein T-1000 mit so flüssigem Metall. Ja. Und lange nach dem Feuer wird mehrfach noch ein junges Mädchen hinter einem Fenster im Obergeschoss gesehen. Also ich meine, es stehen noch Grundmauern. Und da werden aber dann noch Personen. Aber haben wir eigentlich wir hatten eigentlich diese Kinder-Schokobons hier hergestellt. Was bist du vielleicht? Aber sind wir uns sicher? Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Sind nicht auf einmal erschienen? Vielleicht. Kinder-Schokobons. Ich habe ja eigentlich alle gegessen. Weil ich bin ja auf Diät. Ich habe hier nur leere. Natürlich, ja. So. Ich esse nach 8 nichts mehr. Im Jahr 1940 erscheint Prices Buch The Most Haunted House in England, in dem er alle seine Aufzeichnungen und Beobachtungen veröffentlicht und so ein bisschen offen lässt, für die Leserinnen und Leser zu entscheiden, ob es jetzt ein Spuk ist oder nicht. Er gibt aber zu bedenken, dass nicht alles, was er erlebt hat, mit den Gesetzen der Physik erklärbar ist. Also er lenkt. Ist es mit Jonathan Frakes von dem Writer? Ja. Er lenkt die Leute dann doch schon ein bisschen so, dass er lässt zumindest seine Meinung durchklingen. Ne? Und er hält auch fest, dass die 100 Zeuginnen und Zeugen, deren Aussagen er in diesem Buch mit untergebracht hat, dass die ja unmöglich kollektiv einander Waffe haben können. Das ist unmöglich. Ein gewisser W.J. Futhian Adams schreibt 1941 einen Brief an Price und bietet eine scharfsinnige Analyse der Phänomene an. Bezogen auf die Inschriften, weil die hat er in seinem Buch hat er die entdeckt und er stellt da jetzt eine Theorie auf, die Price für ziemlich plausibel hält und kommt zu dem Schluss, dass da wirklich Gebeine eigentlich unterm Kellerfundament liegen müssen. Und es hat wohl auch irgendwann jemand schon mal 1930 gab es einen Brunnen und dann wurde der Brunnen repariert und haben die da schon mal rumgebuddelt und tatsächlich gab es da auch irgendwie einen Tunnel, den die da entdeckt haben. Aber jetzt mal Stopp, Moment, zurück zu dem Brand. Wurde danach jetzt gebuddelt oder nicht? Na jetzt, da sind wir, bewegen wir uns jetzt gerade hin. Es wurde nicht unmittelbar nach dem Brand gebuddelt. Okay. Aber also es kommt jetzt raus, dass da irgendwann schon mal jemand auf dem Grundstück gebuddelt hat. Und die haben auch irgendwie einen Tunnel damals aufgegraben. Das wurde aber nicht weiter untersucht oder dokumentiert. 1937 haben ein paar Neugierige den Katzenfriedhof mal ausgegraben. Immer noch das Scarieste heute? Nachdem aber angeblich da mal eins der Gräber geschändet worden war. Also ein Katzengrab? Ja. What? Und sie entdecken da einen Haufen große Knochen, die sie für die Gebeine eines Metzgers hielten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, die Formulierung war nicht eindeutig, ob sie denken, dass das die Knochen eines Metzgers sind oder ob das sie denken, dass das die Knochen sind, die ein Metzger dort verbuddelt hat. Naja, es ist alles nicht so gut für den aktuellen Borley-Besitzer, der versucht, das Land zu verkaufen. Der will also gar nicht, dass da jetzt Leute groß rumbuddeln. Und Price hat jetzt auch nur diesen Brief, um wirklich das zu rechtfertigen, dass er da jetzt irgendwie buddeln müsste. Und naja, gut, die Luftangriffe der Deutschen machen jetzt das auch nicht gerade zum Vergnügen. Vielleicht auch jetzt auch wichtiger, das zu tun. Zum Vergnügen hier irgendwie jetzt gerade archäologische Ausgrabungen zu machen. Tatsächlich nutzt die Armee dann für eine Weile 1941 die Ruine ich weiß nicht genau für was, aber nachdem die Armee da mehr oder weniger einzieht, kriegt Price einen Brief, wo auch dann von Poltergeist-Aktivität die Rede ist, die Armee dort feststellt. 1943 macht sich Price dann doch irgendwie auf die Suche nach einer Krypta unter der Kirche, die da auf dem Gelände steht, und wird da jetzt 3 Tage lang im Keller rumbuddeln, und sie finden einen Haufen alte Gefäße und Scherben, und irgendwann hat er tatsächlich Teile eines Schädels in der Hand. Wird dann später auch untersucht, menschlicher Schädel, weiblich, was ich jetzt unter einer Kirche nicht so super verwunderlich finde. Ich wollte gerade sagen. Und in dem Schädel ist ein Rezept für Lebkuchen. Sehr gut. Selbstreferenz. Am nächsten Tag findet Price eine goldene Medaille, also keine olympische, aber eine goldene Medaille und eine bronzene Plakette. Beides aus mit religiösen Symbolen, beides vermutlich aus Frankreich, was ja auch wieder so ein bisschen in die Lore passt. Und 1944, 5 Jahre nach dem Feuer, wird dann die Ruine von den, also die bestehenden Grundmauern der Pfarrei, werden dann noch eingerissen und die Steine werden dann zum Bau von einem Flugfeld irgendwie verwendet in der Nähe. Und das Grundstück wird parzelliert und in kleineren Teilen dann weiterverkauft. Und trotzdem, da dann irgendwann nichts mehr von dieser Pfarrei zu sehen ist, werden die Logits noch jahrelang von geisterhaftem Hufgeklapper, von Gestalten und von allen möglichen Erscheinungen berichten, die sie sich nicht rationell erklären können. Eine Reporterin, die 1944 den Abriss der Rectory begleitet, der gelingt ein spannendes Foto. Da gibt es ein Foto und da sieht man einen Ziegelstein durchs Bild fliegen. Und keiner kann sagen, wie oder wo der herkommt. Und Price geht mit diesem Bild an die Öffentlichkeit und spricht vom ersten fotografischen Abbild einer Poltergeist-Aktivität. Das ganz große Ding, etwas, das ihm selbst Zeit seines Lebens nicht gelungen ist. Ne? Wir erinnern uns, er hat es auch schon versucht, Geister zu fotografieren. Aber sie stellen dann wirklich Untersuchungen an und checken, wer da irgendwie auf dem Gelände war, befragen alle, und irgendwann kommt raus, naja, da hat so ein Bauarbeiter sich einen Scherz erlaubt und hat den Stein geworfen. Ja, endlich mal was, wo man direkt was rauszieht hier. Ungefähr in jeder Zeit fällt jemandem auf. Aber war es vielleicht ein Geisterbauarbeiter? Vielleicht. Ungefähr in jeder Zeit fällt jemandem auf, dass Reverend Foister zuvor Pfarrer in Nova Scotia gewesen ist, was nur 5 Meilen von Amherst entfernt liegt. In Kanada. Und das Great Amherst Mystery, ich weiß nicht, das könnte man auch schon mal gehört haben. Das ist auch so ein Fall mit so einem Spukhaus und es hat sau viele Parallelen zum Fall Borley. Und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, die ich in, naja, mehr oder weniger seriösen... Vielleicht hat er den Geist in seinem Koffer mitgenommen. Die ich in mehr oder weniger seriösen Quellen gefunden habe. Also die eine Möglichkeit ist, dass natürlich Marianne sich das da abgeguckt hat oder das in beiden Orten vielleicht provoziert hat. Die andere Möglichkeit ist, naja, dass sie den Poltergeist von Kanada mit nach England gebracht haben. Mitbringsel. 1946, auch noch eine schöne... Sportgüter Kanadas, Platz 1, Poltergeist. Auch noch eine schöne Geschichte. 1946 gibt es einen Journalist, der da nochmal, Montague, schöner Name, der nochmal die Ruinen irgendwie auch, da ist ja eigentlich nichts mehr da, aber der da nochmal hinfährt und irgendwo findet er dann doch noch irgendwie einen Holzsplitter, den er so als Andenken mitnimmt von dem Balken, von dem Haus, das damals stand. Und der schwimmt auf Wasser. Verrückt. Geisterhaft. Ja. Und er nimmt diesen Splitter mit und er wohnt in der Zeit bei seiner Schwester in London und er kommt dann irgendwie zum Abendessen runter aus dem Obergeschoss und dann kommt seine Schwester macht sich auf den Weg runter und dann hört er sie schreien. Und sie schwört Stein und Bein, dass sie in seinem Zimmer, obwohl er irgendwie halt unten am Esstisch saß, dass sie in seinem Zimmer eine Nonne hat stehen sehen. Und er verheimlicht ihr. Nein. Also er verheimlicht ihr das mit dem Ausflug nach Borley und mit diesem Splitter. Er erzählt es gar nicht. Also sie merkwürdig, dass sie auf diesen Zusammenhang da irgendwie kommt. Er hat dann auch noch einen Albtraum von der Nonne. Das ist jetzt aber dann schon gar nicht mehr so der Rede wert. Aber am nächsten Tag kommt dann auch noch sein Bruder irgendwie oder er besucht seinen Bruder und der wird dann auch ähnliche Phänomene irgendwie erleben. Dem erzählt er aber davon. Und der hat dann irgendwie auch, der spürt dann, dass es plötzlich ganz kalt wird im Raum. Und es gibt dann Nachtpfeifgeräusche und Stimmen und dieses ganze Geistgeschmarri halt. Geistgeschmarri ist auch ein schöner fränkischer Ausdruck. Und es geht aber noch weiter mit diesem Splitter. Also diese Montague nimmt sich jetzt diesen Splitter mit zu seinem Wochenendhäuschen in Westcliff-on-Sea und stellt es da irgendwie, ich weiß nicht, auf den Kamin. Pult damit in seinen Zähnen rum. Auf den Kaminsims oder so. Und kurze Zeit später meldet sich sein Vermieter bei ihm und sagt, ey, das in letzter Zeit klingelt oft abends um 8 jemand bei ihm, klingelt Sturm und immer wenn er aufmacht, ist da niemand. Und eines Abends das legt kann er kein sich, Klingelstreich sein. Ja, aus. Eines Abends legt er sich auf die Lauer und beobachtet durch ein Fenster die Tür und er hört das Klingeln, aber er sieht, dass niemand draußen an der Klingel steht. Und Zauberei. Lauter so Dinge werden diesem Montague für 9 weitere Jahre lang passieren, bis er diesen Holzsplitter irgendwie los. Ey, ich hatte auch mal so eine Geistererscheinung. Ich bin in Nürnberg beim Haus, also so ein Mietshaus, habe ich von außen geklingelt und an der Gegensprechanlage ging aber ein Fax ran. Fax? Ja. Das ist krass. Ich stand da vorne und habe mich kaputt gelacht. Und es blöd. Also ich kenne diese Modem-Fax-Geräusche. War einfach an der Gegensprechanlage und irgendwann war aber die Person, die ich angeklingelt habe, auch damit sozusagen in der Leitung, die so, hallo, was soll denn das, was ist denn das ein jetzt Gruppenruf. Hier? Bitte? Gut, ein Gruppenruf. Und was war drauf auf dem Fax? Hast du das entschlüsselt? Ja, das leider nicht. Also es gibt hunderte von diesen Geschichten, Geisterkatzen von Musik in der eigentlich leeren Kirche, die da noch steht. Also das geht bis in die 1950er. Ganz toll auch die Geschichte von Familie Bacon aus den 1950ern, die ein Grundstück da kaufen und später brutzelnder Speck. Ja, später davon berichten, dass sie unerklärlichen Geruch nach gebratenem Speck. Ach nein, geh weg. Das ist so dumm. Kannst du dir nicht ausdenken. Doch, kann ich. Mitte der 1950er werden dann nochmal eine Reihe von Planchettes abgehalten. Und dann nehmen sie mit echt allen. Klingt wie so ein Sekt. Klingt wie ein Sekt aus den 80ern. Ja, mit allen so möglichen Geistern Kontakt auf. Also sie nehmen da. Bring den Blanchett mit. Sie nehmen da Kontakt auf zu Harry Price, der da schon gestorben ist, zu dieser Nonne, zu diesem Henry Bull, zu ganz vielen anderen. Henry Bullshit. Also sie haben da 7 oder 8 unterschiedliche Geister, mit denen sie da diese Seancen irgendwie veranstalten. Voldemort, alle sind sie da. Und dabei kommt da heraus, naja, dass sie noch viel mehr eigentlich umgraben müssten, um diese ganzen verstreuten Knochen von dieser Nonne zu finden, damit die endlich ihre letzte Ruhe finden kann. Und ihre letzte Nachricht in der letzten Seance an die Lebenden ist, Zitat, must I walk this earth forever? Also das ist quasi das, was sie dann noch hier mitgibt. Sie will, dass hier noch mehr umgebuddelt wird und es wird tatsächlich dann auch noch mehr ausgegraben. Es werden tatsächlich noch mehr Knochen gefunden. Die werden dann auch alle auf dem Friedhof im Nachbarort in einer christlichen Zeremonie beigesetzt. Und der zuständige Pfarrer findet das gar nicht gut. Also der ist der Meinung, ja, das ist halt irgendwie Schweineknochen oder sonst was, was da irgendwer verbuddelt hat und weigert sich erst, diese Gebeine in seiner Gemeinde beizusetzen. Mhm. Aber sie überreden ihn dann, das doch zu machen. Aber das beendet den Spuk nicht. Also selbst in den 1960er Jahren werden hier noch viele Psychical Researcher herkommen, um das Gelände und die Kirche weiter zu untersuchen. Und ist ja fast, als wären das Leute, die drauf scharf wären, dass man was sieht. In den 1970ern auch noch und da gelingt es dann auch in den 70ern, gelingt einem Kamerateam eine Tonaufnahme von Stimmen und Musik in einer leeren, abgeschlossenen Kirche, die da halt auf dem Gelände steht. 1975 erscheint eine BBC-Doku über Borley und 2021 also nochmal ein Film. Der ist aber, also ich habe nur einen Trailer gesehen, der wirkt echt ein bisschen schäbig. Naja, vielleicht Price noch kurz. So das ist so sein Magnum Opus war diese Pfarrei. Ne? Er hat, ich glaube, 10 Jahre seines Lebens drauf verwandt, da zu untersuchen, was da abgeht. Der hat sich immer gewünscht. Könnte sein, dass der auch einen Job hat oder so, aber egal. Na, das war ja sein Job. Ne? Also der hat dafür Gelder eingesammelt für seine Forschung. Der hat Gelder, okay. Ja. Forschung. Und naja, und seine Bücher drumherum verkauft. Aber und das so. Ist ja fast, als hätte er ein Interesse, was zu finden, wenn die Leute im Deckel. Ja, da ist was dran. Ist und er hat sich aber immer, er war da wirklich tief drin, er hat da, glaube ich, wirklich viel geglaubt auch. Und er hat sich immer gewünscht, dass er einen Ehrendoktor für seine Arbeit kriegt. Der Wunsch wird unerfüllt bleiben. Ja, unerklärlich. Unerklärlicherweise. Na, wobei ich glaub, dass Nazi-Deutschland ihm mal irgendwie so einen Titel sogar anbietet. Also irgendwas war da, das habe ich aber dann nicht mehr gefunden. Aber das ist ja dann nochmal halt komisch. Nazi-Doktortitel. Dr. Nazi. Was ist denn? Das klingt wie so ein Exploitation-Film. Jetzt muss ich mal noch kurz gucken. Er hat, er verwirklicht sich dann noch 2 Träume in seinem Leben. Er kauft sich einen Rolls Royce. Also so schlecht hat er dann gar nicht verdient. Jesus, was hat denn der für Geld? Na, so teuer ist ein Rolls Royce dann auch nicht, oder? Doch? Ja. Weißt du nicht? Vielleicht doch. Tell me that you're rich without telling me. Ich war ein Kleinwagen und der lasse ich auch viel stehen. Und sein anderer Traum ist. Der lasse ich auch viel stehen. Naja. Klingt jetzt wirklich lustig. Sein anderer Traum ist, dass er mal für die Enzyklopädie Britannica schreiben darf. Das macht er dann auch. Er schreibt die Definition von Brunnen. Und er darf sogar für die italienische Ausgabe schreiben, was ich auch irgendwie witzig finde. Dabei kann er gar kein Italienisch. Das ist wie mit dem Eau de Cologne. Zeit seines Lebens schreibt er insgesamt 15 Bücher, unzählige Artikel. Er hat angeblich auch sehr, sehr viele Liebesgedichte verfasst. Und ein gutes Kochbuch. Auch wenn die nicht erhalten sind. Er hat, oder einen Geist. Es wird ihm nachgesagt, dass er immer ein gutes Auge für die Fakten hat, sich aber oft in irgendwelchen unnötigen Details verloren hat. Kleine Frage, war er eigentlich berufsbezeichnungsmäßig Geistliche? I see. Ihm wird aber auch vorgeworfen, in seinen Texten immer sehr, sehr abschweifend formuliert zu haben und auch unterirdische Wortspiele eingebaut zu haben. Geil. Was ich okay. Also überhaupt jetzt nicht plötzlich nachvollziehen ihn, kann. Ja, jetzt sehe ich ihn plötzlich irgendwie sympathischer. Das ist geil, wenn er einfach der Jürgen so offensichtlich die Reinkarnation wäre. Ja. Er stirbt am 29. März 1948 an einem Herzinfarkt, während er in seinem Arbeitszimmer sitzt und eine Verdauungspfeife pafft. Verdauungspfeife ist auch ein Wort, die schon aber nicht mehr hat er sich vielleicht zu viele Feinde gemacht? Nee, also so, er hat seit über 20 Jahren ein Herzleiden gehabt. Der Tod ist dann trotzdem überraschend, aber es ist vielleicht auch ein bisschen dickköpfig, dann irgendwie nachts in schlecht belüfteten, schlecht beheizten Häusern rumzusitzen und irgendwie Geister zu jagen. Aber ne? Dass die Geisterszene ihn quasi ausgeschalten hat, weil er ganz knapp davor war, sie zu überführen, so, das halt so. Wie der Magier mit der Maske, der wird dann auch ausgeschalten und ist. Nein, die Geister Start selber. Nummer eins. Also gar nicht mal irgendwelche. Ja. Er hat vor allem auch in einer Sache versagt, er hat, seit er weiß, dass er irgendwie dieses Herzleiden hat, hat er versucht, eine Nachfolge für seine Arbeit zu finden und sein Labor irgendwie zu vererben. Es gelingt ihm aber nicht, jemanden zu finden, der in seine... Aber steht das noch zur Verfügung? Ich weiß nicht, ob der Job noch zu haben ist. Nach seinem Tod treten nochmal alle Skeptiker und Kritiker seiner Arbeit auf den Plan. Ich meine, er ist halt super angreifbar, ne? Weil er dann doch irgendwie auch... Findest du, ja. Ja. Aber ich finde, es ist alles wasserdicht. Was halt spannend ist, ist, dass selbst die eigentlich mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben, so diese SPR, ne, diese Society, dass die ihn dann auch fallen lassen nach seinem Tod, mehr oder weniger, und sich dem, vor allem gibt es da so einen Reporter. Das ist aber schon gemein. Also ich meine, das hätte man ja zu Lebzeiten dann auch schon mal machen können. Finde ich auch. Es gibt da so einen Reporter, der ihn halt hart kritisiert, das war der mit den Steinen in der Tasche. Roy Kent. Und dem schließen sie sich dann so ein bisschen an. Und am Ende ist der Tenor, sie behaupten, dass kein Wort des Price jemals über diese Pfarrei gesagt oder geschrieben hat, wahr sei. Also sie so wirklich. Ja, wir sind aber echt jetzt ein wenig spät dran. Also we deny everything. Und also sein Lebenswerk ist damit komplett in Frage gestellt. Das ist sein Vermächtnis, diese Folge, ach. Die Psychic News schreibt, ob er nun versuchte, eine Ziege in einen gut aussehenden jungen Mann zu verwandeln, in einem verhexten Bett schlief, einem sprechenden Mungo nachjagte oder Baumwollfäden über Türen spannte, Mungo-Geister oder Poltergeister zu untersuchen. Erzähl mir mehr von dem Mungo. Price schien immer von Reportern und Fotografen umgeben zu sein. Also, den hat er nie gefunden, glaube ich. Er ist mal irgendwo einer Story von einem sprechenden Mungo nachgegangen und wollte diesen Mungo finden. Na, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub und gehe mal in der Story von einem sprechenden Tabi hinterher. Oh, also, da mal mit. Er hat natürlich alles, was er getan hat, sehr groß inszeniert und das muss er sich natürlich auch vorwerfen. Wir streamen auch live. Er hat TikTok und Instagram. Er hat ein geheimes Codewort hinterlassen. Bei einem Vertrauten. Für den Fall, dass er stirbt. Dass er als Geist quasi diesem Vertrauten, also dass er dann das geheime Codewort ausgetrockneter Ententümpel? Ich weiß das Codewort nicht, denn es konnte nie ein Medium konnte dieses Codewort nennen. Okay. Hast du jetzt gedacht, ne? Dass jetzt nee, ich habe jetzt gedacht, der Quatsch geht weiter. Nee. Ja, du hast ja so einen Playbridge-Project-Moment, dass du jetzt halt irgendwie was sagst und dann ist die Folge vorbei. Also ich habe es euch erzählt, ne? Ich habe mich mit Price sehr schwer getan, deswegen erzähle ich euch dann lieber noch ein bisschen was über Marianne, aber mit Price. Also es ist super schwer, sich mit dem Typen auseinanderzusetzen. Ja. Die Quellenlage, entweder sind es Schriften von ihm selbst, von treuen Anhängern oder von Kritikern. Das ist alles super eingefärbt. Mhm. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass er bei ganz, ganz vielen Dingen mindestens beteiligt war. Mhm. Dass er einfach oft entschieden hat, obwohl er, ich glaube ihm dieses offene Geist haben, das glaube ich ihm tatsächlich. Also ist was das? Dass er so einen offenen Geist hatte und auch wirklich glauben wollte, dass sowas gibt. Aber ich glaube, er hat irgendwann einfach gemerkt, wie wirtschaftlich das ist und wie viele Mätressen und Rolls-Royce man sich anschaffen kann, wenn man halt diesen Pseudospuk nicht einfach auffliegen lässt, sondern da so ein bisschen mitschwimmt. Aber die viel abgefahrenere Figur in dieser ganzen Geschichte ist eigentlich diese Marianne. Ja. Ich habe das eingangs nur am Rande erwähnt, das muss ich jetzt noch ergänzen. Der Papa zu diesem Adoptivsohn, ja, den ich mal kurz angesprochen habe, der im Nebenhaus wohnt, also der Papa, ne? Das ist ein Frank Peerless, der ein Florist aus London, der sich gerne als François Darle vorstellt. It's fearless, peerless. Und der hat eine ganz merkwürdige Beziehung. Also der, nein, vor allem falsch. Er, französischer Name, oh la la. Er macht die merkwürdige, den gibt er sich nur, der ist nicht ja, französisch. Ja, aber der macht die merkwürdige Beziehung zwischen Lionel und Marianne noch merkwürdiger. Denn, also den Sohn, den hat... Der liegt immer im Gräbele. Ja, ist wie die Fortsetzung von 50 Shades of Grey. Da ist sehr viel Wahres dran, Philipp. Also den Sohn, den habt ihr ja schon in Kanada adoptiert. Awkward. Als sie dann aber in Borley einziehen, spätestens da wird dieser Vater von diesem Adoptivsohn Marianne's Lover. Also das ist ziemlich sicher, dass die eine Beziehung hatten. Sie wird später zu Protokoll geben, dass sie den überhaupt nicht leiden kann, aber es ist ziemlich sicher... Nehmen wir mal nichts zu tun. Ziemlich sicher, dass die ein Verhältnis hatten. Der Ehemann soll davon gewusst haben, vieles deutet darauf hin, dass er den beim Sex auch zugesehen hat. Mhm. Ja. Und der Sex ist jetzt auch kein so gemütlicher Blümchensex. Blümen? Das ist so weiß, blaue Augen-Sex. Oh, okay. Ne? Also ist die Frage, Konsens auf beiden Seiten oder? Glaube ich ja, aber ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem übergriffigen Poltergeist und dem blauen Auge. Ja, ja, das... Könnte man vielleicht damit erklären. Das erklärt das Poltern und das Geistern. 1932 zieht dann noch jemand mit ein, John Emery. Den bringt Marianne zur Welt und alle denken... Nachdem zu viel gepoltert wurde? Alle denken, das ist ein weiteres Adoptivkind. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass dieser Frank der Vater ist. Also es wird er nie zugeben und alle werden es immer irgendwie, könnte sein, dass... Sie war schwanger und alle sagen, nein, das war ein Adoptivkind. Ja, das ist nicht so ganz klar. Dieses Kind wird auch nicht... Ein Wunder. Also früher ist wirklich, bist du mit vier noch durchgekommen? Das wird keine... Ja. Ich glaube, die Frage ist halt ein, wenn du halt den Haushältern alle sagst, sie ist nicht schwanger. Ja. Und dann entbindet sie war nur krank. Wir haben ein Kind adoptiert und sagen halt auch alle Angestellten so, ja, so ist es, denn ich bekomme meinen Lohn. Das Kind wird keine 5 Monate alt. Und es ist dann später so, also es wird immer geleugnet, dass Frank der Vater ist, aber der 18-jährige Ian, also ihr erster Sohn, der kommt dann aus Kanada mit hierher gezogen und der erzählt später, dass dieser Frank, dass der total getroffen war vom Tod dieses Kindes. Also dieses Adoptivsohn. Es ist sehr naheliegend, dass er der Vater war. Mhm. 1933 eröffnen Marianne und dieser Frank zusammen dann einen Blumenladen in Wimbledon. Das klingt mir, als wäre das einfach so eine Front für so einen Zwingerclub oder was auch so geile Wendung ist. Also sie zieht jetzt quasi Blumenladen. Unter der Woche zieht sie jetzt quasi zu diesem Frank nach London. Aber weißt du, was sie da nicht hat? Blümchensex. Und sie gibt sich dort auch als seine Frau aus, also den Nachbarn und allen da in London. Also da ist sie dann die Frau von Frank. Der Laden läuft beschissen. Nach einem Jahr lösen sie das Ganze wieder auf und da trennt sich Marianne dann auch von ihrem Stecher, also ihrem Pflanzenstecher. Und der droht ihr dann nach dieser Trennung, dass er diese komische Beziehung, die drei da haben, dass er das an den Bischof petzt quasi, dass er das dem Chef meldet sozusagen. Ja. Aber das macht er dann nicht. Er brennt dann mit der 16-jährigen Angestellten aus dem Blumenladen durch und wart nie mehr. Was man als alternativ macht. Wart nie mehr gesehen. Ja, also die Kinder, das ist irgendwie komisch. Der Ian zieht irgendwann zu den Großeltern, von dem ist dann nicht mehr die Rede. Adelaide kommt irgendwann ins Internat und von ihr ist auch nie wieder die Rede. Ich habe keine Ahnung, was aus diesen Kindern wird. Ich weiß aber, dass Marianne sich jetzt noch mehrere so Side-Hustles irgendwie Also eine Hustle zulegt. Sind ja jetzt nicht Leute, sondern eigentlich Geschäfte. Ja, das ist für sie so ein bisschen beides mitunter. Ne? Also sie hat mindestens mal noch ein zweites Zimmer, das sie sich in der Stadt anmietet, in Ipswich, wo sie sich wieder unter einen anderen Namen... Meaning of Being Earnest. Importance of Being Earnest. So ein, in der Stadt heiße ich so und so, aber auch im Land heiße ich so. Das Buch habe ich tatsächlich im Regal, aber noch nicht gelesen. Das ist ein tolles Buch, toller Film. Fand ich damals sehr, sehr... Film kenne ich nicht, bloß mal selber gespielt. Gut. Aber das hat man schon mal. Da kommt das mit den Gurken-Sandwiches her. Genau. Sie gibt sich da wieder unter, also als eine andere Person aus, mit einem anderen Namen, lernt wieder einen Mann kennen, verliebt sich, erzählt dem dann, dass sie schwanger ist und dass der sie unbedingt ganz schnell heiraten muss. Macht er dann auch. Und aber sie ist gar nicht schwanger. Nein, aber wie kann sie nochmal heiraten? Ja, das ist alles super, super weird. Also sie macht viele Falschangaben, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, was so Urkunden angeht. Es wird noch weirder, weil sie dann mit diesem neuen Mann zurück in die Pfarrei zieht, zu Lionel. Sie kriegt jetzt diesen Lionel irgendwie dazu, dass er sich als ihr Vater ausgibt. What? Und sie lassen ihren neuen Mann im Unklaren. Also es ist komplett. Moment, es ist komplett, sie heiratet einen Typen und sagt, ja, das ist mein Papa. Dabei ist das nicht der Papa. So. Nein, sie heiratet einen Typen, der heißt Fischer. Ja. Ihr Ex ist quasi. Mit dem zieht sie nach Hause zu ihrem Mann. Ja, eben. Genau. Und dann. Und ihren Mann stellt sie vor, als das ist mein Papa. Ja. Okay, dann habe ich das hier nur gerade. Nein, genau. Also das ist so absurd. Und dieser Fischer, angeblich wird er nie die Wahrheit erfahren. Also der ist auch. Was? Der ist viel auf Reisen, okay. Aber er wird nie die Wahrheit erfahren, angeblich. Was Lionel angeht, wahrscheinlich ist der in dem Moment, der macht das wahrscheinlich einfach mit, weil er gesundheitlich schon ziemlich angeschlagen ist. Schwere Arthritis, sitzt im Rollstuhl, 2 Herzinfarkte, einen davon während der Messe, was auch irgendwie geil ist. Wahrscheinlich ist er auch nicht mehr ganz bei Trost. Mhm. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Er zieht dann mit denen, als sie aus der Pfarrei ausziehen, mit dem Pärchen zusammen in eine Wohnung in Ipswich. Also auch da zieht er mit als ihr Vater. Ich würde echt gern so ein Paper lesen über die Einschätzung von Psychiatern so und Psychologen also, über diese Frau. Anders, dann werden dir, ich vermute, viele werden dir sagen, wir können nur relativ wild spekulieren, weil wir uns nicht mit den Leuten unterhalten können. Hm. Das ist ganz oft bei so Einschätzungen von außen, wo es halt wirklich sagen musst, also oder wo viele Psychologinnen und Psychologen sagen, so ein, ja, wenn du dich halt nicht mit den Leuten unterhältst und da irgendwie wirklich auf den Zahn fühlen kannst, ist es wirklich Kaffeesatzleserei aus der Ferne. Okay. Und also das mit aber klar, gewisse Muster wirst du schon irgendwie sehen oder erklären können. Diese falsche Schwangerschaft wird daran auch aufgelöst. Also sie schickt ihren neuen Mann dann irgendwie für ein paar Wochen weg, mehr oder weniger. Und schickt ihm dann ein Telegramm. It's a boy. Also sie hat was? Sie hat dann heimlich ein Kind adoptiert. Natürlich. Und genau, Instant Kind. Genau das gleiche macht sie 2 Jahre später nochmal mit einem Mädchen. Also es ist so absurd. Es ist, also ich kam aus dem ungläubig Kopfschütteln nicht mehr raus. Als Lionel Algernon Foister nach mehreren Umzügen mit Kind, Kegel, Kuckuckskindern und falschen Schwiegersohn im Jahr 1945 verstirbt, verliert sich die Spur von Marianne zeitweise. Manche sagen, dass nach Prices Buch sie auch einfach Angst gehabt hat, irgendwie komplett als Schwindlerin entlarvt zu werden. Andere Quellen berichten davon, dass sie mehrfach untergetaucht ist, ohne ihren damaligen Ehemännern ein Wort zu sagen. Also aber so, ich frage mich jetzt wirklich immer mehr, auch mit diesem, weil du gesagt hast, irgendwie so, dass die so, naja, irgendwie, also wirklich Sexualität mit Gewalt und Gorten, wie weit man jetzt wirklich sagen könnte, so, ja, aber hat sie sich ausgesucht sozusagen, hat sie Consent dazu gegeben oder wie weit sie einfach da irgendwo Opfer ihres Aufwachsens und Ähnliches wurde? Keine Ahnung, aber ja. Also sie zieht noch ganz viele schäbige Dinge ab, ne? Sie lässt quasi, wenn Männer mal, ihre Ehemänner mal irgendwie übers Wochenende weg sind oder so, räumt sie die Bude leer und zieht einfach weiter, lässt teilweise Kinder bei den Mietnomaden und verschwindet. So. Wow! Also, es ist ultra krass. Einer ihrer Ehemänner, nachdem sie da wirklich einfach die Bude leerräumt und abhaut, liegt dann mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus. Das ist wirklich, wirklich hart. Sie holt sich dann so ein, also sie schmiert sich dann so an einen amerikanischen Soldaten ran, mit dem sie dann über so ein Programm zurück in, also nee, die Soldaten kommen nach dem Krieg dann über so ein Programm mit ihren, nee, ich muss anders anfangen. Also wenn sie heiraten, ja. Wenn die Soldaten, die in Europa stationiert sind, dann heiraten, da gibt es dann so ein Programm, dass sie ihre Ehefrauen quasi mit in die Staaten nehmen können. Und so einen sucht sie sich und zieht mit dem in den 1950ern dann in die USA, wo sie noch weitere so schräge Ehen mit ganz kaputten, abgerissenen Typen irgendwie eingeht. Falsche Scheinschwangerschaften, falsche Papiere. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das klingt aber auch echt nicht, als wäre sie jemals, als wäre sie da irgendwie glücklich mit sich. Nein, überhaupt nicht. Aber er bleibt noch kurz bei mir. Es nimmt dann noch eine Wendung. Ja. Also sie wird jetzt erstmal bei mehreren Gelegenheiten von irgendwelchen Parapsychologen und Ghostbuster-Bustern irgendwie verfolgt und befragt. Ein besonders hartnäckiger schickt einen Privatdetektiv los, der sie dann stellt und ihr nicht nur diesen ganzen Spuk in die Schuhe schieben will, sondern auch behauptet, dass sie den Pfarrer quasi ermordet hat. Und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Naja, es steht hauptsächlich dann so der Vorwurf, die hat den halt nicht gepflegt im Raum. Ja, okay. Aber es wird dann halt irgendwie auch ein bisschen hochgebauscht. Und sie fühlt sich von diesem Detektiv super bedrängt. Also sie droht dann sogar zwischenzeitlich verzweifelt mit Selbstmord. Und willigt dann aber ein, von dem befragt zu werden und kann dann zumindest das mit den Mordvorwürfen, kann sie komplett entkräften. Aber sie gibt in dem Zug all diese Spukphänomene zu. Ja, also sie gibt zu, dass sie das alles irgendwie erzeugt hat, um von dieser Liebelei mit dem Untermieter aber damals alle, abzulenken. Alle Spuk. Naja, in Dinge? Der Zeit, in der sie da gewohnt hat, halt. Okay. Die vorher wird schwer, glaube ich, die zuzugeben. Aber also ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt so diese ganze Geschichte kennen, dass da halt dieser Frank, der da in der Nähe gewohnt hat, ne, dass der halt irgendwo in einem großen verwinkelten Haus vielleicht tatsächlich auch Strippen gezogen hat und Phänomene verursacht. Naja. Aber gleich noch die Interpretation, jetzt noch schnell das zu Ende. Sie zieht dann irgendwann mehrmals hin und her, auch mal kurz wieder nach England, wieder zurück in die USA und schließlich landet sie erst in Fargo und dann in Wisconsin. Fargo? Und dort wird sie sich dann, da wird sie dann irgendwie zur Ruhe kommen. Also das ist dann auch so, es wird wirklich als so ihr dritter Lebensabschnitt beschrieben, wo sie nochmal eine komplette Kehrtwende macht. Sie wird eine respektierte Sozialarbeiterin. Was? Gründet da irgendwie so eine Stiftung, die sich um das Wohl, see that coming? Ich sag ja, um das Wohl von Rentnern kümmert. Also super selbstlos. Sie arbeitet bis weit in ihre 80er Jahre. Also sie arbeitet, bis sie umfällt, in dieser Stiftung. Also ist dann nochmal eine komplette Wendung. Da wüsste ich tatsächlich gerne so ein, was war da dann der Moment oder was ist da passiert? Also ich habe mir dann irgendwann gedacht, eigentlich hätte ich euch nur Mariannes Geschichte irgendwie erzählen können, die ist so abstrus voll und absurd, aber auch da sind die Quellen, da gibt es ein Buch, Die Witwe von Borley, das habe ich aber, ich weiß gar nicht mehr, was für das Problem war irgendwie. Deswegen habe ich beschlossen, das mal alles ein wenig so zusammen zu manchen und hab euch hoffentlich unterwegs nicht verloren. Jetzt habe ich noch einen Absatz zur Interpretation. Ich kann es euch nicht sagen, was da alles genau passiert ist oder nicht passiert. Man kann das unmöglich rekonstruieren. Eine Interpretationsvariante, die halbwegs plausibel ist, mit Marianne und Harry haben sich da zwei so Taschenspieler gefunden, die sich wahrscheinlich auch super schnell gegenseitig durchschaut haben, aber jeweils ihre eigenen Gründe hatten, diesen Spuk aufrechtzuerhalten. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, es könnte so eine Zufallsbegegnung gewesen sein, ne? Und die haben halt beschlossen, das ziehen wir jetzt durch. Aber ja, mal ganz ehrlich, ist ja eigentlich auch eine mega Möglichkeit, wenn du sagst, hier spukt. Ja, neulich war ist da wie so eine Nacht so ein Mann durch den Balkon gekommen oder so. Ja, das war ein Geist. Ja, genau. Und es wird auch oft von na, das Bett umgeknarzt und es hat so gestöhnt. Ja, das war ein Geist. Es wird auch oft von drei Trickstern gesprochen, weil dieser Frank da eben auch noch sicherlich irgendwie was mitmischt. Vieles von diesem. Einfach Frank der beste Gangstername überhaupt ist. Vieles von diesem, vor allem Frank Peerless, das ist so nahe an Frank Fearless. Vieles von diesen Phänomenen, gerade in der späteren Zeit, wird auch dem schwächenden Geist von Fäuster zugeschrieben. Also, dass der irgendwann dann, dass er Leute sieht, die eigentlich irgendwann zur Tür reingekommen sind, er sich aber nicht mehr erinnern kann und so, ne? Dass Sachen verschwinden. Das, also kann auch viel damit zu tun haben. Aber was halt schon krass ist, dass diese Phänomene halt seit dieses Haus gebaut wurde, bis es am Ende abgebrannt ist, eigentlich nicht aufhören. Das ist das, was ich daran wirklich faszinierend finde. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Haus derart hätte, würde ich auch lauter Scheiß anbauen, was dann so Gruselschlossmäßig wäre. So und eine Geheimtür. Aber die Kegelbahn. Und das Unglaubliche ist für mich eigentlich nicht, dass so viele Leute da kollektiv spinnen, wenn sie so ein Haus sehen. Das glaube ich sofort. Das Unglaubliche ist eigentlich, dass dieser Pfarrer sich immer hinter seine Frau gestellt hat und diese ganze Nummer mit den Beziehungen, mit dem Rumgefüge, mit diesem, dass die das alles mitgemacht hat. Ja, aber vielleicht war das schlicht und ergreifend genau das, was er wollte, ja. Dass er sagt so ein, ich krieg so Ärger, die Frau von einem Pfarrer, die kann nicht weg, das geht nicht. Ich mache ja alles mit, ich will auch gar nicht mit ihr. Und sie sollte machen, was sie will. Man muss ihr zugutehalten und mit dieser Wendung am Ende ihres Lebens kann ich ihr das auch fast glauben, man muss ihr zugutehalten, sie war tatsächlich bis an sein Lebensende an seiner Seite. Ja, also sie war da. Ich meine, gut, dieser Vorwurf der Vernachlässigung kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, weiß ich nicht, aber sie war zumindest, hat sie ihn nicht verlassen oder so, ne? Die andere hat sie dann einfach sitzen, aber ihn hat sie wirklich bis zum Ende begleitet. Wir wissen halt einfach nicht, wie die Dynamik zwischen den beiden war. Nee, das ist so ein, ey, du machst dein Ding, ich mach meins, ich bin da komplett fein damit, mach dein Ding oder. Aber das jetzt, meine Freunde, war die Geschichte des Most Haunted House in England. Most horny haunted house. Das stimmt. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, aber ich fand es irgendwie naheliegend und logisch, das irgendwie so ein wenig durcheinander zu erzählen. Hast du jetzt Bilder von diesen Menschen noch? Kann ich abgebrannt. Euch, kann ich euch dann oder kann man und hast denen, du das Bild vom Ziegelstein? Man konnte von denen niemals Fotos machen. Ich sehe den tatsächlich nicht, den Ziegelstein. Ich habe es jetzt aber irgendwie gerade nicht da. What? Alles gut. Ich würde euch nur noch bitten, Ziegelstein. Das Ende einzuläuten. Ja. Wir kommen zum Ende Dankfest, wo wir uns bei all denjenigen bedanken, die ein Shirt gekauft haben, uns was Gutes getan haben, irgendwie einen Euro überwiesen oder mehr. Einen Euro. Das mit dem Shirt war, ist tatsächlich ein guter Punkt, weil die Daten von dem Shirt, die habe ich gar nicht, die Namen sind da gar nicht mit drin, das ist natürlich doof. Also wenn ihr genannt werden wollt, schickt mir einfach eine Nachricht. Andreas, Angelika, Benjamin, Britta, Christoph, Cornelius, Dagmar, Dirk, Dominik, Dr. Margit, der Freiherr Felix, der Gero, die Giana, die Helen, der Helmut und die Ulrike, der Henning, der Jan, der Jens, der Jonathan, die Katrin, Anne, die Lena, der Markus, der Martin, der Matthias, die Monika, die Miriam, die Natalie, Nico, Niklas, Noelia, Madrigal, Natalie und Arne, Oliver, Peter, der Rico, die Sibylla, der Steffen, der Tobias und Kr, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal gehabt, bitte auflösen, was Kr ist, Tobias, Thorsten und Sources. Ja, die Soße, das kannst du übergehen. Jetzt gucke ich gerade mal noch nach dem, ob ich das Bild von diesem Ziegelstein da habe. Ich habe hier ein Foto vom Haus, hätte ich hier im Angebot. Ist auch ein Ziegelstein. Das sind ganz viele Ziegelsteine, aber die fliegen nicht. Aber ist das ein Ziegelstein? Das ist ein Ortsteil von Nürnberg für die Unwissenden. Und da habe ich es noch nach dem Brand. Aber nee, das von dem Ziegelstein habe ich jetzt gerade nicht mit. Aber das gibt es auf jeden Fall. Warte mal, jetzt habe ich in meinem... The most amazing transformation of this house niedergebrannt. Kann man in der Kindle-App auf dem Mac nach Bildern suchen? Ich benutze die Kindle-App nicht am Mac. Warum nicht? Weil du ein schlechter... Wenn ich lese, dann lese ich auf dem... Also Digitalbücher, dann lese ich so einem E-Paper-Reader auch... Aber halt nicht am Rechner. Ja, aber ich muss mir da manchmal so... Für so Notizen mir nur hin und her, aber das verstehe ich. Das habe ich tatsächlich wenig. Ich lese entweder Fachbücher damit, wo ich mir dann aber keine Notizen mache, oder halt einfach Spaßliteratur. Spaß. Tunnels and Graves, da sind ein paar Bilder drin. Lutinelle Le Grave. Naja, das können wir dann im Nachgang noch klären. Achso, ich müsste ja auch einfach mal das Ende einläuten. Ja. Ding, dong, dang, dong. Wir hatten da geklingelt, ich war's ja nicht. War der Wal schon immer auf der Couch? Nee, den... Wurde hergeschwemmt. Der wurde hergeschleppt, weil er so flauschig ist, dass er mir gezeigt wurde, wie flauschig er ist. Und dann habe ich ihn dort abgelegt. Also ich habe niemanden gesehen, der den Wal reingebracht hat. Ja. Aber ich meine, also wer hätte denn auch schon einen Wal hierher tragen können? Aber weißt du, was die wirkliche Frage ist? Ist das hier diese Wohnung damit die Wahlheimat? Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der schmunzelt der Jürgen. Hallo Felix. Meine Ohren glühen. Gute Nacht, Josh, sage ich schon mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Buenas noches. Dominique. In den Schokobons ist Magermilchpulver, aber Butterrein Fett. Also ist das nicht irgendwie ein bisschen kontra? Wir tun da Fettbutter rein. Das ist wirklich, also wenn du da mal durchliest, was da alles drin ist. Ja, aber die Vollmilch. Schokolade. Ja, aber die Ding ist in der Regel des Zuckers wegen, das Milchpulver. Und vor allen Dingen ist dann das Überzugsmittel Gummi Arabicum und Shell-Lack. Was ist denn Shell-Lack? Shell-Lack, da sind Schallplatten draus. Ist das dein Ernst jetzt? Ich kann dich gerne verweisen an die Frau Sauer. Des Hauses. Die ist gelernte Süßwarenfabrikantin. Ich weiß den genauen Berufsbezeichnung leider nicht. Ist das jetzt geklärt, dass Frau Sauer für Süßwaren zuständig? Nein, das war natürlich ist das immer super witzig, aber nein, das ist tatsächlich so. Und die kann dir von nahezu allen Lebensmitteln, also so Süßwarensachen, erklären, wie die hergestellt sind, warum die Überzüge so gemacht sind, warum was wie funktioniert. Dann fällt es so ein, was ist so der Unterschied zwischen Gummibärchen und diesen Tropi Frutti, welche Temperaturen brauchst du für was, und die hat das komplett gelernt. Und okay. Ja. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ein Müsli mit Milchpulver nicht gut schmeckt. Müsli mit Milchpulver, das heißt einfach, also ein gesüßtes Müsli schon. Nee, einfach keine Milch mitnehmen. Ach so, und dann zum Wasser Beispiel, rein. Zum Beispiel zum Campen und dafür Wasser, aber es ist nicht genießbar. Jürgen hat ein Ohr freigelegt und sieht jetzt aus wie so ein DJ, was im Ibiza. Ja. So ein bisschen gelangweilt der DJ, weil es zu weit oben ist. Weil es nach rechts oder nach oben. Eieiei. Mit richtig tollen Haaren. Oder ich weiß gar nicht, wie das Lied geschrieben wird. Komm, sing doch mal. Ich würde sogar sagen, ich war noch nie auf Mallorca, aber ich hätte tatsächlich gerne noch gelogen. Ich war schon irgendwie Fettes Brotes auf Abschmal. Fettes Brotes auf Abschiedstournee, da wäre ich echt, glaube ich, gerne noch hin. So. Ich kenne mehrere Leute, die auch mehrfach waren. Auf Konzerten noch. Schon gut. Auf mehreren Abschiedstourneen. Bettina, Abschiedstourneen von der gleichen Band. Pack deine Brüste ein. Bettina, bitte zieh dir etwas an. Zieh dir bitte etwas an. Lass die Finger von Emanuela. Das kenne ich noch. Ja. Kennst du nicht Bettina, pack deine Brüste ein? Das ist so bescheuert. Nein. Bettina, zieh dir bitte etwas an. Ich wusste gar nicht mehr, dass das für ein fettes Brot ist. Ja, ja. Okay. Das ist schon großartig. War die erste Periode von fettes Brot. Ja, kann ich jetzt mal auf Stopp drücken? Ja. Oder kommt da, ich aber noch kommt, mal, oder kommt da noch was? Komm, sagen jeder noch mal Brüste. Gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Brüste. Gute Brüste, Josch. Der wird sich freuen.